Ich mag Bier und ich mag Käse. Ich mag den Geruch einer westlichen Brise. Aber was ich noch mehr mag als all dies, ist auf einem Pferderücken zu weilen. Hurra und los geht's, durch das Gras und über den Schnee. Großes braunes Tier, großes braunes Gesicht. Ich bin lieber bei dir, als durch das All zu fliegen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Hallo. Mammon. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ich begrüße euch am Welttag des Eichhörnchens. Die kleinen pelzigen Begleiter springen durch die Bäume und erfreuen uns mit ihrem Rumgekicker. Und ja, dann sind sie wieder schnell weg. Ja, manche sind bissig, also passt auf. Aber süße Tiere. Willkommen. Ja, und denkt immer dran, die Grauen, die gehören nicht hierher. Das ist eine sogenannte invasive Spezies und die ist gerade dabei, die roten Eichhörnchen zu verdrängen. Und nein, ich denke mir das nicht aus. Und es gibt auch noch Schwarze, ne? Da, damit meine ich vielleicht die Grauen. Also es sind die amerikanischen, nordamerikanische Hörnchen. Ja. Zwar auch ganz niedlich, aber ich mag unsere roten. Und die, das ist auch wieder Teil des Ginger Genocide, glaube ich. Ja, stimmt. Und evil. Ach komm, die kommen aus den USA, die kommen aus Nordamerika. Brauchst du noch mehr Indizien? Das ist doch vom CIA, das ist doch ganz klar. Die schmuggeln die Eichhörnchen hierher. Die CIA, die schmuggelt die hierher und tauscht die dann gegen Kokain und das schmuggeln sie wieder zurück. Das kann auch sein. Oder die Eichhörnchen gehen als Sprengköpfe an den Iran. Über Panama und die Kaimaninseln. Ich glaube, das rauscht es auch dahin, wo es weh tut, ne? Da, wo es weh tut. Da, wo es weht. So wie der Ja. Karl. So wie der Karl, genau. Da. Ich finde das so ein geiles Bild. Ich So. finde das echt super. Ich weiß nicht, ob unsere. Ja, der Karl ist leider ein bisschen verdeckt. Ich glaube, du musst da mal vielleicht oben den Karl wegscrollen, damit man unten den Karl sieht oder so. Der hat auch einen Fotografen, ne, wie der Habeck, oder? Vielleicht ist das der Fotograf von Habeck, der hat den geliehen, weil er sagt, ja, Habeck kommt gleich. Vielleicht Ja. stand der Fotograf da schon in Schussbereitschaft sozusagen. Robby und Tommy kommen auch gleich, hat er glaube ich geschrieben. Ja, das wird Wirtschaftswo. Da muss man natürlich hin. Ja. Mit dem Privatjet. Also in dem Fall ist es kein Privatjet, weil das ist einer von der, Wo ist eine Schaltermaschine immerhin? Flugbereit. Nee, das ist Flugbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Aber im Endeffekt ist das auch nichts anderes als die Dinger, mit denen halt Hollywood-Stars durch die Gegend fliegen. Dementsprechend eine Maschine für ihn und den Robby, ne? Genau. So muss ja Platz sein, auch man will sich ja ausbreiten, man will ja vielleicht das Monopoly aufbauen und Spiel des Lebens und was man alles auf der Fahrt so zocken will. Ne? Ja, was schreibt er? Er schreibt auf zum Weltwirtschaftsforum in Davos. So, ist der Olli mit dem eigenen Flugzeug gekommen dann, oder wie? Olli Schulz? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, so ist Ja, jetzt die da könnten ja rum. nicht, ich meine, die brauchen ja auch Platz. Vielleicht wollte der Olli lieber irgendwie mit Playmobilen und so und Die dann. können ja nicht alle ins gleiche Flugzeug, falls es abstürzt. Genau. Auch das. Außerdem muss man ja auch ein bisschen repräsentativ bleiben, weil das heißt, dass man was hermacht, wenn man Und ankommt. wie wir alle wissen, hat die Schweiz ja auch ein anderes Gleissystem, das irgendwie 13 mm Schmalspur oder so. Deswegen können unsere Züge gar nicht bis in die Schweiz fahren. Umweltfreundlich und ökologisch und so. Muss man mit dem Privatjet hinfliegen. Aha. Naja. Ja, Ja, Robert das sollte Habeck man kommt gleich berücksichtigen. dazu. Ein Thema ist die bessere Vorbeugung von Pandemien. Ein weltweites System der Pandemiefrüherkennung ist im Aufbau. Ärmere Länder werden unterstützt. Wir haben diesen Pandemic Fund mitentwickelt. Wir. Wer ist wir? Er und der Deutschland? Robby! Er und der Er Robby! und Robby? Okay. Oder er und Vielleicht können wir Karl? echt eine Boygroup draus machen. Carly, Robby, Olli, Oder nee, Karl ist es nicht. Klaus ist es ja. Karl und Saski. Klaus. Oder wie? Welcher Klaus? Na, Schwab. Der ist So. doch schon da. Der ist doch schon da. And during the pandemic, it's very, very important to eat enough bugs. Ja, wahrscheinlich. Ja, was ist ein weltweites System der Pandemie-Früherkennung? Und was tut das dann? Now we must vaccinate the bugs. Because the bugs are... A bug a day takes the doctor away. Das pandemische, ja, jetzt wollen sie erst die Kühe impfen und später dann auch die Insekten, das, was wir essen halt. Ne? Das pandemische Früherkennungssystem sorgt dann dafür, dass wir früher Zero-Covid machen, oder was? Dass wir früher zu Hause bleiben dürfen. Ja, brauchen wir nicht auch genau, wie wir unsere Wirtschaft crashen. Im Chat sagt, Pandemie-Früherkennung ist sowas wie Lockdown schon lange, bevor die Pandemie aufsteht. Ja, wahrscheinlich, ja. Ohne Witz. Also, ich glaube, dass wir zu spät dran waren in diesem Mal. Dass wir schon eigentlich eher früh genug dran waren. Unsere Kaffeesatzleser sagen, es könnte zu 78% zu einer Pandemie kommen in den nächsten 10 Jahren. Deshalb alle zu Hause bleiben. Ja, von jetzt bis auf weitere. Genau. Schließt eure Körper an das Energienetz an und. Ich hätte neulich erst von so einer Theorie gelesen, dass es keine Pandemie wirklich geben könnte. So nach dem Motto, wenn die Leute krank sind, dann bleiben sie eben zu Hause, dann kann sich das auch nicht weiter verbreiten. Ja, braucht man das dann überhaupt, so eine Pandemie-Früherkennung? Karl! Und steckt euch den Schlauch in den Mund für die künstliche Bugsernährung. Weil wir haben ja irgendwie so langsam, kriegt man ja auch, wenn man seriöse sogenannte Medien liest, das Gefühl, dass diese ganze Anti-Pandemie-Maßnahmen gar nicht so richtig gezogen haben. Deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt dann einfach das Gleiche wieder serviert bekommen, weil das haben ja der Karl und der Robby und die geplant. Die werden nichts Neues haben an Ideen. Ja, also die werden einfach sagen, wir machen dasselbe wie letztes Mal, Prüfungen und so schenken wir uns dann wieder. Habt ihr mitbekommen, was mit der Luca-App war? Ist sie endlich explodiert? Es gab eine Anfrage, wie viele Sachen da mit der Luca-App gemacht wurden in diesem einen Bundesland. Ich weiß nicht mehr, welches das war, wo sie die bestellt hatten. Und die Antwort war ein Fall. In einem Fall konnte eine Nutzung der Luca-App nachgewiesen werden, oder was? Ja, konnte die eingesetzt werden, um so eine Infektionskette nachzuvollziehen. Das war das, wonach ich gesucht habe, in einem einzigen Fall. Und das Ding hat wie viel Millionen gekostet? Du musst dringend noch ein paar Millionen reinstecken, genau, damit es mehr wird. Ja. Oder noch weniger, wenn da noch mehr Features drin sind, die keiner überhaupt nicht haben will. Jo. Deswegen lieber das World Aphonomic Forum besuchen. Das findet zur gleichen Zeit gegenüber in der Kneipe statt. In der Turnhalle. Ja, nicht Raucherkneipe, Chris. Keine Lust. Also. Ja, es ist schon echt, also dieses, wir fliegen da jetzt alle hin und machen da einfach, als ob nichts wäre. Ne? Also in der ganzen Pandemiezeit erzählt man sich, das ist alles nur Verschwörungstheorie, was ihr da meint und so. Und jetzt findet das wieder statt und alle pilgern dahin. Und sagen auch so ganz offen, ja, und wir besprechen dann da die Strategie, was wir in Zukunft dann irgendwie tun. Weil das ist ja der Ort dafür. Aber wir haben ja auch nicht eine UN oder irgendwas, sondern nee, das machen Klaus wir beim Schwab. Klau. Ja, den brauchen wir dafür. I am the most important component in all this plan. I will be the Kaiser. Supreme Benevolent Dictator, if you want to call it that. Imperator. Ja, und der Scholz, von dem habe ich mir die Rede auch noch angehört, kurz vor der Sendung, und der hat in seiner Rede von Dear Klaus gesprochen. Der liebe Klaus. Ja. Der war ja auch, ich meine, das musst du dir überlegen, ne? So ein Scholz, der mit Matte und langen Haaren beim Egon war, in Ost-Berlin und beim Erich, und da mit denen irgendwie gekungelt hat. Und jetzt sitzt er da mit dem genauen Gegenteil von Erich und Egon und kungelt schon wieder. Man hat das Gefühl, dem geht es gar nicht so um Politik. Man hat das Gefühl. Ja, und Herr Lauterbach, das hatten wir ja vor einem Jahr das letzte Mal, habe ich nochmal wieder rausgesucht, mein absoluter Lieblingstweet von ihm. Nee. Wo er geschrieben hat, Happy Birthday, Karl, your reader and fan. Ja. Er hat auch mal so einen Tweet, wo er geschrieben hat, dass er keine Vision für eine funktionierende Gesellschaft hätte oder so. Aber den hat er doch den Karl. Ja, klar sein, dass es auch nicht geht, der ne? Karl ist ja auch nicht das Neueste. Es gab ja noch die wunderbare Frankfurter Schule und die haben ja auch gesagt, dass man die gute Gesellschaft nicht aus dem bestehenden System heraus beschreiben kann, Und deswegen muss man die erstmal. Ich werde jetzt einfach eine NGO gründen zur Umbenennung der Frankfurter Schule, weil das ein schlechtes Licht auf Frankfurt wirft. Wir müssen die Verbindung haben. Das ist eine kalifornische Schule. Die solle das auch behalten, nennt es Los Angeles Schule wegen mir, ja. Aber wir wollen das in Frankfurt nicht mehr. Wir wollen den Scheiß nicht mehr. Wir wollen das alles. Der Adorno kann sich zum Teufel scheren. Ja, aber solche Leute, aber Verschwörungstheorie, ne? Das Weltwirtschaftsforum irgendwas mit Kollektivismus zu tun hat. Und Internationalismus und so. Und irgendwie wir überlegen uns, was wir mit allen Leuten einfach machen, von oben herab durch unsere perfekte Ideologie, wo wir einfach entscheiden können, was irgendwie Phase ist. Haben wir eigentlich das drin, dass die Medien irgendwie da so schön gleichgeschaltet dann auch wieder über die Verschwörungstheorien gesprochen haben? Ja, wieder in das Ding hat angefangen und in allen möglichen Zeitungen ist der gleiche Artikel erschienen. Okay. Ne? Also es sind alles Verschwörungstheorien. Was soll denn da passieren? Die haben doch gar keine richtige Macht. Das ist doch alles im Offenen. Die würden das ja geheim machen, wenn es nicht irgendwie harmlos wäre und so weiter und so fort. Ne? Ich habe nur das hier vom Schellenberger. Er sagte, ja, warum ganz viele von den Verschwörungstheorien dann doch wahr sind. Und er schreibt hier, das World Economic Forum hat wirklich eine creepy Influence über die ganzen Regierungschefs und es möchte wirklich einen Great Reset haben, wo wir kollektiv uns in eine Low Energy, High Density, Low Privacy Gesellschaft verwandeln mit weniger Wohlstand und Insekten essen. Als Protein statt Fleisch. Und das ist ja auch so, dass ja deren This is only a suggestion. This is only a suggestion. You will eat the bugs. Ja, das ist ja das Ding. Das ist nur eine Suggestion von dem Dier Klaus. Ja, Walter Ulbricht hat auch nur Vorschläge gemacht. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, das mit der Mauer ist eine gute Idee. Genau. Der Tagesschau-Faktenfinder wird auch wieder sagen, es gibt nichts Neues dazu berichten. Nee, das hat er auch getan. Es gab einen Bericht im Tagesschau-Faktenfinder dazu. Haben sie dann wieder geschrieben, das wussten wir alle schon lange, oder? Nee, das ist da alles im Offenen. Ist doch viel weniger. Also, warum macht ihr euch denn so in die Hose? Die haben doch da gar nichts zu sagen. Es hat mir auf Twitter jemand geschrieben, das ist eine Organisation, die können gar nichts verbieten. Ja, die ganzen Leute, die dahin pilgern. Das sind halt alles Verbieter. Das ist den Leuten aber offensichtlich nicht so richtig klar. Und da kommen wir auch gleich noch Artikel 20a, könnt ihr euch schon mal merken. Wird gleich eine Rolle spielen. Da geht es auch ums Verbieten. Artikel 20 Absatz 4 kenne ich. Nee, Artikel 20a in diesem Fall. Aber haben wir gleich. Also Artikel 20 Absatz 4 kommt mir immer wieder in den Kopf, wenn ich vom Weltwirtschaftsforum höre. Naja, also was ja im Prinzip war, ist ja, dass wir uns darum kümmern müssen, dass halt eben die Erpel vom Weltwirtschaftsforum da keinen Einfluss haben. Das ist schon noch in unserer Macht, ja. Aber dass die... Ja, dass es offen ist, ist auch wahr. Das sagen wir ja. Das sagen ja die Leute, die gesagt haben, nee, das ist keine Verschwörungstheorie mit dem Great Reset. Der hat ein Buch darüber geschrieben, was man lesen kann. Aber da hieß es ja auch... Aber das ist halt dieses Ding. Wenn, das haben wir ja schon öfter gehabt. Wenn der Maaßen sagt Great Reset, ist es eine ganz schlimme Nazi-Verschwörungstheorie. Und wenn der Journalist über den Schwab spricht, dann ist es eine ganz tolle... ein Buch und das ist doch alles offen, kann doch jeder lesen. Das war ja Globalisten. Ich meine, mein Kampf war auch in Zirkulation, bevor das so richtig losgegangen ist. Ne? Ja, diese Pläne sind ja alle nicht ganz neu. Da wo ist es ja nur das letzte Forum, was jetzt so groß rausgekommen ist. Ich hatte ja hier auch schon die Clips von den Leuten von Club of Rome und andere Sachen. Und man kann das jetzt noch nicht vergleichen, da hast du recht, Chris. Aber am Ende ist es mir egal, welche extremistische Ideologie jemand mit solchen Tricks durchbringen will, dass er erst ein Buch schreibt und dann möglichst viel Einfluss sich sichert und dann. Ja, ich wollte mich da jetzt auch nicht drüber aufregen oder so. Ich wollte es nur anmerken für die Leute. Ja, nein, bitte. Ihr habt ja gesagt, dass wir dasselbe oder so. Tja, und hier, genau, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Hier sehen wir einen gesponserten Artikel der European Business Aviation Association, also der Zusammenschluss von der Fluggesellschaften. Die Banking the Myths von einem Interessenverband. Genau. Wir die Banken jetzt den Mythos und die Theorie, dass viel zu viele Business Jets bei Davos dahin fliegen, ja. Teilweise ist die Rede von 1000 privaten Jets mit 500 separaten Flügen, wie Greenpeace es behauptet. Aber tatsächlich, das World Economic Forum sagt, es sind nur 250 Flugbewegungen für jeden Event. Oho, also, ne? Und außerdem sind wir als Fluggesellschaften ja total auf dem Kurs, dass wir CO2-neutral werden bis 2050. Und wir betreiben jetzt schon ganz viele Forschungen und Kooperationsprojekte mit irgendwelchen Umweltverbänden und mit irgendwelchen Klimaschutzorganisationen, dass wir jetzt auch schon versuchen, unseren Klima-Footprint so minimal wie möglich zu halten. Finde ich einfach nur lustig in diesem ganzen Kontext. Die einzige Nachricht in dem Kontext um Davos, die noch lustiger war, ist, dass alle Escort-Services in der Region ausgebucht sind. Und ich meine, egal wie man es dreht und wendet, Privatjetverkehr mit heutigen technischen Mitteln ist eine der dreckigsten und belastendsten Arten, sich fortzubewegen. Und wenn man dagegen was tun will, dann finde ich das halt witzig, dass es genau diese heuchlerische Oberklasse ist, die uns allen sagt, wir sollen den Gürtel enger schnallen, aber weiterhin mit diesen Dingern rumfliegen, obwohl klar ist, dass man mehr CO2 pro Kopf kaum irgendwie verbraten kann. Ja, der Trick an der Sache ist ja dieses Net Zero, das macht man, indem man halt Klimaschutzzertifikate. Ja, ja, Ablassbriefe. Macht den, ja. Ja, genau. Ja, ja. Das ist ein Ablasshandel und dann ist doch. Ändert doch nichts. Ich meine, das bringt nicht ein Molekül CO2 aus der Atmosphäre, so eine Zahlung. Das ist einfach Augenwischerei, Lügerei und ja, Geldverdienerei. Dieser ganze Zertifikatsmarkt ist doch nur wieder eine weitere Tretmühle, in der wir arbeiten und die Reichen oben die Kohle abschöpfen. Tja, da ist was los. Ja, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und ich meine, dieses Jahr ist ja im Endeffekt nur die Konsolidierung nach der ganzen Corona-Lockdown-Angelegenheit und Ukraine und das Umstellen der Energiewirtschaft auf Hydrotechnik, also CO2-neutrales Wasserstoff aus Gas oder erneuerbaren Energien, grüner Wasserstoff, ja, das klappt ja alles so gut. Ja, und was auch sehr gut klappt, ist die Novel Foods Verordnung der Europäischen Union hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal vorgestellt. Und jetzt ist im Endeffekt in Kraft getreten oder tritt in Kraft in ein paar Tagen, dass halt gewisse Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel, Zusatzstoffe reingebracht werden dürfen. Und die Insekten, die sind natürlich ein sehr großer Teil der ganzen Diskussion. Ich wollte einerseits nochmal darauf hinweisen, dass es auch nanotechnologisch veränderte chemische Zusatzstoffe gibt, die auch jetzt erlaubt sind. Ja, da werden aus irgendwelchen Produkten werden irgendwelche Enzyme abgespalten, die können dann jetzt als Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel auch genutzt werden und dieses Mehl und die Proteinsachen, die aus den Würmern und aus den Mehlwürmern im Expliziten rausgewonnen werden können, die sind natürlich das Ekelhafteste, weil die kann man überall verstecken. Ich hatte damals ja schon gesagt, hier, wenn ihr einen Proteinshake holt mit Added Protein, ja, wo kommt das Added Protein denn her? Aber natürlich wird das Ganze so verkauft, um es kurz zu sagen, schützt das Klima, ne, für die gleiche Menge Insekten reichen 4000 Liter Wasser und 2 Kilogramm Futter gegenüber 15.000 Liter Wasser und 8 Kilogramm Futter. Muss das wenigstens draufstehen? Bitte? Muss das wenigstens draufstehen? Es muss, ja, bei der Zutatenliste steht es auf jeden Fall drauf, aber es muss nicht so sein wie gentechnikfrei oder diese anderen Labels. Das steht einfach hinten drauf, im Zweifelsfall auch nur die lateinische Bezeichnung der Grille, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, also kann vor allem in Fertiggerichten, also Fertigbackwaren, sagen die Voraussagen, wird das wohl oft drin sein. Tiefkühlpizza, Spuren von Brot vom Aldi, all der Kram. Ne? Kann ist dann keine Backware, sondern Backware, oder wie? Ja, also zugelassen ist es für verschiedene Brotsorten, Cracker, Brotstangen, Getreideriegel, Trockenbackmischungen, Kekse, Soße, Pizzen, Suppen, Konzentratpulver, also Suppenkonzentrat zum Beispiel, Schokolade, ja, also überall, wo pulverförmige Lebensmittel drin sein dürfen. Denkt an Magermilchpulver zum Beispiel. It's like I said, I told you I will make you eat the bugs. You won't even know it. Ja, und hier it's haben wir einen greater good. Ja, hier haben wir einen kritischen Artikel dazu. Ja, wie wir schon gesagt haben, wofür das überall gilt. Und dieses erfettete Pulver kann halt überall reingemacht werden. Das kam auf Grund der Klage von einer Firma, der Cricket One Company Limited. Wo ist das nochmal? Eine vietnamesische Firma ist das. Die hatte geklagt, dass es halt nicht weiter hinausgezögert werden darf. Und die hat jetzt im Endeffekt ein 5-jähriges Monopol für Hausgrillenpulver in der gesamten Europäischen Union bekommen, eine Firma. Ja, das ist ein anderes Label, ne? Hier backfrei oder so, nehme ich mal an. Ja. Mhm. Ne, kein Mensch vermisst Heuschreckenpulver in seinem Brot oder in seinen Nudeln. Kein Mensch braucht das, keiner will das. Der einzige Grund, diesem völligen überflüssigen Anliegen stattzugeben, ist eine gedankenlose Freihandelsideologie, die alles gut heißt, was nicht schadet. Ja. Und natürlich You Will Eat the Bugs, das ist ja auch eine Ideologie. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass eine Firma sich quasi eine Monopolstellung für diese ganzen Proteinzusatzstoffe geschaffen hat in der Europäischen Union. Und das ist doch schon ganz interessant. Die Cricket One Company. Ja, das sind jetzt praktisch Zutaten, die man anders nicht bekommt oder was? Oder aus der Landwirtschaft nicht bekommt sonst? Oder wie? Meine Proteine im Weizen spielen ja schon eine Rolle, das weiß ich ja. Tja, ich meine, eine Theorie, die ich gehört habe, man hat Futterweizen und der hat wenig Protein und dann versetzt man den beispielsweise mit diesem Proteinpulver und dann kann man damit Brot backen. So stell ich mir das ist zum Beispiel eine Variante, die ich gehört habe, die jetzt schon angedacht wird, dass es gemacht wird. Weil aber auch die Ernten halt so schlecht werden, weil weniger Dünger auf die Getreide gemacht wird und dann haben die eine geringere Proteinzahl, aber die können ja die Proteine aus den Ameisen und aus den Insekten und Heuschrecken holen. Warum nicht? Ja, also ich bin dafür, dass wir die Bezeichnung für, wenn irgendwo keine Insekten drin sind, dass wir das dann Klauslos nennen. Klauslos. Ja. Klauslose Ernährung. Genau. Close the farms and build more hives, my friends. Ach, or anthills. Natürlich ist das Ganze von einer riesigen Marketingkampagne auch von dieser vietnamesischen Firma begleitet worden. Aber der Punkt ist halt auch, die Medienlandschaft und viele andere politische Strömungen kommen damit drauf. Und der Autor, der prognostiziert hier, es dauert nicht lang und die Entomophagie ist das neue Vegan. Also er meint, dass da auch ein gesellschaftlicher Trend losgetreten werden soll. Wie jetzt halt bei diesen ganzen vegetarischen Burgern und so weiter, dass es halt cool sein soll, Insekten-Sachen zu essen. Bin ich mal gespannt auf die Kampagnen. Naja, komm. Guck dir doch diese ganzen Woken-Leute an. Natürlich fressen die auch sowas und sagen hinterher, bäh, du bist ein schlechter Mensch, weil du das nicht isst. Das ist doch ein gefundenes Fressen für die. Merkst du gar nichts von. Merkst du gar nichts. Genau, deswegen ist es ja auch okay, Fisch zu essen, weil das hat auch keine Gefühle. Warum zerstörst du meine Lebensgrundlage und machst das nicht wie ich und isst eine Grille? Ach ja. Grillenfurzen weiß nicht. Ne? Das ist aber auch Speziismus zu sagen, dass eine Grille was anderes wäre als ein Schwein. Du Sau. Ja, ziemlich übel aus. Ich grille übrigens gerne Schwein. Also, das, aber ganz in einem anderen Zusammenhang. Boah, heute haben wir aber hier Wortspiel-Count. Ganz extrem. Ich bin dafür, dass wir Wortspiele noch in Maßen veranstalten. Oh. In den Kommentaren hat von jemand geschrieben, dass wem das Essen nicht madig macht. Wenn du nicht aufhörst, bin ich gleich CH weg. Ja, ja, okay. Ja, der Herr Maßen und der CH weg Verlag haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen und vor ganz vielen Wochen schon mal, als es ursprünglich losging mit diesem Gemeckere darüber, dass ja der Herr Maßen. Vielleicht nur kurz, also letzte Woche haben wir eigentlich noch gesagt, gut, dass der CH Beck Verlag da irgendwie sich nicht bedrängen lässt von dem ganzen Unsinn. Ja. Das ist vielleicht noch ganz lustig für die Leute, die letzte Sendung vielleicht nicht gehört haben, im Zusammenhang mit der jetzt folgenden Meldung. Genau. Und die ist nämlich, wie hier der CH Beck Verlag schreibt, der Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft des Verlages CH Beck dient dem Recht und der wissenschaftlichen Auslegung unserer Gesetze und Rechtsquellen. Rechtswissenschaft lebt vom Diskurs der verschiedenen Akteure mit den unterschiedlichen Meinungen. Der Verlag bietet dafür ein Forum und fühlt sich dabei zur Neutralität verpflichtet. Ein wichtiges Kriterium ist, ob die Meinungen und die Personen, die sie vertreten, auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Diese Neutralität gebietet es auch, dass sich der Verlag nicht an die Auseinandersetzungen der Tagespolitik, nicht in die Auseinandersetzungen der Tagespolitik verstricken lässt. Zwar ist die Kommentierung von Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen im Beck-Online-Kommentar zum Grundgesetz fachlich nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der Person und der öffentlichen Äußerungen von Dr. Maaßen entstand jedoch eine heftige Diskussion mit fortschreitender Polarisierung, bei der sich die unversöhnlichen Positionen verselbstständigt haben. Diese schadet dem Grundgesetzkommentar, an dem Herr Dr. Maas mitwirkte, dessen Herausgebern und dem Verlag. Also wenn du eine Meinung hast über das Grundgesetz, dann brauchst du am besten keine andere Meinung mehr haben, weil das stört nur wahrscheinlich. Wir distanzieren uns von allen extremen politischen Äußerungen von Autoren, die Grenzen des verfassungsrechtlich Vertretbaren austesten. Da wir als Verlag die Grenzen als unantastbar ansehen, lehnen wir derartige Äußerungen ab. Das Ansehen unseres Unternehmens und sein Erfolg basierend auf dem breiten Konsens einer Mehrheit in unserer Gesellschaft, die wie wir fest auf dem Boden unserer Verfassung steht. Wir haben uns daher entschlossen, unsere Möglichkeiten zu nutzen, den Verlagsvertrag mit Herrn Dr. Maaßen zu beenden. Daraufhin hat Herr Dr. Maaßen am 17. Januar 2023 diesen selbst gekündigt. Also, ihr könnt mich nicht feuern, ich kündige quasi. Ja. Ja, schwach finde ich nicht so gut. Ist immer gut, wenn Firmen sich hinter ihren Mitarbeitern stellen. Also. Aber. Ja, und diese Begründung ist halt eben auch quasi, ja, der sagt Dinge und andere Leute behaupten dann, das wäre böse, ja, und würde die Grenzen des verfassungsrechtlich Vertretbaren austesten, was ich überhaupt Ansehen nicht finde. So. Ja. Und ja, und das schadet uns dann und schadet unserer Sache und deswegen. Und das würde ja auch No Borders, No Nations, die Fraktion würde das ja nie tun. Also wenn die Frau Bär zum Beispiel Kommentare schreibt, würde die ja nicht da irgendwie bei Kommentaren zum Thema LGBT, würde die ja nicht eine gewisse Bias mitbringen. Nein, nein. Aber wenn der Herr Maaßen das macht, der bringt halt die falsche Einstellung mit zum Thema. So einfach ist das. So schnell kann man vom Chef des Verfassungsschutzes und geachteten Grundgesetzkommentator weggeschrieben werden. Ich meine, klar, der hat provokant gearbeitet, der hat provokant sich geäußert und so, aber ich finde, eine Demokratie muss das auf jeden Fall aushalten. Und wir haben hier jetzt nochmal den Artikel aus der letzten Woche. Ja, wenn das Gebäschel erst Erfolg hat, ist das eine Cancel Culture, ne? Ein Job verloren dadurch. Muss ich. Die gibt es doch gar nicht mehr. Mhm. Das ist der Beweis. Den Artikel habe ich nochmal reingenommen, weil es da ein Update gibt und das auch hier über den Brief vom CH Beck hinausgeht. Nämlich gegenüber der NZZ zeigte sich Maaßen sehr erstaunt und irritiert über die mit ihm nicht abgesprochene Erklärung des Beck Verlags. Er, Maaßen, habe den Vertrag, den der Verlag zum Jahresende hätte kündigen dürfen, außerordentlich und fristlos gekündigt, um damit einer Bitte des Verlages mit Blick auf die besondere Situation von Volker Epping zu entsprechen. Er sei dringend um die Auflösung des Vertrages gebeten worden, weil Professor Epping als Präsident der Universität Hannover von seiner Landesregierung wegen Maaßens Mitarbeit am Kommentar politisch erheblich unter Druck gesetzt worden sei. Ach, aus politischer Einflussnahme? Ihn, Maaßen, habe man mehrfach bedrängt, einer vorzeitigen Vertragsauflösung zuzustimmen. Nie sei ihm gegenüber als Grund für die Trennungsabsicht angeführt worden, dass er die Grenzen des verfassungsrechtlich Vertretbaren austeste. Insofern spiele der Beck Verlag mit gezinkten Karten. Also die grün-rote Landesregierung in Hannover macht Druck auf einen Kollegen von ihm, damit der Druck so unerträglich wird, dass der auf seinen Verlag Einfluss nimmt und den sagt, bitte sag dem Maaßen, er soll gehen, weil sonst kriege ich hier, kann ich meinen Job verlieren oder was auch immer. Also er ist unter Druck gesetzt worden von der Regierung. Irgendwo ist doch da eine Linie verloren gegangen. Was hat die Regierung, hat sich doch bei sowas eigentlich überhaupt nicht reinzuhängen. Das ist eine fachliche Geschichte. Das ist im weitesten Sinne eine disziplinarrechtliche Geschichte, irgendwie an der Uni oder so. Bei dem Herrn Epping, irgendwer knirscht da im Hintergrund rum. Ich finde das nicht, ich finde das ein Skandal eigentlich, wenn das stimmt. Ich kann das wahrscheinlich nicht nachweisen, der Herr Maaßen. Aber ja, vielleicht guckt da mal ein Journalist rein. Aber jeder Journalist, der da reinguckt und dann mit der Nachricht kommt, dass es da Beweise dafür gibt, dass die Regierung des Landes Niedersachsen da Druck ausgeübt hat, der wird halt auch verbrannt, genau wie der Maaßen. Das weiß auch jeder, das weiß inzwischen auch jeder Journalist in Deutschland. Ja, naja, jeder Journalist, es gibt ja noch ein paar, die brauchen das nicht. Also können ja selber machen, was sie wollen. So ein Herr Reichelt fällt mir zum Beispiel ein. Ja, aber das sind ja dann auch wieder Leute, die bereits geächtet sind, Chris. Ja, die kommen nicht mehr so nah dran. Ne? Genau. Das sind ja bereits Leute, wo schon alle Etiketten draufkleben. Und das muss ja nicht mal so nah wie der Reichelt am Rand sein, sondern du kannst auch die Frau Schneider nehmen. Oder den Don oder so, die sind doch alle schon beklebt mit all diesen Etiketten. Die Leute, die jetzt noch für Maaßen sprechen werden. Traurig. Deutschland 2023 halt, ne? Ich habe ja noch ein schönes Beispiel, das ist schon ein bisschen älter. Der Herr Maaßen, der die Grenzen austestet, hier in diesem Tweet auch. Wo er hier schreibt, die Leidensgeschichte von Frau Tavassoli als muslimische Transfrau und ihre Ausgrenzungserfahrung innerhalb der Partei SED-Die Linke sind einfach... Da hat er ein D vergessen. Erschütternd, wollte er schreiben. Erschütternd, ja. Ein großartiges Interview, Lob und Anerkennung. Also Herr Maaßen solidarisiert sich. Herr Maaßen ist ein kleiner Shitposter. Mit Frau Tavassoli. Ja, ist schon irgendwie, ne? Hans-Georg Maaßen, Antifaschist, finde ich sehr schön. Ja, ich habe gar nicht gesehen. Ja. Das muss neu sein, weil ich glaube, oder? Nice. Ja, Fege Kaun, Jess, wie alle Tavassoli. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir stehen an ihrer Seite. Ich finde, muslimische Transfrauen sollten nicht so behandelt werden, wenn sie einfach nur mehr Sichtbarkeit in der Partei wollen. Ich finde es traurig. Mario Sixtus, sein Gehirn scheint langsam, aber sicher irgendwie die kritische Masse zu überschreiten. Also nach unten wahrscheinlich, keine Ahnung. Also mehr als eine Kernschmelze kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren bei dem Ausfluss, den er im Moment hat. Seit März die CDU auf klar reaktionär-rassistischen Kurs Seit März die CDU auf klar reaktionistisch-rassistischen Kurs geführt hat und die ganze Deutschtum-Propagandamechanik der Union aus den 1990er Jahren reanimiert hat, skyrocken ihre Umfragewerte. Das verrät uns vor allem sehr viel über die sogenannte bürgerliche Mitte Deutschlands. Die wählen jetzt schon die Faschisten von der CDU. Wo kommen wir denn hin? Was ist, wenn die CDU mal an die Regierung kommt? Dann ist hier Ende. Dann werden die Queeren und die Migrantisierten durch die Straßen gejagt. Und die skyrocketen, die CDU hat 3% gewonnen. Geskyrocketet sind die. Skyrocken. Müsste das nicht skyrocketen, Ira? Skyrocken. Skyrocketeten. Skyrocks sind doch die Dinger, die die Gamer angeblich auf die Erde schmeißen wollten. Das war doch Trump, der das machen wollte, oder nicht? Ja, auf jeden Fall diese Geschichte mit dem kleinen Pascha-Kommentar hatten wir letzte Woche auch kurz angesprochen. Und diese Woche war das ja in aller Munde. Und die Leute Ja, die bauen einfach darauf, dass man da nicht nachguckt oder dass man es einfach nur so akzeptiert, weil es hieß immer, ja, das ist ja pauschalisierend und so weiter. Dabei hat Merz ja nicht gesagt, ja, die ganzen Zuwandererkinder, das sind ja alles kleine Paschas und deswegen machen die einfach solche Sachen, Ja, sondern er angeblich hat so ja, patriarchal erzogen und dann soll das nicht stimmen, dass es kleine Paschas sind, das passt doch immer zusammen. Was soll das denn? Das ist ein doch. konkretes Beispiel genannt, wo ja Lehrerinnen bedrängt werden von Ja. Vätern, weil sich ihre Söhne so verhalten. Und das ist ja ein Meine Mutter übrigens konkretes auch, aber Beispiel okay. auf diese Söhne, die sich so verhalten. Aber das wurde halt ja auch von Frau Agnes Strack-Zimmermann, die irgendwie im Bundestag einen Witz gemacht hat über die Pascha von der Union, und auch von Herrn Lindner, der auch gemeint hat, dass es allgemeinernd wäre, verallgemeinernd, aber es ist es ja gerade nicht. Es ist eine konkrete Sache, die er da gemeint hat. Also bei dieser Geschichte mit dem Sozialtourismus, mit der Ukraine, da kann man sich andere Gedanken drüber machen, aber diese Pascha-Bemerkung, die ist auf jeden Fall komplett in Ordnung und komplett passend für diesen einen Fall, für den er die genannt hat. Und das ist nicht verallgemeinernd und er hat damit keine Aussage getroffen über alle Leute oder so. Und das jetzt irgendwie so aufzubauschen, wie das ja auch in dieser Debatte da von der Integrationsbeauftragten, das war ja keine Debatte, das war ja diese Vorstellung von ihrem Bericht, den hatten wir ja letzte Woche auch kurz dabei. Und da hatte ich auch schon gesagt, dass sie da gefragt wurde von Journalisten, die das unbedingt so haben wollten, dass sie dann sagt, so, ja, das ist total rassistisch zu sagen, Pascha, das ist voll rassistisch. Und die hat ja dann auch gemeint, dass das ja dazu führen könnte, dass Leute irgendwie das dann auf alle übertragen wird oder so. Aber das Und tut es ja, ja eben sicher. nicht, weil es Das war ja Ding ist kein. doch, du darfst in diesem Land Männer für alles verantwortlich machen. Du Ja. darfst sie fürs Patriarchat, für die Unterdrückung der Frauen, für die Zerstörung der Träume kleiner Mädchen, für Gewalt gegen Queere, an allem sind wir Männer schuld. Aber wehe, du nennst eine Gruppe von Männern Pascha, die nun mal aus der Kultur kommt, wo auch dieses Wort herkommt. Und wir alle wissen, dass in diesen Familien nicht die Emanzipation herrscht, die sich die Damen und Herren und aus dem Prenzlauer Berg wünschen. Und es ist durchaus denkbar, dass auch gerade diese maskulin zentrierte Erziehung in dieser Kultur halt ein Teil von dem Problem ist. Und wer sich da vor die Augen irgendwie zuhält, dem ist nicht zu helfen. Dem können wir leider nicht mehr helfen. Der leugnet die Realität. Ich hatte ja mal gesagt, dass man die vielleicht über die Imame ansprechen müsste oder so. Und dann kam mir noch die Idee, dass vielleicht auch unsere christlichen Führer oder die Pfarrer und so weiter, dass wir vielleicht auch mal einen Anstoß dazu geben könnten oder so. Aber das ist alles irgendwie zu viel verlangt. Ja, ist ja auch eine Verschwörungstheorie, ist das grüne Unterwanderung vom öffentlichen Rundfunk. Und hier haben wir den Herrn David Jakobs, Ah, ja. der hier So im wie bei den Rundfunkrat vom Verschwörungstheorien. WDR sitzt. Und der ist seit 2007 Grünmitglied, wie hier der ÖRR-Blog schreibt. Außerdem im Vorstand von Verdi bei WDR berät er den Rundfunkrat im Bereich Rundfunkentwicklung. Ja, weil von Verdi und von als Mitarbeiter da zwei Möglichkeiten, in den Fernsehrat reinzukommen. Und wenn du da erstmal drin bist, dann geht es dir, glaube ich, ganz gut. Der Vielleicht jetzt Abbau nicht der mehr. prekären Beschäftigung ist eine Herzenssache für ihn. Okay, also alles außer Schreibt er hier. Festangestellten rausfliegen, Ja, aber es ist schon richtig. Also, ich glaube, dass viele Leute, die halt unbedingt bei den Medien arbeiten wollen, da auch ausgenutzt werden, gerade auf den unteren Rängen. ja. Also, da bin ich ziemlich sicher, Das dass die dann erstmal stimmt. Kabelträger sein dürfen oder Ja. irgendeinen Scheiß. Also, das finde ich jetzt nichts Schlechtes, sich da einzusetzen. Aber halt schlecht ist, dass Ja. halt zu den Plätzen, die die eh schon haben im Fernsehrat, jetzt noch so U-Boote dazu kommen. Aber ja. Jo. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt hat er gerade wieder mal die Übertragung eingestellt. So. Das Gehen wir macht der runter Mensch halt. weiter. Okay. Zwischen Woken und Querdenkern haben wir hier. Ah ja, das ist ein Interview. Ja. Ich habe jetzt mal die Qualität runtergestellt. Das kann man hier. Dann geht's wieder. So, warte, Moment. Das ist ein Interview mit Julie C., der Schriftstellerin und ich glaube auch Richterin am Verfassungsgericht irgendwo in einem östlichen Bundesland. Und dann haben wir noch, wie heißt der andere Herr? Simon Urban. Genau, Urban. Simon Urban. Apropos Simon, auf dieses Interview bin ich gestoßen, weil ich mal wieder über Simon Strick gestolpert bin. Rechte Gefühle. Kenner erinnern sich. Und er meinte halt dazu, hier, guck mal, die Mainstream-Leute stehlen eure Memes und machen damit Feuilleton-Karrieren, wo ich dann ein bisschen milde gelacht habe. Aber gut. Nichtsdestotrotz hat das mein Interesse geweckt. Und erstmal sieht das ganz gut aus, weil da geht es um einen Kollegen von Ihnen, den Herrn Jordan. Ja, Jordan ist doch die Inkarnation, wenn nicht sogar die Karikatur der Political Correctness. Er hat Angst vor Rechtspopulismus, vor dem Klimawandel, vor dem eigenen Sexismus. Er will keine Kinder haben, weil er bei Ihnen seinen weißen Rassismus vererben könnte. Er gendert bis zum Abwinken und biedert sich an junge Klimaextremisten an. Und er beleidigt seine alte Studienfreundin, wo er kann. Der Typ ist doch unerträglich. Und sagt, Frau C., machen Sie uns keine Angst. Und Herr Urban sagt, wir waren eigentlich der Meinung, wir hätten uns auf keine Seite geschlagen. Wir wollten vor allem zeigen, wie die Kommunikationsverwerfungen entstehen, die wir ja wohl alle in unserer Gesellschaft beobachten. Den hohen Meinungsdruck, die Polarisierung, die Notwendigkeit, darauf zu achten, was man sagt. Und sagt Herr Urban, klar, Stefan startet als Dogmatiker, also der Herr Jordan, aber als er sieht, wie die von ihm zunächst bewunderten radikalen jungen Leute abweichende Meinung einfach zu unterdrücken versuchen, kommt er ins Zweifeln. Theresa hingegen begegnet uns hier zunächst als pragmatische, vernünftige Frau. Die reden, glaube ich, über ein Buch, wa? Ich habe es vorhin nur kurz quer gelesen. Die allerdings in der Landwirtschaft sehr zu kämpfen hat, gegen die ungünstigsten Wetterbedingungen sowie gegen die Demokratie. Sie radikalisiert sich politisch auch infolge persönlicher Rückschläge. Achso, ja, die haben zusammengearbeitet, okay. Und sie wollten halt eben nicht eigentlich sich mit irgendeiner Seite identifizieren, sondern halt nur dieses Meinungsbild darstellen. Und das finde ich halt leider auch das Problem, weil wenn man das Problem sieht und da dann so tut, als wäre das ganz normal oder ja, wird sich irgendwann schon widerlegen oder wir bilden das mal ab, aber wir sagen nichts dazu, wir nehmen keine Seite ein. Heute ist wirklich alles politisch aufgeladen und laufen wir Gefahr, dass zwischen verfeindeten Lagern jeder Dialog unmöglich wird. Und dann sagt die Frau C., das passiert allerdings auch in anderen Ländern, in denen andere Themen wichtig sind. Denkt an Trumps Amerika oder an Brexit England. Inzwischen liegt im Westen Postdemokratie in der Luft. Was war in Deutschland der Auslöser für die gegenwärtige Stimmung? Und dann sagt die Frau C., rückblickend würde ich schon sagen, die Flüchtlingspolitik des Jahres 2015. Da war der Wille zur Willkommenskultur so übermächtig, dass jeder, der eine andere Meinung, der auch nur praktische Fragen hatte, ganz schnell als rechts dargestellt wurde. Die Zeit hat übrigens ihre Berichterstattung aus dieser Phase einmal selbstkritisch analysiert, soweit ich mich erinnere. Das war sehr wohltuend zu lesen. Und der Herr Urban, weil es einer der ganz seltenen Fälle war, in denen ein Leitmedium das Selbstbewusstsein hatte, kritisch auf die eigene Arbeit zu blicken. Genau diese Fehlerkultur brauchen wir aber unbedingt. Damals war natürlich auch eine radikale Gruppe von Merkel-Hassern sehr laut, zum Beispiel bei Kundgebungen in Ostdeutschland. Diese Leute fand ich unerträglich. Aber vielleicht habe ich dahinter Menschen übersehen, die sich ganz einfach konkret und ohne im geringsten Nazi zu sein fragten, wie soll das gehen in den Schulen, beim Frauenbild, beim Clash der Erfahrungen und Religionen. Und vielleicht habe nicht nur ich sie übersehen. Ups. Das klingt ja fast nach Einsicht aus dem Elfenbeinturm. Aber dann geht es noch um Corona. Und dass das halt auch recht schockierend für die beiden war, wie sich das unter den Bürgern dann, jeder Mensch wurde zum potenziellen Virusträger und Feind und nur die maßnahmentreuen Bürger waren im moralischen Sinne gut, sagt die Frau C. Die Ausgangssperren, sagt sie auch, das sei dystopisch, apokalyptisch gewesen. Weil es, wie ihre Figur Stefan Jordan behauptet, gar keine Cancel Culture gibt, weil er, wie er sagt, alle mitreden dürften, man ihnen aber auch sagen darf, wenn sie Schwachsinn reden. Und dann sagt die Frau C., für die, denen gesagt wird, dass sie Schwachsinn reden, fühlt es sich definitiv nach Cancel Culture an. Aber das ist mir, und der Herr Obermann sagt uns, das ist uns egal. Mit dem neuen Buch treten wir für Differenzierung ein, für perspektivische Vielfalt, für Pluralismus, für die Ambivalenz und Vielschichtigkeit der Literatur. Zu wenig, finde ich. weil gerade der letzte Satz, ja, die reden Schwachsinn. Ja, das haben viele über die Leute zum Beispiel gesagt, dass die gesagt haben, die Impfungen schützen nicht davor, dass du andere ansteckst. Die bieten keinen Fremdschutz. Inzwischen wissen wir das. Ne, diese Art und Weise, überhaupt mit sowas zu argumentieren, wie Schwachsinn oder so, das ist ja so ein Argument wie Papalapap oder so, weiß ich nicht, so. Das heißt doch überhaupt nichts. Wenn einer dem anderen Schwachsinn vorwirft, das bedeutet doch überhaupt nichts. Ja, gerade in einer Situation, wo sowieso die Diskussion fast unmöglich ist. Ja, genau. Dann haben so ein Ding, ja, da will man doch nur eine Diskussion abwürgen im Prinzip, wenn man sowas äußert. Papp. Schöne Leute. Juli C. Ach ja, die Parität. Jetzt sind ja alle sauer auf den Herrn Scholz, der ja jetzt den Herrn Pistorius, den ehemaligen, also bisher Innenminister von Niedersachsen, jetzt zum Verteidigungsminister gemacht hat und keine Frau mehr und auch sonst nichts umgebildet, um jetzt noch irgendwo eine Frau wieder aufzutreiben, bevor er mal. Aber ich finde, das hätte er ruhig machen können. Er hat doch da diesen einen mit dieser Halbglatze, der aus Hamburg, der da mal Bürgermeister war, der ist doch eh belastet wegen dieser Bankenscheiße. Ja, würde ich auch sagen. Den könnte er doch jetzt eigentlich auswechseln. Durch eine Frau ersetzen, ja. Genau. Daher wird Franziska noch Bundeskanzlerin. War doch vorher gar nicht Bundestagsmitglied, oder wie? Den mussten sie das ein, müssen jemand anders dann wegschicken, oder wie ist das? Nein. Minister müssen kein Mandat haben. Franziska war auch kein Bundestagsmitglied. Franziska war... Stell dir bitte vor, wie schön dann die Weihnachtsansprachen werden. Und die Neujahrsansprachen und die Ansprache zum Zuckerfest. Oh, das wird toll. Ja gut, aber Franziska könnte wahrscheinlich nicht Bundeskanzler werden, aber ich glaube, der Bundeskanzler muss schon auch Bundestagsabgeordneter sein. Der glaube ich schon, aber die Minister auf jeden Fall nicht. Da könnten sie quasi auch irgendwen aus der Fußgängerzone nehmen und den vereidigen. Wieder was gelernt, siehst du. Genau, das ist nicht verpflichtend. Der muss auch in keiner Partei sein oder so. Also. Krass. Und das wollten sie auch eigentlich in Thüringen erst machen. Also der Herr Kretsch, wie hieß er nochmal? Der Kemmerich. Ja. Der hat ja eigentlich gesagt, nachdem er gewählt wurde, dass er jetzt halt mit den anderen zusammen quasi sich ein paar Experten suchen will, die dann die Ministerämter übernehmen. Ja. Aber durfte er ja nicht machen. Weil war ja demokratieschädlich, deswegen. Ja. Können wir nicht die von der Leyen in Europa aus der Schusslinie holen, dass wir die noch als Kanzlerin wieder hier zurückholen, damit die da nicht wegen den Impfstoffen. Ganz schwieriger Vorschlag, Alter, ganz schwieriger Vorschlag. Dafür müsste sie ja doch wieder im Bundestag, weil Kanzlerin. Der Kingsburn schlägt die Frau Schröder vor, ich weiß nicht. Bei aller Liebe. Ich weiß nicht, ob die Frau Schröder die richtige fürs Kanzleramt. Da gibt es doch so viele auch. Naja, also besser als Merkel wäre sie bestimmt. Ich könnte mir da eher die Frau Teuteberg vorstellen. Ja. Das wäre mal ein Gesicht für Deutschland. Ja, auf jeden Fall sagt hier der Twitter-Account der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. PS, wir finden Parität übrigens super. Und Anna Schneider sagt das, was wir alle denken. Wer liebt sie nicht, die eigenen Existenzgrundlagen? Und dahinter eine Vince Remos Faust und eine Linke, das finde ich gut. Ja, aber ist ja so. Das ist die Pro-Diskriminierungs-Dings des Bundes. Die Diskriminierungsstelle des Bundes. Ja. Mit Frau Frieda Ackermann an der Spitze. Und jetzt hören wir was im Radio, weil jeder ist Experte für alles. Deswegen Mohamed Amjad über die Klimakrise und warum die Grünen vielleicht gar nicht die Lösung sind oder so. Darf ich mal raten, die Grünen sind immer noch zu weiß. Genau, die Grünen sind zu weiß, genau. Ja, viel Spaß. Ich hatte noch zu demokratisch oder so. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich sind inzwischen auch die beiden letzten Demonstranten aus dem Tunnel geholt worden. Lützerath ist leer und nach heftigen Protesten am Wochenende und auch heftigem Polizeieinsatz kann RWE jetzt loslegen und die Siedlung dem Erdboden gleichmachen, um an die Kohle ranzukommen. Der Deal mit dem Energiekonzern war ja, wenn Lützerath noch fällt, dann bleiben die anderen Dörfer stehen. Ein Kompromiss, dass unter den Protestierenden auch Grünen Abgeordnete waren, also die, die diesem Deal per Gesetz zugestimmt haben, hat Greta Thunberg als Heuchelei bezeichnet. Das war in ihrem Gespräch mit Anne Will. Die Frage des Tages auf RBB Kultur. Heute mit dem Journalisten Mohammed Amjahid. Guten Morgen, Herr Amjahid. Guten Morgen. Und es ist ja nicht nur Greta, die von Heuchelei spricht. Wer, wenn nicht die Grünen, sollten sich einsetzen gegen den Klimawandel? Ich frage Sie, wie ehrlich meinen es die Grünen mit dem Klimaschutz? Naja, wie viele andere Parteien möchten die Grünen gerne ja überall mitregieren. Und das bedeutet in Deutschland halt Kompromisse machen. Das ist ja an sich erstmal ganz okay. Nur schaffen es die Grünen, glaube ich, selten, ihre Versprechen so in die Kompromisse zu gießen, dass man ihnen es auch abnimmt. Dass sie es auch ehrlich und ernst meinen am Ende. So ein bisschen wie bei der SPD und der Sozialpolitik nach der Agenda 2010 könnte Lützerath und allgemein die Klimapolitik sich für die Grünen entwickeln. Also ein Merkenkern der Partei, der ja sogar im Namen steckt, wird gerade in Nordrhein-Westfalen wirklich verramscht in Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner CDU. Sie haben das ja schon erwähnt, dass ExpertInnen sagen, dass die Braunkohle, die nun gehoben werden soll, eben mitnichten nötig ist, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Und trotzdem haben sich die Grünen... Aber Mohammed... Wir haben hier eine Demokratie. Und auch wenn du Kompromisse nur grundsätzlich richtig findest, ist genau das, was eine Demokratie ausmacht, der Kompromiss. Und der Kompromiss war, wir baggern dieses Dorf noch weg und lassen dafür die anderen, die wir wegbaggern wollten, stehen. Wo ist das Verramschen des Markenkerns der Grünen? Also nicht, dass ich die mag oder in Schutz nehmen möchte, aber das sehe ich hier einfach nicht. Hier wurde ein Kompromiss gemacht. Es wurde mehr Land gerettet, als sozusagen zum Wegbaggern freigegeben. Ich sehe das Problem nicht, Mohammed, das du siehst. Aber gut, wir hören mal weiter, was du so weißt. Kompromiss mit dem Energiekonzern RWE eingelassen, zeigt auch so ein bisschen, wie mächtig so Großkonzerne sind. Und sie gehen sogar weiter. Also für mich das Bild, das das alles illustriert, ist der Polizeieinsatz an sich, der sehr viele hässliche Bilder von verletzten DemonstrantInnen produziert hat. Und das ist so eine Art Public-Private-Partnership. Also RWE und die Polizei in NRW arbeiten sehr eng zusammen, um die Klimaschutz einzubringen. Sag mal, Mohammed, begreifst du eigentlich kein einziges Prinzip des Staates, in dem du lebst? Ich frage das ernsthaft. Public-Private-Partnership. Wenn bei dir jemand einbricht und du die Polizei rufst, ist das dann auch ein Public-Private-Partnership? Oder warum sollte RWE nicht die Möglichkeit haben, weil RWE darf nicht selber Gewalt, die dürfen die nicht mal wegtragen. Die müssen die Polizei rufen. Rechtsstaat, Mohammed. Entschuldigung, dass du nur von 12 bis mittags denken kannst. Aber wir müssen uns Gedanken machen über das, was bei deinen Plänen rauskommt, weißt du? Weil wir müssen hier leben. Mano. In Lützerath nutzt zum Beispiel die Polizei Transporter von RWE, um festgenommene AktivistInnen abzuführen. Und das muss man sich erstmal vorstellen. BeamtInnen in Uniform benutzen Fahrzeuge mit RWE-Logo darauf, um den Klimawandel weiter anzuheizen und politisch verantwortlich. Wenn was für ein dummes Sache Geschwätz. Und dann sagt die Alte auch noch unglaublich. Ja, also die Bilder, die ich gesehen habe, da war kein Logo von RWE drauf. Und wenn? Ich meine... Unglaublich, ja. Wer hat die Leute gezwungen, Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei zu schießen? Niemand. Nimm ein Schwert in die Hand, komm dadurch um. Ja, wir kommen auch gleich noch zu, aber... Es ist ja schon so gewesen, auch alleine, dass diese Leute da gar nicht hinten sein dürfen jetzt. Ne? Also diese Demonstrationen und so weiter, die waren alle nicht für dieses Dorf freigegeben. Weil das ja da auch gefährlich ist mit dieser Abbruchkante und dem ganzen Kram. Ja, die sind ja bis an die Abbruchkante ran, gnadenlos. Ja. Der Il Libertador, der sagt gerade im Chat, er hat das Foto, habe er auch gesehen. Also er bezieht sich auf die RWE-Transporter. Aber gut, ich denke mal, dass die Polizei schon in der Lage ist, zu sagen, hier habt ihr Mittel. Und wenn die Mittel haben, fragen die nach, ob die requirieren können für irgendwas. Und dann sagt RWE ja und dann requirieren die Fahrzeuge. Wo ist das Problem? Das gehen wir doch aus Filmen. Ich bin Polizist, ich brauche ihr Auto. Raus. Folgen Sie diesem Wagen. No. Und Grüne, aber vor allem die Grünen. Auf die Grünen wird es zurückfallen, weil CDU ist halt CDU. Aber die Grünen, die haben ja einst den Klimawandel versprochen, den aufzuhalten. Ich meine, heute kommen sie gerade an den Nachrichten mit diesem riesen Milliardenpaket, um fossile Heizungen zu ersetzen, Gebäude energetisch zu sanieren. Die müssen doch jetzt extrem unter Druck stehen. Das sieht man, glaube ich, vielen von den Grünen an. Sie haben das ja auch schon erwähnt, dass dann einige dafür stimmen, mit RWE gemeinsame Sache zu machen. Und dann gehen die aber demonstrieren in Lützerath. Das passt ja überhaupt gar nicht zusammen. Und was Menschen und Wählerinnen, glaube ich, nicht mögen, ist, wenn sie verkackeiert werden. Um es mal mit Greta Thunberg auch nochmal zu sagen, die hat ja jetzt das so formuliert, dass Deutschland sich gerade blamiert. Und eigentlich kann man das konkretisieren. Die Grünen blamieren sich wirklich in Sachen Klimaschutz. Und das kann mittelfristig nicht gut ausgehen für die Partei. Die Unsicherheit ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich abzulesen. Es sprach der Klimaexperte Mohammed Amjad. Ja, aber das halte ich ja für unrichtig. Also wenn man sich nicht veräppeln lassen will, dann ist man bei den Grünen, glaube ich, komplett falsch. Also. Abi, ich kann nicht Bundeskanzler werden. Ich habe für sowas keine Zeit. Es tut mir leid, Abi. Die viele Fliegerei und so, das stehe ich nicht durch. Ja, hier haben wir eine Todesanzeige aus der FAZ. Wir fragen uns verzweifelt, wie es ohne dich weitergehen soll. Du bist viel zu früh von uns gegangen und wirst in den kommenden Generationen sehr fehlen. Ein kurzes, unerfülltes Leben geht zu Ende. 1,5 Grad Ziel, geboren in Paris 2015. Verstorben in Lützerath 2023, in lauter Trauer, Familien, die bei einer Flut alles verlieren, Menschen im globalen Süden, denen ihre Existenzgrundlage entzogen wird, und alle Bewohnerinnen und Bewohner dieses Planeten. Anstatt zugedachter Blumen- und Kranzspenden fordern wir von der Bundesregierung die Einhaltung des Bundesklimaschutzes. Gesetzes in allen Ressorts. Wenn Lützerath jetzt abgebaggert wird, dann hat die deutsche Politik beim Klimaschutz versagt. Wir brauchen Klimagerechtigkeit für eine Welt, in der ein gutes Leben für alle möglich ist. Amen. Amen. Ja, und dann scrollen wir mal runter. Wer hat das denn irgendwie in die Welt gesetzt eigentlich? Und dann sehen wir da ein Logo, co-founded by the European Union. Wunderbar. Und das Logo von Game On. Don't let climate change end the game. Weißt du, ich glaube, du hast den Link zu Game On jetzt nicht direkt dahinter gepackt, der kommt erst später. Wenn ich das hier richtig sehe, Chris. Hallo? Ja. Ja, ich war kurz weg. Ah, okay. Ich habe jetzt das Ding vorgelesen, jetzt hast du leider den Nachfolgeartikel. Kannst du dieses grüne, grunde Ding mit dem G, was ungefähr 6 Dinger später ist, nach vorne ziehen? Okay. Somewhere there. Genau, und hier haben wir nämlich Game On. Don't let climate change end the game, where you sit back, relax and watch your planet burn. Und dann haben wir ein Bild aus Herr der Ringe, glaube ich, hinten mit dem Mount Doom. Nee, das ist San Francisco, glaube ich. Und da wird ja behauptet von Leuten, die da mal Feuer gelöscht haben, dass angeblich der Gouverneur das verfügt hat, dass sie da das Laub nicht mehr aufkämmen, was sie normalerweise schon seit Zeiten der Ureinwohner da, die das schon wussten, dass man das Laub da aus den Wäldern holen muss, weil das sonst brennt. Mhm. Dann sollen die das angeblich nicht gemacht haben, damit sie genau solche Bilder bekommen und dann behaupten können, der Planet geht in Flammen auf. Tja. Du kannst ja mal ganz runter scrollen, da steht dann auch nochmal: This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CEE Web for Biodiversity and do not necessarily reflect the views of the European Union. Also wir zahlen den ganzen Kram hier mit unserem Steuergeld. Und was ist der ganze Kram? Das sehen wir da in der Liste der Activities. Die Mobile App, Climate Game, es gibt ein paar Kampagnen für Petitionen, das Brettspiel Terra Futura, Climate Quest, da habe ich mal reingeguckt, das ist ein Geocaching-Spiel, bei dem du was über Klima lernen kannst, internationale Jugendaustauschcamps, Klima-Community, Klima-Education, EduQuest Yourself, Shitlord, Climate Compact E-Learning, Greener Festival, Museum Exhibitions, Fact-Finding Mission und Improvisation Theater. Also du kannst deine Kinder hier komplett rund um die Uhr praktisch Gehirn waschen lassen, wenn du das möchtest. Nein. Oh Gott. Also aber gut, to be or not to be, that's the question. Aber das ist nicht gut genug. Jetzt muss man sagen, to bees or not to bees, that is the question. Also wird es überhaupt noch Bienen geben? Ja. Wunderbar. Zwei Bienen, echt intellektuelle Hochflieger. Also. Die machen direkt weiter hier mit den Wortwitzen. Ja, also du kannst da, wie gesagt, kannst du dir deinen kompletten Kopf waschen lassen auf Kosten von dir selber, weil du hast ja der Europäischen Union schön Geld dafür bezahlt. Reducing Food Waste, Sustainable Aviation, Pollution, Climate Change im Weinanbaugebiet, das sind ja alles Themen, die man ruhig behandeln kann, aber muss man die mit unserem ja. Geld behandeln? Ist das sinnvoll, Sustainable Aviation zu behandeln, wo es das doch irgendwie gar nicht gibt? Improvisationstheater, ja. Ja, und das sind ganz viele junge, junge, aktive, super hippe Menschen, die da mitmachen und so. Und da gibt es verschiedene Schlagworte von Zero Waste Living, Human Wildlife Coexistence, Climate Scientists, alle möglichen Dinge, Climate Ambassador, Pedagogical Sciences. Also ja, einmal Kopf waschen in Grün bitte und färben. Kannst du hier einfach mal im Paket von der Europäischen Union finanzieren lassen. Ich weiß nicht, wenn die da alle arbeiten, die hier in den Bildern drin sind, alle da Geld kriegen und da eigentlich wahrscheinlich ganz gut verdienen mit so einer Idee. Warum machen wir nicht sowas auf? Tja, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Ja, genau. Das ist der 20a, den du gerade schon angesprochen hast. Das ist der Artikel 20a unseres Grundgesetzes, genau. Wir müssen das Klima schützen, weil das ist unser Verfassungsauftrag. Das wird daraus abgeleitet. So ist es. Das müssen wir tun. Und dann gab es ja da so ein gewisses Urteil. Das habe ich auf dem nächsten Tab nochmal einen Auszug daraus. Weil, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass sie ja quasi sagen, dass die Freiheit, die wir haben, die muss immer mehr eingeschränkt werden. Weil ja Artikel 20a. Und in Wotan hieß es aber auch, dass das nicht absolut zu setzen wäre, ne? Das kann mich daran erinnern. Ich weiß jetzt nicht, was du mit das meinst. Aber sie schreiben, Artikel 20a haben wir und deswegen müssen wir uns darum kümmern. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann müssen die das später ja total machen. Und deswegen müssen wir deren Freiheit ja noch mehr einschränken. Und deswegen machen wir das einfach jetzt schon. Also weil Schutz und Verantwortung für Umwelt ist es nicht absolut. Das würde ich. Weil wir ja wissenschaftlich wissen, dass das ja sowieso passieren muss und wir ja den 20a haben, der sagt, wir müssen uns drum kümmern, in der Verantwortung für die künftigen Generationen. Und deswegen müssen wir jetzt die Freiheit einschränken, damit später die kommenden Generationen sich nicht noch mehr die Freiheit einschränken. Weil ja, je mehr CO2-Emissionen es gibt, desto mehr werden wir alle sterben. Desto mehr muss die Freiheit eingeschränkt werden. Genau. 20 Jahre. Sie haben 20 Sekunden, um das Auto auszumachen. Der wichtige Satz ist hier, das Maß des Zumutbaren wird auch durch das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot bestimmt. Artikel 20a. Genau. Also, ne, das ist ja der Punkt. Was ist denn zumutbar? Was ist eine zumutbare Einschränkung? Und je schlimmer wir alle sterben werden, desto mehr ist zumutbar. Desto mehr weniger Freiheit ist zumutbar, ja. Ne, 15 Minuten statt, sage ich nur. Nee, wie? Du bist zu weit, du bist aus deiner zugewiesenen Zone raus. Und wir müssen das jetzt machen, weil es später ja dann noch schlimmer wäre, sagen sie hier. Wobei das ja niemand mit Sicherheit sagen kann, wie schlimm das später wird. Und was wir jetzt tun müssen. Und wir haben das ja auch schon gehabt mit der Sonne und diesem ganzen Kram, irgendwelche Zyklen und so ein Zeug, weiß auch kein Mensch, ob in 10 Jahren nicht die Sonne einen anderen Zyklus hat und es sowieso viel wärmer wird. Egal wie viel CO2 wir in der Atmosphäre haben. The challenges of the coming years will be hard for every individual. Ja, sie geben es schon an, dass sie das sehr genau wüssten, ne? Und das ist ja eine Frage auch der Glaubwürdigkeit sowieso. Und ob man das glaubt oder nicht. Also, diese Modellrechnungen geben ja im Prinzip alles her, was man ihnen eintrichtert. Finde ich auch schwierig. Also, das ist sicher festzuhalten. Aber wie gesagt, ich glaube, die gehen davon aus, dass sie das sehr genau wissen. Der IPCC gibt ja nochmal genauer an zu jedem Thema und zu jeder Aussage, die er macht, wie weit er sich da sicher ist. Also, können wir den Habeck und den Lauterbach eigentlich wegen der Jet-Sache dann belangen? Weil sie hätten ja eine Ausweichmöglichkeit gehabt. Sie hätten mit dem Zug fahren können. Und sie haben da eigentlich die Verfassung gebrochen, für mein Verständnis. Aber es ja, geht ja noch. Ich meine, so weit kannst du gehen. Ne? Aktuell geht das doch noch. Aber wir müssen ja nur einen Plan machen. Das sagen sie hier quasi. Dass wir ja jetzt nur schon einen Plan haben müssen, dass wir ja jetzt halt eben schon komplett drauf setzen müssen, weil später dürfen wir ja nicht mehr, weil später ist es ja dann schon zu viel und was wir dann uns einschränken müssen und deswegen müssen wir jetzt halt schon anfangen, uns einzuschränken. Aber wir werden uns später auch einschränken müssen, oder die jungen Leute, heute, die jungen Leute, ja. Werden sich auch einschränken müssen, weil ja so viel Schulden gemacht wurden, ne? Das spielt ja wahrscheinlich noch keine Rolle. Na, frag mal den Fratscher, das ist okay, wir können ruhig schauen. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Da habe ich auf Twitter heute dieses schöne Meme gesehen, mit dem, wie man seine Waffe vor linken Extremisten versteckt. Und die lag dann in einem Exemplar von The Basics of Economy von Thomas Sowell drin. Mhm. Und wir machen ja auch keine Schulden, wir machen ja Sondervermögen. Das ist ein ganz anderes. Wir sind, der Staat ist dann nicht pleite, er funktioniert dann nur nicht mehr. Er ist nur sondervermögend. Dann gehen wir dahin, wo es weh tut. Ja, aber so ist das halt. Wenn hierdurch in nächster Zeit zu großzügig CO2-Emissionen zugelassen würden und damit notwendige Minderungslasten auf Kosten zukünftiger Freiheit auf die Zukunft verschoben werden. Zwar dürfen die Beschwerdeführenden auch in der Zukunft keine verfassungsrechtlich unzulässigen. Das ist doch völlig lächerlich. Die Grundlagen dafür sind doch weltweite Werte. Und wir können doch da gar nichts dran machen. Wenn China noch 300 Kraftwerke baut, dann wird uns dieses Gesetz hier strangulieren. China hat doch nicht Artikel 20a. Wir haben Artikel 20a. Ja, aber wir kriegen doch, das CO2 bleibt doch nicht in China. Und das sagen sie uns, wir müssen in China einmarschieren, glaube ich sogar, weil sie sagen hier auch in diesem Ding, dass wir darauf hinwirken müssen, dass die ganze Welt mitmacht. Das muss durchgesetzt werden. Jawohl. Ja, das wird das Vierte Reich. Das ist, wegen Artikel 20a müssen wir das dann leider machen, müssen wir leider überall einmarschieren. Sorry, Leute, hat das Verfassungsgericht so festgelegt. Nach meiner Leseart. Ich frage dann hier mal die Landesregierung, ob ich jetzt demnächst dann den Kommentar schreiben darf. Dann schreibe ich das da so rein. Das Verfassungsgericht hat festgelegt. The Army of the Ecological Coalition attacked Beijing today at 6:50. We will have established green energy till afternoon. Oder was? Ich meine, ja, wir können uns natürlich hier einen Mühlstein um den Hals hängen. In Verfassungsform, natürlich. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ja, jetzt wird zurückgeklimat, werden die dann sagen. Can we make energy by the bucks? Das ist das Mindeste. Das ist gut, wir müssen dafür sorgen, dass China auch Käfer isst. Und in Nordkorea, wenn wir da einmarschieren und sagen, wir müssen Käfer essen, dann die wahrscheinlich sagen, wir sind euch schon ein paar Jahrzehnte voraus. Und die Frage vom Hugin Munin im Chat ist eigentlich auch interessant. Verpflichtet das nicht eigentlich dazu, Kernenergie ins Auge zu fassen? Ja, selbstverständlich. Tja. Ja, selbstverständlich. Die würden ja dann sagen, dass es das nicht tut, ist weil das ja nur eine Möglichkeit ist. Und wir haben ja noch andere Möglichkeiten, wie ein Tempolimit. Das ja, sind wir gleich viel wert, ne? Die wir auch in Betracht ziehen können. Weil das macht ja das Recht. Ne? Das ist ja auch, wenn das ist ja keine Verschwörung oder so. Das sagt ja, nur, dass die verfassungsmäßige Ordnung besteht, die Gesetzgebung etwas tut, nach Maßgabe von Gesetz und Recht. Das hat ja alles seine Richtigkeit. Das ist doch alles. Also es sagt ja nur, dass wir Gesetze machen, die dann was tun. Und wie diese Gesetze ausgestaltet sind, das kann man doch vollkommen frei festlegen. Das kann doch unsere Regierung, wie sie auch immer möchte, machen. Also wenn jetzt in der nächsten Bundestagswahl die AfD eine absolute Mehrheit hat und eigentlich regieren könnte, dann können sie das trotzdem alles nicht runterfahren wegen Artikel 22a. Und ja, aber das heißt ja nicht, dass irgendwas mit der Demokratie nicht stimmt oder so. Also wir sind doch vollkommen frei in unseren Entscheidungen. Das ist doch alles bestens. Nur weil wir mindestens eine Postmodernistin überzeugte da in diesem Verfassungsgericht haben, die allerdings dies hier nicht entschieden hat. Das ist hier das vom ersten Senat und Frau Bär ist vom zweiten Senat, also die hat es nicht mit entschieden. Aber ja. It's easy. Just do your laundry when the wind blows or the sun shines. Ich glaube auch. Ja, Abgeordnete verurteilen Gewalt in Lützerath, war hier eine Aktuelle Stunde von der AfD angesetzt im Alter, Bundestag. Haben die jemals mal was über Demonstrationen in den 80ern und 90ern gesehen? Ich meine, dagegen ist Lützerath, das war ein Kinderspielplatz. Das ist eine Konfliktsimulation. Ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt. Polizeieinsatzleiter grün. RWE-Cheflobbyist grün, Landesregierung, die das beschlossen hat, grün, Demonstranten vor Ort, grün, die haben sich untereinander ein bisschen geschubst, ja, und haben Weini-Weini gemacht und haben, der komische Sanitäter hat auf YouTube behauptet, es hätte hunderte Schwerverletzte gegeben oder so. Ja, der WDR hat niemanden in den umliegenden Krankenhäusern gefunden. Doch, es waren aber welche im Krankenhaus. Größeren Verletzungen. Also hier im Bundestag haben sie gesagt, es waren welche im Krankenhaus. Es waren auch Polizisten im Krankenhaus. Ja, Polizisten, okay. Darüber spricht ja keiner. Und das ist ja... Es wurde ja auch das Pferd von der einen scheu gemacht, das haben ja auch mehrere gesagt. Und diese Überschrift Abgeordnete verurteilen Gewalt in Lützerath ist auch tatsächlich wahr. Also es war tatsächlich so, dass mit Ausnahme der Linksfraktion eigentlich keiner gesagt hat, das wäre von der Polizei irgendwie, die hätten das verursacht oder so. Ja. Also das war schon so, dass der Tenor eigentlich, ja, also dass sie das schon verurteilt haben. Auch der erste Redner von den Grünen war da auch ziemlich vernünftig. Die zweite Rednerin von den Grünen war weniger vernünftig. Ja, und dann gab es noch den Vorwurf an den Herrn Hilse, dass er bei einer Corona-Demo mal in Handschellen abgeführt wurde und danach rechtskräftig verurteilt wurde wegen Widerstands gegen die Verhaftung oder irgendwie so. Und das haben sie ihm dann vorgeworfen, also der Herr Kruse von der FDP hat es ihm vorgeworfen, wie er dann darauf kommt, hier irgendwelche aktuellen Stunden einzuleiten über Rechtsstaatlichkeit und so, wo er doch ein verurteilter Polizei-Nichtmöger oder so ist. Der Herr Hilse von der AfD, der früher selber Polizeibeamter war. Ja, war so ein bisschen Kindergarten auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Und da hat er sich dann hier nochmal erklären dürfen. Ja, also ich wollte eigentlich schon mir noch was angucken mit euch. Was wollt ihr denn sehen? Also ich hätte die Erklärung halt von dem Herrn Hilse. Ich hätte Helge! Helge! Helge war nicht dabei. Shit. Hilse, Hilse. Ich hätte die Frau Nestle von den Grünen. Das war die schlechtere. Oder wenn ihr ein positives Beispiel haben wollt, dann hätte ich auch den guten Herrn von den Grünen. Ich weiß nicht, du entscheidest. Können wir nur den Kubicki haben? Der hat ja nur das eingeleitet. Nächste bitte. Ja, dann gib mal die Wissler zum Aufregen. Okay, die Wissler. Ja, die von den Grünen wäre auch zum Aufregen, aber nehmen wir die Wissler. Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Klimakrise bedroht durch Naturkatastrophen, Dürren und Hunger das Leben und die Existenz vieler Menschen, vor allem im globalen Süden. Und auch hier sind wir mit den Folgen längst konfrontiert. Erinnern wir uns an die Flutkatastrophe im Ahrtal, an die Berichte zur Trinkwasserknappheit im Sommer, an die vielen Hitzetoten in unseren Städten, an die ausgetrockneten Flüsse und die Katastrophe im Ahrtal hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben mehrere seriöse Meldungen kurz nach der Katastrophe schon gesagt, bitte hört auf, damit jetzt Schindluder zu treiben, weil das ist dem Ahrtal geschuldet und den baulichen Voraussetzungen dort etc. pp. Aber Fake News im Bundestag, warum nicht? Waldbrände in ganz Europa. Der Klimawandel ist eine existenzielle soziale Frage. Und wissenschaftlicher Fakt ist, es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, um umzusteuern. Darum geht das. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn wir heute darüber diskutieren, dass im Jahr 2023 ein Dorf abgebaggert wird, um die darunter liegende Braunkohle abzubauen. Ein fucking Dorf. Das Ding ist drei Häuser groß gewesen und eine Scheune und ein paar Hallen. Das war schon lange kein Dorf mehr. Abgerissen, um weiter Kohle zu fördern. Und das, obwohl Studien belegen, dass die Kohle unter Lützerath gar nicht gebraucht wird für die Versorgungssicherheit. Das ist grotesk. Und warum ja, das alles? Weil sich die Ampel und die schwarz-grüne Landesregierung in NRW den Profitinteressen von RWE offensichtlich stärker verpflichtet fühlt als im Klimaschutz. Und da haben sie auch gar kein Problem, Menschen zu enteignen. An anderer Stelle prangern sie das ja an. Es waren Bundeswirtschaftsminister Habeck und die NRW-Landeswirtschaftsminister Neubauer, beide Mitglieder der Grünen, die den vermeintlichen Kompromiss mit RWE ausgehandelt haben. Vor der NRW-Landtagswahl waren die Grünen in Lützerath und haben alle Dörfer bleiben skandiert. Heute verteidigen sie das Abbaggern und reden sich raus mit dem Argument, RWE habe ja das Recht dazu, abzubaggern. Wenn das so ist, stellt sich die Frage, warum haben Sie das den Leuten nicht vor der Wahl gesagt? Warum sind Sie nicht nach Lützerath gefahren und haben gesagt, alle Dörfer bleiben, es sei denn, RWE besteht darauf, sie abzubaggern? Liefen. Und was ist denn mit den rechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung der Klimaziele? Was ist denn mit dem internationalen Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen? Was ist denn das für Sie? Ist das eine unverbindliche Empfehlung? Ist das was, woran man sich so lange gebunden fühlt, bis es irgendein Konzern stört? Bei internationalen Konferenzen zeigt die Außenministerin mit dem Finger auf andere, aber Deutschland baggert Dörfer ab für Kohle, blockiert die Verkehrswende. Sie halten die Klimaziele auch nicht ein. Alle sollen Energie sparen, aber es gibt immer noch kein Tempolimit und die Zahl der Flüge mit Privatjets sind auf einem Rekordniveau. Und da hilft es doch nicht, dass die Grünen das Jahr 2023 zum Jahr des Klimaschutzes erklären. Wir retten doch das Klima nicht durch schöne Worte, sondern durch entschlossene Taten, meine Damen und Herren. Und dann loben Sie den Kompromiss mit RWE, weil der Ausstieg aus der Braunkohle vorgezogen wurde. Aber entscheidend für das Klima ist doch nicht einfach nur das Ausstiegsdatum, sondern wie viel CO2 bis dahin noch in die Atmosphäre geblasen wird. Und kurzfristig darf RWE doch jetzt erstmal mehr Kohle verfeuern. Und aus der Vergangenheit wissen wir doch auch, dass Ausstiegstermine auch ganz gerne wieder gekippt werden, wenn es gerade passt. Und offenbar geht auch RWE fest davon aus, noch weit über 2030 hinaus Kohle verfeuern zu können. RWE will nämlich ein Reservelager von 50 Millionen Tonnen anlegen für die Zeit nach 2030. So ist ja, vielleicht ist das auch eine ganz gute Idee, was in der Hinterhand zu haben, Frau Wissler. Ich meine, Ja, die rechnen immer nur für Strom oder so. Ich weiß nicht genau. Da haben wir auch noch anderen Bedarf, gerade was Heizen angeht und so. Ich meine, warum soll man sich nicht eine strategische, wenn man was stilllegt, vorher noch eine strategische Reserve an? Die wird ja nicht schlecht oder so. Die liegt da. Da tritt auch kein CO2 aus im Normalfall. Sei denn das Lagergerät in Brand. Die müssen doch wieder anspringen, wenn es nötig ist. Oh Mann, ey. Links. Des NRW-Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage einer grünen Landtagsabgeordneten. Und das Ausstiegsgesetz der Ampel sieht ja ausdrücklich vor, dass man die Reserve im Jahr 2026 nochmal prüft, wer auch immer dann regiert. Glückwunsch, ganz toller Kompromiss. Und da kann ich gut verstehen, dass die Aktiven, dass die sich verraten und dass sie sich verarscht fühlen. Das kann ich gut verstehen. Und ich bin sehr ist ja tägliches politisches Handwerk, dass Aktivisten auf der Straße irgendwas fordern, dass das dann 1:1, ihr seid verwöhnt von den letzten Jahren, ja, als ihr immer euren Willen gekriegt habt bei allem Scheiß. Aber eigentlich macht man halt Kompromisse, Janine. Hast du vergessen, bist zu jung vielleicht, keine Ahnung. Gegen diesen Deal mit RWE gestimmt hat. Weil das Problem bei den Grünen ist, dass sie nicht bereit sind, sich für den Klimaschutz mit Konzerninteressen anzulegen. Auch mal mit dem eigenen Koalitionspartner anzulegen. Und das kenne ich aus Hessen. Wissen Sie, die Woche wurde der Fechenheimer Wald in Frankfurt geräumt. Soll gerodet werden für einen Autobahnausbau. Und da sitzen die unmittelbar verantwortlich. Ja, mein Weltraumaffen habt ihr es letzte Woche noch gehört. Jetzt schon im Bundestag. Der Wald. Oh, Wiesler rettet den Wald. Ja, und die Welt. Deutlich nicht in Konzernzentralen, auf die man ja keinen Einfluss nehmen kann. Nein, hier ist der Bauherr der Bund. Und Grüne tragen das mit im Bund, in Hessen und in Frankfurt. Ob es um die Energiewende, um den Flughafenausbau oder die Automobilindustrie geht, wenn es wirklich ernst wird, zeigen die Grünen ein Rückgrat wie Wackelpudding. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Ich war letzte Woche in Lützerath. Ich habe im Camp übernachtet, ich war bei Aktionen und Sitzblockaden. Ich habe dort Menschen getroffen, die sich um das Klima, um kommende Generationen, um die Demokratie sorgen. Die sich mit den Bauern in der Region zusammengetan haben und den Anwohnern. Die friedlich für eine lebenswerte Zukunft kämpfen. Sozial gerecht mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen, meine Damen und Herren. Diese Menschen sind keine Klimaterroristen, wie die AfD behauptet. Sie sollten sich sowieso erstmal um die Terroristen... Ja, und... An anderer Stelle in dieser Debatte, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hatte, aber jemand hat auch darauf hingewiesen, dass diese Leute, die da wohnen in den Dörfern, also auch in den anderen Dörfern, die ja jetzt nicht abgebaggert werden, dass die auch bedroht werden von diesen super tollen Klimaaktivisten, weil die natürlich auch sagen so, ja hier, nee, ihr dürft diese Deals hier nicht eingehen, ihr dürft hier nicht wegziehen, ihr müsst ja hier bleiben, weil wir brauchen euch doch als Verhandlungsmasse dann, ne? Das, weil wenn ihr alle wegzieht und es annimmt, dann wird das ja eventuell doch noch abgebaggert oder so. Das wollen wir ja nicht haben. Ne? Aber da, ja, das ist natürlich gutes Unterdrucksetzen von Leuten. Das ist natürlich nicht schlecht. Können wir ja ruhig machen. Tja, aber du hast ja gehört, wir müssen die zukunftssicheren Jobs retten. Also quasi die Jobs als Aktivisten oder welche Jobs meint ihr jetzt? Ein zukunftssicherer Job. Die Jobs als Impulsantriebsbauer für unsere Sternenflotte. Was in ihren eigenen Reihen kümmern. Die wahren Klimaterroristen, das sind die, die... Habt ihr es gemerkt? An der Stelle hätte sie fast Klimakommunisten gesagt. Oder Klimatouristen. Ja, nochmal. Nee, Klimakombo hat sie, glaube ich, gesagt. Sind nicht eigentlich viele Touristen Klimatouristen? Weil viele Leute fahren ja zum Beispiel nach Spanien oder so. Weil es da warm ist. Weil es warm ist, ja. Das ist aber Wetter, das ist nicht Klima. Wälder im Amazonasgebiet zerstören, das sind die Indigene und Umweltschützer, die sich den Raubbau an der Natur engagieren, ermorden lassen. 227 Umweltaktivisten sind allein im Jahr 2020 ermordet worden. Das, meine Damen und Herren, ist Klimaterrorismus. Und 220 Klimaaktivisten sind in Deutschland ermordet worden oder wo jetzt? Nee, in Deutschland ja wohl kein einziger, aber halt, ich denke mal in so Ländern wie Brasilien oder Peru oder so. Iran, Venezuela. Sowas. Oder vielleicht über Koltanminen oder Goldminen oder so. Konnte nicht verhindert werden, aber die Klimabewegung hat neue Kraft getankt und noch ist die Kohle im Boden. Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen. Vielen Dank. Als ob diese paar, wenn ich den Gesamtverbrauch Deutschlands an Kohle nehme, und dann nehme ich das, was die da noch rausbaggern sollen, dann mache ich so zwei Haufen. Dann ist unter dem einen Köln begraben und daneben liegt so vorm Deutzer Bahnhof noch so ein Haufen. Ich meine, ist doch lächerlich. Sich da jetzt, da, also es ist alles lächerlich. Dieses Dorf, die Kohle darunter, das ist alles Stellvertreterkrieg. Das ist Konfliktsimulation. Guck mal, die Regierung und der Widerstand und hey, wer war das? Ich glaube, Lobo hat diesen Artikel geschrieben, wo er schrieb, dass der Widerstand der jungen Leute gegen die verkrustete Obermacht, also Übermacht irgendwie. Ja, klar. Ich meine, das war ja, wenn man das mit G20 selbst vergleicht, war das da Kindergarten einfach. Ja. Da waren Jugendliche und nicht, da war halt nicht der harte Kern. Da waren auch ein paar Deppen, die den harten Kern gespielt haben. Aber da waren halt eben nicht diese Leute mit den schwarzen Hoodies und den Bandanas und so'n Scheiß. Ja, Lützerath lebt, gibt verstörende Mitteilung heraus. Was denn? Ich wollte auch noch was sagen. Unter dem Demonstranten waren sicher auch Muslimende. Ja, auf jeden Fall ist es rassistisch. Das steht ja auch gleich drin. Genau. Was nun eine Sprecherin von Lützerath lebt in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt, zeugt von einer tiefsitzenden antidemokratischen Haltung, die nicht unwidersprochen bleiben darf. Schreibt hier der Autor von Focus. Nämlich, dort lässt sich die Klimaaktivistin wie folgt zitieren. Im Zusammenhang mit Lützerath entlud sich die Polizeigewalt auch gegen weiße privilegierte Demonstrant-SternchenInnen und bekommt deshalb eine derartige Aufmerksamkeit. Ach, für von Scheiße. Rassismus betroffene und anderweitig marginalisierte Menschen. Scheiße. Es ist genau diese Gewalt jedoch Alltagsrealität. Ohne dass darüber berichtet wird. Ja, überall, da geht ein Schwarzer, geht jemand mit dunklerer Hautfarbe in die Straße hinunter und dann kommt berittene Polizei vorbei und das Pferd wiehert und der Herr Schutzmann sagt, gehen Sie bitte nicht so nah an die Abbruchkante. oder wie ist das zu verstehen? Bei uns werden die aus der Schwebebahn geprügelt. Von der Polizei. Ja, wahrscheinlich. Was braucht die eigentlich? Ist das ein Modell für uns alle? Die Wuppertaler Schwebebahn für ganz Deutschland? Die Wuppertaler Schwebebahn ist kein Modell für alle, weil das ist ein riesiger Aufwand. Und das ist ja auch durch diese Sonderlage, das sagt ja schon der Name, das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Gemeinden, die früher einzeln im Tal der Wupper gelegen haben. Und die Wupper liegt halt genau in der Mitte der Stadt. Und deshalb konnte man da ohne größeren Platzverbrauch diese Bahn drüber bauen. Aber das hast du ja nicht überall. Und außerdem ist es halt flach. Das hast du auch nicht überall. Also ich glaube nicht, dass die Schwebebahn so ein tolles Modell ist. Wuppertaler aber Transrapid. Der Helge steigt. Ich denke, da kommt jetzt bald auch nur eine Monorail. Der Helge steigt am Flughafen ein. Und wenn sie in 10 Minuten am Bahnhof München einsteigen, dann. Ah! Ich habe Angst, Chris. Jetzt kommt sicher wieder schrecklicher geistiger Dünnschiss. Also ich habe da zwei Punkte. Erstens finde ich, das möchte ich mal betonen, dass das eine komplett hypothetische Frage ist. Also die Klimabewegung, so wie sie ist, ist nicht radikal. Es wird die ganze Zeit darüber gesprochen, ob sie radikal sind. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass sie radikal werden. Was ist denn radikal? Ist radikal Steine werfen auf Polizisten? Also das sind ja die Bilder, die wir gesehen haben. Steine werfen, Molotow-Cocktails. Also das sind Ausschreitungen bei Demos, die kann man verachten. Aber ich glaube, die Radikalität einer Bewegung und nicht irgendwie Ausschreitungen bei Demos ist das komplett anderes. Davon abgesehen muss man ja. Ich hatte diese Bücherverbrennung nicht, dass also das passiert nur bei so politischen Kundgebungen. Nun, aber das dürfen wir nicht auf die ganze Partei beziehen. Nein, nein, nein, nein. Radikal, aber wo kommen wir denn da hin? Ja, ich weiß auch nicht, wie diese Frau Bosetti es echt immer schafft, den größten Humbug rauszuhauen. Alle anderen sind rechtsradikal, rechtsextrem oder sonst irgendwas, aber die Klimat, ja, nee, nee, also bitte, ja, radikal, so ein hartes Wort, Radix, die Wurzeln, ne? Ja, vielleicht werden sie irgendwann mal radikal, aber... Ja, wenn man die nicht lässt, ne, das ist eigentlich schon fast genau. Eine Drohung, Frau Bosetti. Ja. Aber das wäre ja auch. Ich musste radikal werden, das sagt dir jeder. Jeder sagt dir das. Lenin oder Stalin wird auch sagen, ich musste die Leute umbringen. Das ging nicht anders. Ich musste ja die Idee retten. Das ist immer so. Aber ich glaube, die Radikalität einer Bewegung und nicht ne, irgendwie Ausschreitungen bei Demos ist was komplett anderes. Ja. Davon abgesehen muss man ja auch noch sagen, dass auch vor den Demos in Lützerath, auch bei den Protesten auf Autobahnen und ehrlich gesagt auch schon als Tomatensuppe auf Glasscheiben vor Gemälden geworfen wurde. Auch da waren das angeblich schon Radikale und angeblich Terroristen und Terroristinnen. Mhm. Das heißt, diese Sprache, dieser Begriff, der hat sich sehr, sehr schnell durchgesetzt auf Basis von, ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, dass es bereits im Jahr 2021 ein Interview gab mit Tadzio Müller, dem Aktivisten und wenn man den Medien so glauben mag, auch eine Art Sprachrohr dieser Berliner Aktivistenszene. Und der hat damals gesagt, dass sich eine grüne Raffe entwickeln könnte, wenn man die Forderungen dieser Leute nicht vollumfänglich und bald erfüllt. Also diese ganze Idee mit dem Terrorismus ist eben nicht irgendwo im rechten Denkmilieu gewachsen, sondern kommt aus dieser eigenen Blase. Das ist mir sehr wichtig, auch wenn das einige schon zum dritten Mal hören oder so. Sprache, dieser Begriff, der hat sich sehr, sehr schnell durchgesetzt auf Basis von ehrlich gesagt gar nichts. So. Ich würde aber nicht ausschließen, dass diese Bewegung radikal werden könnte. Das kann natürlich sein. Ich finde nur die Frage gar nicht so wichtig. Sondern was ist da die? Ich glaube, wenn diese Bewegung radikal werden sollte, dann haben wir eine radikale Bewegung. Und ich glaube, der deutsche Rechtsstaat ist absolut in der Lage, damit umzugehen. Was ich eine viel wichtigere Frage finde, zu der wir wirklich ganz dringend kommen sollten, ist, werden die Mächtigen dieser Welt so radikal darin bleiben, unsere Lebensgrundlage zu zerstören? Darum geht es doch eigentlich. Und darüber wird nach wie vor sehr, sehr wenig gesprochen. Ja, keiner spricht ja drüber. Nee, keiner. Niemand, absolut niemand. Ja, ist das nicht schon wieder so eine Verschwörungstheorie? Ich finde ja so Satiriker Welt und... Zerstören genau, was meint ihr eigentlich, wenn die sagt, die Mächtigen, wen meint ihr denn damit, die Mächtigen? Das ist eine antisemitische Dogwhistle. Curly Traps. Ja. I don't know who this Bosetti woman is. Ja, diese bösen Superreichen zerstören alles. Deswegen fahren wir jetzt nach Davos und reden mit denen. Ja. Kritisieren es auch nicht. Ja, Demonstrationssimulation meintest du ja gerade auch schon, Mars. Und ja, genau das ist es. Ne? Weil du hast die bezahlten Aktivisten, die dort vor Ort sind, die von ihren NGOs bezahlt werden, was die Politiker, die mit diesen NGOs Hand in Hand arbeiten und diese ganze Lützerath-Aktion, es ist ein Kompromiss. Den Kompromiss müsste man wahrnehmen als Kompromiss und die grünen Politiker sollten sich da nicht als Aktivisten noch gegen diesen Kompromiss stellen. Das ist das politische Versagen und das zeigt einfach, dass dieser Politaktivismus sehr viel wichtiger für die ganzen Leute ist. Die Inszenierung, weil die ja, damit ihr eigenes Image auch pushen können. Ja, dass sie, die Grünen können zeigen, hier, es gibt noch Gründe, uns zu wählen. Siehe Lützerath, so hat dem Motto, was ja natürlich absoluter Blödsinn ist, weil es eigentlich ein politischer Kompromiss ist. Aber es zieht halt auch so internationale Leute an, wie die Greta Thunberg beispielsweise. Ja, und für die ist das ein Marketingauftritt. Ja, und da hat jetzt ein Video die Runde gemacht, was gefilmt wurde, wo man halt sieht, wie die liebe Frau Thunberg mit einigen Polizisten locker zusammensteht, ein kleines Schwätzchen hält und dann kommt irgendwann so ein Kommando von irgendeinem Kameramann, dann werden alle auf einmal ganz ernst und die Polizisten packen sie am Arm und dann fing diese ganze inszenierte Entfernung von der Frau Thunberg vom Demonstrationsort fand halt statt. Ne? Und ja, ist halt alles ziemlich inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Es lasse sich nicht mehr unterscheiden, was Wirklichkeit sei und was Inszenierung. So der Tenor der meisten Beiträge. Es sei eine große Klimashow und die Polizistendarsteller seien ein Teil davon. Ja, gut, ich meine, die Polizisten, die wollen sich die Arbeit auch nicht besonders schwer machen. Für die ist natürlich so ein Pressetermin die einfachere Aufgabe. Ne, dann können die da so eine wehrlose Greta davontragen und an den Kameras vorbei und alle sind glücklich. Und haben wieder einen Grund, sich bei der nächsten Demonstration zu treffen. Also die aktuelle Meinung oder Erklärung der Mainstream-Medien ist, sie hätten sie nicht festgenommen, sondern nur ihre Personalien aufgenommen. Genau. Ich habe sehr gelacht. Fragen. Genau. Wenn du das Bild ein bisschen runterscrollst, dann siehst du die Polizei, wie sie die Personalien aufnimmt. Ja? Artikel von Faltina Kailani. Hinter jedem Alltag. Ne? Guten Tag, allgemeine Personenkontrolle. Wir heben sie mal kurz hoch. Ne? Ja. Ob ihr Gewicht bestimmt, was ein Perso ist. Ne? Ja. Das ist die Gewichtskontrolle, kennen wir doch alle. Vielleicht hat sie ihren Namen ja auch in den Handschuh gesteckt oder so. Tja. Das sind doch künstliche Bilder. Dass in Amerika auch ganz schön rumgegangen ist, diese Geschichte mit der Greta, wie sie weggetragen wurde. Mehreren Ami-Seiten gesehen. Also die nehmen das alle ganz schön wahr, auch international, was hier so abgeht in der Beziehung. Ja. Wie gefährlich ist Fracking? Fracking. Ja. Ja, jetzt das Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. mal angemischt und eine Stellungnahme geschrieben, relativ lang und ist auf alle möglichen Kritikpunkte eingegangen und kann halt eben auch nicht alles hundertprozentig entkräften. Es gibt natürlich immer eine Restgefahr oder sowas, ja. Aber eigentlich ist es so, dass wir das schon seit 50, 60 Jahren machen, seit 1963 meine ich. Wird in Deutschland gefreckt nach Erdgas. Und jetzt geht es halt auch um das Schieferfracking. Von Groningen habe ich gelesen, dass sie da Probleme mit Erdbeben hätten oder sowas. Finde ich zwar ein bisschen komisch, aber sicher, die Holländer brauchen es ja auch nicht unbedingt. Wir haben ja das Gasproblem. Dass sie da nicht so ganz gerne mitmachen, das verstehe ich schon. Aber technisch wäre das auf jeden Fall machbar. Und die Gefahren halt auch eben deutlich geringer als bei den Sachen, die zum Beispiel in den USA passieren. Aber ich denke mal, das ist eben politisch noch nicht so gewollt. Schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass diese Fachgesellschaft hier, der Verband, schon mal eine Stellungnahme dazu abgelassen hat. Oder mal wieder eine Stellungnahme dazu. Was glaube ich schon andere, die das gemacht haben. Das ist irgendwie eine komische Idee gewesen, das so pauschal zu verbieten. Ne? Zumal man das, wie gesagt, ja auch schon Ewigkeiten gemacht hat. Ja, ich fand vor allen Dingen... Ja. Ich fand vor allen Dingen das interessant mit dem Gemisch, was sie da einbringen, um das Fracking zu machen. Und da schreiben sie hier, das wäre also auf jeden Fall Wasserschutzklasse 1, also unbedenklich. Und im Endeffekt ist irgendwelche Keramik mit bei. Die haben sogar getrunken, ne, bei Panorama. Aber ja, es soll, Sand, soll im Prinzip Wasser mit also es ist Wasser sein, mit Sand oder auch. Keramikkügelchen. Mhm. Und dann noch bis 5% von chemischen Sachen, die aber Wasserschutzklasse oder Wassergefährdungsklasse 1 sind. Ja, der Sand oder die Keramik kommt da rein, damit die Schieferschichten nicht direkt aufeinander liegen und dann da eben nichts mehr durchfließen kann, sondern dass man das mit den Körnchen dann so leicht aufhält, die Öffnung. Ja, das ist eine Sache, die macht ja keinen chemischen Schaden oder so, ne? Genau. Und ansonsten ist es wohl ein bisschen spülig, damit das gut da reinfließt. Ja. Ja gut, das sind halt neuartige Fracking-Flüssigkeiten, die da machen wollen. Aber ich habe ja schon einmal die Rechtslage klar gemacht. Fracking ist nicht verboten. Es ist ein Gesetz gemacht worden, dass es 3 Probebohrungen in Deutschland geben muss, um die geologischen Gegebenheiten klarzustellen. Und bisher haben diese 3 Probebohrungen nicht stattgefunden, weil die ganzen Unternehmen, die dazu technisch in der Lage wären, ein Reputationsrisiko fürchten, wenn sie das machen. So, und deswegen ist Fracking verboten. Fracking ist nicht verboten, sondern Fracking ist verboten, bis diese 3 Testbohrungen gemacht wurden, um genau das auszuschließen. Gibt es ein geologisches Risiko und was ist denn der tatsächliche Umweltschaden? Das ist von die Frage, wie hoch die Ansprüche sind in dem Gesetz. Ne? Das ist ja beim CCS so ähnlich. Da haben sie ja eigentlich auch die Ansprüche gehabt, dass das verbuddelte CO2 für 100.000 Jahre da 99% sicher sein muss oder sowas. Und das kann natürlich keiner garantieren, das verstehe ich. Ne? Vielleicht wollen sie da vielleicht ein bisschen viel oder so, kann das sein? Von den Firmen, an Bestätigungen und so. Wie gesagt, Kakani, zu Silvesternacht, integriert euch doch selber, Alter. Wissen Sie, es passieren merkwürdige Dinge, wenn man zwei Weltkriege anfängt und beide verliert. Wenn man bis zur letzten Kugel für die abartigste Idee der Geschichte kämpft. Und nachdem diese letzte Kugel verschossen wurde, 12-Jährige mit Gewehren ohne Munition mit Besenstielen losschickt. Und wenn auch das nichts gebracht hat, man sich ergibt und die einen sich dann nach und nach das Wohlfühlnarrativ zulegen, man sei nicht besiegt, sondern befreit worden, während die anderen eine Mauer bauen und behaupten, die Täter befänden sich auf der anderen Seite. Wenn man also eben noch eine Raub- und Aneignungsgemeinschaft war und plötzlich nichts mehr von den verschwundenen Nachbarn gewusst haben will oder von Krematorien oder Gaskammern, wenn man sich anschließend auf die Schulter klopft, man hätte eine solide Vergangenheitsbewältigung hinbekommen, wenn man sich keine einzigartige Erinnerungskultur und Verantwortung attestiert. Und all das, obwohl keine einzige Synagoge, keine jüdische Schule und auch kein jüdisches Altersheim ohne Polizeischutz auskommt. Merkwürdige Dinge passieren auch, wenn man beinahe seine ganze Intelligenzia vergast, erschießt oder ins Exil verjagt. Und nach dem verlorenen Krieg einfache Arbeiter braucht, Menschen, die man holen kann, um die Trümmerhaufen, die bis gestern noch Berlin, Dresden oder Köln waren, wieder aufzubauen. Nachdem man ihnen zuerst in ihre Münder geschaut hat, ihren Zahnbestand überprüft hat, wie bei Nutztieren. Eins dieser merkwürdigen Dinge, die passieren, ist, dass sich diese einfachen Menschen einem vielleicht nicht ganz über den Weg trauen. Und ja, wer kann es ihnen verdenken, dass sie nicht so erpicht darauf sind, sich mit dieser Gesellschaft zu identifizieren. Sie ahnen es vielleicht. Es geht hier um die Silvesternacht, genauer gesagt um Neukölln, um die Sonnenallee, also um jene Straße, die wir hier in Kreuzberg und Neukölln den Gazastreifen nennen. Und über die einer meiner israelischen Freunde scherzhaft und nicht ganz ohne Schadenfreude mal gesagt hat, die Araber sind die Rache der Juden an den Deutschen. Ja, liebe Leserinnen, es wird ungemütlich, denn wenn wir wirklich über die Sonnenallee reden wollen, kommen wir auch um den Nahen Osten nicht herum. Aber wenn Sie diesen Satz lesen, dann ist er schon mal nicht redaktionell gestrichen worden. Lügenpresse. Und selbst das wird immer mehr zur Seltenheit. Die deutsche Begeisterung und Unterstützung für jenen Staat, der von Amnesty International und Human Rights Watch als Staat bezeichnet wird, der in den von ihm besetzten Gebieten Apartheid ausübt, nimmt auch in deutschen Redaktionen immer ideologischere Züge an. Offenbar proportional dazu, je rechtsradikaler und extremistischer jener Staat wird, vor dem zahlreiche Menschen geflohen sind, die heute in der Sonnenallee leben. Ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir den Dingen in die Augen schauen sollten, gerne gemeinsam, gerne nüchtern. Fangen wir doch dafür mit der einfachen Feststellung an, dass wir Migranten, Ausländer, Menschen mit ... nennen Sie uns, wie Sie wollen, so einfach nicht weggehen werden. Und Sie, liebe Biodeutsche, auch nicht. Wobei, demografisch gesehen gehen Sie durchaus weg, Sie sterben weg. Und Ihr Land braucht für die kommenden Jahre ca. 400.000 neue Arbeitskräfte, das heißt ungefähr 1 Million Einwanderer pro Jahr. Wir Migranten werden dieses Land wohl erben. Wir könnten hier also auf Zeit spielen, auf Zeit, die Sie nicht haben. Aber das nur als Randbemerkung. Vielleicht sollten wir einsehen, dass, wenn man für die Idee rassischer Reinheit einen Weltkrieg anzettelt, man sich nach dessen Niederlage gezwungen sehen könnte, ein Einwanderungsland zu werden. Immerhin teilten auch die Siegermächte unser Misstrauen dieser Gesellschaft gegenüber. Und vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal überlegen, wer hier wem was schuldet, wer hier mit wem wie redet. Was sicher ist, wir sind hier, nicht nur für ihre Rentenkassen, sondern weil wir dafür sorgen, dass der arische Albtraum in diesem Land niemals Realität wird. Dafür, dass diese Realität so weit entfernt liegt, dass selbst Nazis sie offenbar aufgegeben haben. So wie wir alle die Idee dieses sozialdemokratischen Gesamtschul- und Mittelschichtmiteinanders aufgegeben haben. Ohne extreme Gewalt, die jene Hitler Deutschlands in den Schatten stellt, wird sich jener Albtraum nicht erfüllen. Dieser Zahn ist endgültig gezogen. Was geblieben ist, ist die niedere Gemeinheit des Einzelnen, die immer ihren Weg findet, sich immer wieder Bahn bricht und dabei den Unwillen der Deutschen bloßlegt. In den faschistischen Chats der Polizei, in der verschwundenen Munition der Bundeswehr, in den Abgründen des Staates und seines Geheimdienstes, der NSU-Taten erst vertuscht und anschließend deren Akten verschlossen. In den tausend registrierten fremdenfeindlichen Anschlägen, just in dem Jahr, wo man sich parallel Orden der sogenannten Willkommenskultur an die Brust heftete. In der ausbleibenden Empörung ihrerseits, wenn der Innenminister bundesweit Plakate aufhängen lässt, auf denen wir in unseren Muttersprachen dazu angehalten werden sollen, gegen Bezahlung dahin zurückzugehen, wo wir hergekommen sind. In den tausendfach verkauften Ausgaben von Thilo Sarrazins Büchern, in dem ekelhaft stumpfen Bauchgefühl Rassismus, den ein Gros seiner Leser mit ihm teilen, in der Unterstützung der amerikanischen Kriege gegen unsere Länder im Afghanistan-Krieg. Dort, wo ein Ahmed Mansur, den wir auf der Straße frei nach Onkel Tom Onkel Mansur nennen und für den wir nicht viel mehr übrig haben als Spott, ein Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz in Sachen Integration verliehen wird, in den vielen Verlagen dieses Landes, die derart von offener Islamophobie leben. In den Kommentarspalten genauso wie in Klassenzimmern, wo man so tut, als sei das koloniale Erbe nicht deutsche, sondern afrikanische Geschichte. Überall dort, wo man sich seiner Verantwortung verweigert, überall trifft man sie an, die Gemeinheit, und überall flüstert jener Unwille dasselbe, flüstert von Exklusivität, Verschlossenheit und der fehlenden Integrationsbereitschaft in diesem Land. Überall sagt Deutschland uns, dass es mit uns nicht leben will, aber an dem Scheitern nicht die Schuld tragen möchte, denn noch mehr Schuld sei nun wirklich nicht zumutbar. Verstehen Sie mich nicht falsch, das alles rechtfertigt nichts, nicht unsere Rohheit, die den stumpfen Gewaltexzessen unserer Kinder ein Nährboden geworden ist, nicht die Obszönität unserer Ablehnung, nicht die Ideenlosigkeit, unsere Perspektivenlosigkeit, Lustlosigkeit, unsere Teilnahmslosigkeit, nicht unser geducktes Knurren und nicht die geballten Fäuste in unseren Hosentaschen. Aber vielleicht hilft es, unser gesundes Misstrauen und unseren fehlenden Respekt vor dem Staat und seinen Repräsentanten zu begreifen. Nee, hilft nicht. Ja, ich meine, dick aufgetragen, ne? Das ist der große Austausch. Das ist der große Austausch in der Berliner Zeitung von einem Migrantenvertreter. Ich stimme aber zu, dass diese Reaktion ausweisen, abschieben, dass sie falsch ist und dass sie nicht funktionieren kann. Ne? Da stimme ich zu. Und ich stimme noch in einem anderen Punkt zu. Nämlich, dass der Respekt fehlt, weil unsere Gesellschaft auch irgendwie schräg ist und vielleicht auch an anderen Stellen einfach so irre, dass man da nicht, dass man das, also ich meine, wir wissen ja nicht mehr, was Frauen sind und Männer und so weiter. Das kann man doch auch schlecht respektieren. So. Ja, die wissen das aber. Die wissen das, ja, genau. Aber wir wissen es nicht. Und deswegen sind wir doch auch die Irren. Ich meine, ja, das ist dann auch ein Grund, warum man das nicht richtig respektieren kann. Das verstehe ich schon einigermaßen. Ist aber natürlich kein Grund, so einen hasserfüllten Artikel hier zu schreiben, ne? Finde ich. Ja, und vor allen Dingen dieses, ich erkläre jetzt mal die Bundesrepublik Deutschland anhand der Generation des kürzlich verstorbenen Papstes, ja super. Und dessen seinen Eltern eigentlich noch. Also und auch diese, dass man wieder diese Legende rausholt, irgendwelche Gastarbeiter hätten das Land aufgebaut. Da könnte ich einen Hass kriegen. Also der Aufbau dieses Landes, klar haben da auch Leute mitgemacht, aber halt am Ende, ja, gegen Ende. Ja. Ich meine, Zähne begutachten oder so, klar, haben wir auch Menschen. Haben wir ja, auch, das war, das ist doch ganz. Ader, Menschen rücksichtslos zu behandeln. Nee, Moment mal, Mann, das war eine ganz einfache Geschichte. Die haben das gemacht, weil diese Leute auch ins deutsche Krankenversicherungssystem gekommen sind. Und die haben praktisch eine Befundaufnahme gemacht, um halt zu sagen, im Zweifelsfall hier, der geht uns morgen zum Zahnarzt und dann haben wir 20.000 Dollar oder was auch immer am Hals. Mhm. Und den nehmen wir lieber nicht. Das hat man damals wohl so gemacht, ja. Ja. Ja, könnte man ja als Solidarität bezeichnen, ne? Solidarität für so ein solidarisches System, wo alle Leute reinbezahlen, dass man sich da eventuell Gedanken drüber macht, aber es ist ja jetzt alles böse. Ja, und man kann es natürlich sofort in eine Reihe stellen, auch weil, ich meine, klar, ja, da ist der deutsche Mann, der die Leute selektiert auf der Rampe, und da ist der deutsche Mann, der den Leuten in die Zähne guckt. Ja, und wenn du die beiden Szenen direkt hintereinander schneidest, dann hast du halt diese Kontinuität, weißt du, wie er das hier macht. Also er ist hier auch ein bitterer, also das ist bittere demagogische Scheiße. Der Zustand der Zähne dieser Leute ist ja auch ein Spiegelbild von deren eigenen Lebensentscheidungen. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass jemand in der Berliner Zeitung einen ähnlich scharfen rechten Kommentar schreiben darf. Weißt du, nicht, dass ich das will. Nicht, dass ich Drama will oder Hass oder was. Aber sowas hier zu drucken. Und auch wie gesagt, ich halte das für, also das kann ich jedem unter die Nase reiben. Warte mal, ich habe über den großen Austausch doch in der Berliner Zeitung einen Artikel von diesem Herrn Carney gelesen. Bitte gucken Sie doch hier, lesen Sie mal, hier in dem Abschnitt steht es drin. Ja, Faktencheck, das ist ja nur eine Glosse und... Naja, es ist ein Kommentar, aber trotzdem, also unser geducktes Knurren und die geballten Fäuste in unseren Hosentaschen. Ja, und das habt ihr, weil irgendwie die Nazis und die Juden und wir und die DDR und die Mauer und irgendwas auf jeden Fall. Deswegen habt ihr die geballte Faust in der Hosentasche. Seid ihr noch ganz richtig? Was wollt ihr hier? Was zum Fick wollt ihr hier? Ich verstehe es nicht. Ja, jemand, der so... Und vor allem, der uns mach mal eine Umfrage bei deinen Kumpels, wie viele von denen das gut fanden, was hier damals bei den Nazis passiert ist mit den Juden. Und dann mach noch mal eine Umfrage bei den anderen, ob die das gut fanden. Und dann vergleich das mal. Weil da würde ich mal sagen, dass die Zustimmung natürlich nicht bei 100% liegt, aber auf jeden Fall höher ist als bei den anderen. Und warum stehen denn heute noch so viele? Also früher, klar, früher gab es halt offene Neonazis, es gab Skinheads und solche Leute, die auch sowas angegriffen haben, vielleicht eine Synagoge oder ähnliches. Aber heute, vor wem haben die denn Angst, wenn die da drin sind und da steht Polizei davor? Glaubst du, die haben vor, ich meine, der Typ in Halle, okay, es gibt halt Bekloppte, die dieser Ideologie anhängen, aber der Großteil der Leute, vor denen sich die da verbarrikadieren, und ich habe mal in Berlin, war ich mal im Hotel gegenüber von so einer jüdischen Einrichtung, und es ist schon dystopisch, wie viel Polizei da den ganzen Tag war. Ja. Aber ich glaube, das sind eher die Leute mit der Palästinenserfahne, vor denen sie da jemanden beschützen müssen, als dass es halt heute noch irgendwelche deutschen Neonazis sind. Also, ich finde den Text unter aller Sau, ich hätte ihn in der Berliner Zeitung nicht abgedruckt, ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, hier an dieser Stelle hätte ein Text erscheinen sollen, den wir hier in Auszügen abdrucken wegen mir oder so, keine Ahnung, aber halt praktisch das Eingeständnis sozusagen, ja, wir sehen das auch so mit diesem großen Austausch, das finde ich schon ziemlich bitter. Also, ist ein bisschen zu ehrlich vielleicht, der Herr Carney. Ja gut, aber die Argumente, die hinter diesem großen Austauschding stehen, sind auch demografischer Art. Also, Ja, und hier gab es nochmal eine Debatte zu den Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht im Bundestag. Da waren sicher auch Moment. Diesmal wollte ich gar nichts sagen. Wieder Helge ist wieder nicht dabei gewesen. Dafür lauter andere. Buschi, die alte Kanten. Buschi ist echt so ein, Buschi ist ein eckiger Mensch. Ja, das von den Ausschnitt von Herrn Buschmann, der hat ja Julian Reichert auch abgespielt schon in seiner Sendung. Und da hat das gelsenkirchenrische Gockelhaftigkeit hat es genannt, das, was er da so von sich gegeben hat. Weil Marco Buschmann kam irgendwie mit, ja, Vornamenabfrage, mein Vorname ist Marco mit C und ich bin ja auch kein Italiener und ich gehöre auch nicht zu einer sizilianischen Mafia-Bande und. So ja, lächerlich. So lächerlich. Also ich meine, Marco hießen Leute in meiner Klasse, also Deutsche. Das ist völlig lächerlich, so zu tun, als wäre das so. Ja, absolut. Italienisch. Aber was ich euch jetzt vorspielen wollte, ist Frau Paus. Hier wollte ich euch vorspielen. Wir kriegen es richtig hart. Ja, sorry. Ist leider so. die Bundesministerin Lisa Paus das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Curio, dass Sie und die AfD rassistisch sind, das wussten wir zwar schon vorher, aber es ist immer wieder von Neuem widerwärtig, das hier auch im Deutschen Bundestag erleben zu müssen. Ich möchte heute auch die Zuhörenden begrüßen, vor allem Jugendliche, Eltern, ErzieherInnen, PädagogInnen, die AkteurInnen der Sozial-, der Kinder- und Jugendarbeit. Denn wenn wir heute hier auf Antrag der Union über... Was ist das eigentlich, was sie da um den Hals hat? Weil ich sehe das jetzt Goldkette. Ja. Aber nur eine richtig asoziale Goldkette. Das sind Alter, das sieht aus wie früher gab es sowas, gab es die Dinger, wo man mit Duschvorhänge festgemacht hat. Ja, als hätte die jemand mit Metallic-Spray angesprüht und eine Kette draus gemacht. Ist das MC Paus oder was? Ja, sie will damit verdeutlichen, dass sie auch die Ketten sprengen muss nach marxistischen... Wir haben nichts zu verlieren. Pimp my Familienministerium mit Lisa P. Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Ketten. Wahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist es eine Bewerbung als Verteidigungsministerium. Kettenfahrzeuge. Ja, vielleicht eventuell, ja. Ja, aber ich höre das ja immer nur... Mr. A, Mr. T vom A-Team ist natürlich auch eine gute Assoziation. Danke, Lord Toranaga Summer. Wenn ich mir diesen ganzen Kram hier gebe, hauptsächlich um euch da was draus vorzuspielen, dann mache ich das ja meistens, während ich irgendwas Sinnvolles tue. Und schaue da nicht hin. Deswegen sehe ich das dann meistens ja auch immer zum ersten Mal. Also die Kette, Frau Paus, war mir noch gar nicht aufgefallen. Über die situativen Gewaltexzesse in der Silvesternacht sprechen... dann steht über allem, diese Angriffe auf die Sicherheitskräfte und Angehörige von Rettungsdiensten sind unerträglich. Und Ihnen gilt unser Dank, wenn Sie an Silvester herausfordernde Einsätze fahren, statt selbst mit Ihren Familien das neue Jahr begehen zu können, meine Damen und Herren. Ob in Berlin, ob in Borna, Sachsen oder in Essen, Nordrhein-Westfalen oder anderen Städten, in denen die Lage in der Silvesternacht eskalierte, ich verurteile diese Gewalt. Und die Täter müssen schnell bestraft werden. Ja, also wieder verbunden mit irgendwie Borna, wo ja jetzt nach aktuellem Stand nur irgendwie klar ist, dass auf irgendeinem Marktplatz ein paar von den ganzen Leuten, die da waren, irgendwas gemacht haben sollen, was aber keiner so richtig weiß. Rumgerufen oder so. Also ich habe gehört, es haben Hetzjagden stattgefunden. Das war ja in Chemnitz. Frag mal den Verfassungsschutz, die müssen das so wissen. Aber ebenso wichtig ist es, dass unsere Debatte versachlicht wird. Das Bundesinnenministerium hat ein bundesweites Lagebild angekündigt. Warten wir also die Ergebnisse ab und bewerten dann die Tatsachen. Ich möchte dem jedenfalls... Ja, das bundesweite Lagebild, genau. Wir warten immer noch darauf, dass ihr uns irgendwie erzählt, dass, wenn man sich einfach nur die nackten Zahlen anguckt, ja auch, keine Ahnung, in Bad Oeynhausen 3 Betrunkene waren. Und deswegen kann man ja jetzt nicht behaupten, dass da irgendein Problem mit Migration wäre oder so. Nicht vorgreifen. Aber eines steht heute ohne dieses fertige Lagebild bereits fest, dass eben laut polizeilicher Kriminalstatistik wir in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang der Gewalt im Jugendalter haben. Und ich finde, das ist auch für mich als Jugendministerin und für Deutschland insgesamt eine wichtige Botschaft, die in dieser Debatte berücksichtigt gehört. Auch in den letzten Jahren, so 2020 oder wie? Weil da eingesperrt waren. Ja, die ganzen Minderjährigen, die 2015 gekommen sind, sind jetzt volljährig. Das Deutsche Jugendinstitut, das zu meinem Haus gehört, hat keine Belege dafür, dass junge Menschen insgesamt immer delinquenter und vor allem gewalttätiger werden. Wie also kommt es zu solchen situativen Gewaltausbrüchen? Beispielsweise in der Ultra-Fanszene in der Vergangenheit oder auch bei Randalen rund um den 1. Mai oder in der Querdenkerszene. What about Querdenker-Szene? You know Querdenker-Szene? Oder in Stuttgart oder auch in der Schinkenstraße in Palma auf Mallorca. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, es ist einfach so, die Antwort fällt weitaus komplexer aus, als Sie uns hier mit dem Titel der Aktuellen Stunde Glauben machen wollen. Und schon daran zeigt sich die ganze Hilflosigkeit der Debatte, die Sie uns seit 2 Wochen aufzwingen wollen, am Köcheln halten wollen, weil wir alle miteinander wissen, Sie schielen vor allen Dingen auf die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und später in Hessen und Bayern. Und wenn es um die Ursachen von Jugendgewalt geht, dann liefert uns die Wissenschaft schon heute auch erste Antworten. Gewalt im öffentlichen Raum geht vor allem von jungen Männern aus und sie findet oft in städtischen Gelegenheitsstrukturen statt. Und meist sind die Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen mit individuellen Risikofaktoren. Diese jungen Männer wollen den öffentlichen Raum besetzen und das gibt einem auch ein Stärkegefühl. Und befeuert wird dann oft dieses Gefühl durch Gruppendynamiken, logisch. Junge Männer alkoholisiert, Pyrotechnik im Anschlag. Da kann man schon entsprechende Adrenalinschübe bekommen. Moment mal. Sagt sie hier gerade, Boys will be Boys? Ich glaube auch, die können nicht anders. Ne? Die sind irgendwie durch ihr Geschlecht. Die müssen das machen. Ja, das gute Kastrationsgesetz kommt da wahrscheinlich bald auch. Spielen eine Rolle. Auf die Spitze getrieben, in der Pose staatliche Organe herauszufordern, sich untereinander zu solidarisieren und die Lage eskalieren zu lassen und damit Aufmerksamkeit einfordern zu können. Aus einer vorläufigen Analyse für mein Haus betont aber das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, das DZIM, dass die Silvester... Ach, guck mal, das DZIM von der Frau Vorotan, es ist mal wieder da und es weiß ganz genau Bescheid, was Sache ist. Nämlich, es gibt keine Probleme. Na, ist doch alles okay, es ist ein Zentrum, die forschen, sie wissen alles, sie sind super. Macht euch keine Gedanken. Hört auf zu hetzen, ihr blöden Hetzer. Denkt doch mal an die Schinkenstraße auf Mallorca. Da passiert auch was. Krawalle eben gerade kein Migrationsthema sind. Sie nennen die Migrationsperspektive sogar irreführend, meine Damen und Herren. Zusammenfassend lässt sich festhalten, das Thema ist komplex und Sie von der Union versuchen, sozialpsychologische Prozesse einfach auf soziale Fragen zu ethnisieren. Das ist dumpf, das ist rassistisch und damit werden Sie nur den Applaus bei den Falschen ernten. Und Sie, Herr Merz, Sie verspielen damit auch das Erbe der ehemaligen Bundeskanzlerin und ja auch Bundesjugendministerin Angela Merkel und rücken die Union damit einfach nur weiter. Alter Schwede, Sie verspielen das Erbe von Frau Merkel, Herr Merz. Mehr dummes Pathos geht eigentlich nicht mehr. Ja, vor allem, wenn das Erbe mal weg wäre, das wäre ja schön. Ne? Okay, der ist so froh, ist wenn er den Schatten los ist. Ja. Den kriegt er aber in seiner Amtszeit, glaube ich, nicht mehr los. Ja, er schiebt das ganze Erbe von Merkel auf Rot. Aber dann fällt immer Rot und dann ist doppelt so viel Erbe von Angela Merkel. Ich kann mir die Scheiße schon nicht mehr mit anziehen. Ich habe zu einem Handelore gesagt, macht einen Fernseher aus. Es ist nicht mehr zu ertragen. Erst die Mangel und 16 Jahre und dann dieser Matz, dieser Waschlappen. Wie kommen wir zu Lösungen? Also, was können wir von Politik, von Staaten auch wirklich tun? Ich finde, erstens aus Erfahrung lernen und kurzfristig einen guten Maßnahmenmix ergreifen und auch Bewährtes ausbauen. Die Polizei hat... Also, wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Ein Maßnahmenmix. Yay. Packst du gleich die Turntables aus und mix die Maßnahmen. Ja, was ist denn genau eine Maßnahme? Hat ja bereits wirksame Deeskalationsstrategien entwickelt, zum Beispiel durch die jahrelange Erfahrung rund um den 1. Mai auch in Berlin. Dazu gehört, gezielt in der Lage, angepasst zu entlasten. Und für Silvester zum Beispiel würden feuerwerksfreie Zonen und lokale öffentliche Feuerwerke die Lage deutlich übersichtlicher machen. Und damit entlasten. Ja klar, weil die Klientel, die da rumgeballert hat, sich denkt, oh, es gibt ja ein öffentliches Feuerwerk. Lass uns dort doch hingehen mit all den anderen Leuten, weil die ja nicht das Angebot hatten, so wie alle, mit allen Leuten auf der Straße zu feiern, wie man das sonst macht. Nein, ich kann überhaupt nicht glauben, dass man das irgendwie, das... Und dass diese Leute sich eben an ein Feuerwerksverbot in ganz Berlin zum Beispiel halten würden, das ist einfach illusorisch. Ja, und wer soll es denn durchsetzen? Die Polizei? Ja, und wer wird das... Ja, ja, und so die wird politisch gesagt bekommen, ja, macht es aber lieber mal nicht, wenn das die Falschen sind. Ja. Wenn die auch Einsatzkräfte angreifen, dann hilft es ja nicht, den Platz da zu schützen, sozusagen. Ja. Du musst halt den Raum um den Einsatzwagen oder sowas schützen. Dann musst du 50 Meter um so einen Einsatzwagen, muss dann eben Böllerverbot herrschen. Und wer soll das denn kontrollieren, ne? Ist ja auch nicht. Das wäre natürlich auch was. Mobiles Böllerverbot. Ja, genau. Mobiles Böllerverbot. Mitwanderndes. Liebe Berliner, heute habe ich etwas Neues für euch. Das gute Feuerwerksverbotsgesetz. Ja, deswegen brauchen wir ja die Identitäts-Apps. Ne, da kann man dann halt gezielt an Silvester die da App kannst auf du die Rot Böller halten, nur noch per Leute, App. Ihr Haus nicht verlassen dürfen, nicht böllern. Braucht kannst du die Böller nur noch Böller nur noch per App zünden? Das wär's doch. Das so, da ist immer so ein kleiner Zünder drin. Oh, den musst du beim Bundesamt ja, für wie, Böller wie bei Corona. Wir machen es wie bei Corona. Wir dürfen nur Pappaufsteller von Böllern aufstellen. Und jeder kriegt halt fünf Freischaltcodes für Silvester, die auch nur auf seinem Handy funktionieren. Ja, am besten gleich gute Ausgangssperre. Liebe Berliner, bitte denken Sie an die Ausgangssperre ab 20 Uhr. Oder muss ich laut werden? Sonst gibt es nächstes Jahr ohne Abendessen ins Bett. Ja, dazu wieder das Foto von ihr, wie sie den Marathon eröffnet hat. Der Knarre in der Hand. Die wäre die beste Kanzlerin. Ich würde den ganzen Tag nur lachen. Frau Giffey trifft sich mit Joe Biden. Hallo, Joe. Kennst du mich noch? Ich bin ja, genau. Die Franziska. Hast du Fuck You Goethe 30? Da gibt es diesen einen Satz, der mir nicht aus dem Kopf geht. What does this woman talk about? What's she talking about? Can anybody help me? She's not young enough for me. Aber Joe. Ja, oder das ist auch eine gute Idee, dass du gar nicht mehr die Böller hast, sondern nur auf dem Handy so ein Bumm oder halt so ein schönes Bild von einem Goldregen oder so. Also, dass du nur noch so das Handy hochhältst. Das heißt, hey! Vom Anfang vom Goldregen, vom Mitte von Goldregen, Regen 2 oder 3. Ja, virtuelles Feuerwerk, das wär's doch eigentlich. Dann hast du einfach hast eine VR-Brille auf, wenn du rausgehst an Silvester. Dann kannst du das da ohne das ganze umweltschädliche Geballer kannst du. Kannst du Kopfhörer reinstecken, dann ist das aber ganz schön laut. Ja. Und deswegen fordern sie das ja auch. Und natürlich bringt das auch mehr Sicherheit für ältere Menschen und auch für Tiere und auch für die Umwelt. Zweitens geht es längerfristig natürlich um Gewaltprävention. Und auch dieser Ansatz hat sich längst als wirksam erwiesen, auch wenn wir nicht immer mit der nötigen Nachhaltigkeit diese Strukturen unterstützen. Auch hier haben wir bereits bewährte Programme und sie setzen früh an. Ein gutes Beispiel sind die Respect Coaches aus meinem Haus. Sie sprechen in Schulen mit den jungen Menschen über Gewalt und über Demokratie. Diese Respect Coaches haben bisher 250.000 SchülerInnen erreicht. Hallo, darf ich mit dir über Gewalt und Demokratie reden? Oh Mann. Und das sind ja sogar die Fuck You Goethe 3 Dinger. Das ist ja genau das, was Franziska damals auf den Weg gebracht hat. Weil sie meinte ja, dass in dem Film Fuck You Goethe 3 halt so Leute sind, die irgendwie mit den Konflikte schlichten und so. Das ist doch schön. Der Hugin Munin hat auch eine gute Idee, den Konflikt zu schlichten, nämlich an Silvester einfach ganz schnell das Licht an und aus machen. Aber bitte mit einer Energiesparlampe. Nicht mit. Oh Mann. Nach draußen gehen und klatschen geht auch. Ja, klatschen ist gut. Oder ihr brüllt aus dem Fenster sowas wie: Ich hab die Nase gestrichen voll, macht euren Scheiß alleine, ich mach nicht mehr mit, ihr könnt mich alle am Arsch legen. I'm mad as hell and I'm not going to take it any longer. Oder was ruft man da? Nee, wie war der? Ich krieg das Ganze nicht mehr zusammen. Network heißt der Film. Ja, wo der Typ da aus dem Fenster brüllte. Oh Mann, Respekt, Coach. Ja, der heißt Respekt, Coach, weil er so respektiert wird, oder wie? Ja, die kommen dann an und sagen, Entschuldigung, hätten Sie ein paar Minuten Zeit, um mit mir über gegen Gewalt zu sprechen? Ja, vor allem, was bringt dir das denn bei jemandem, der dir mit tiefem Misstrauen und der Faust in der Tasche begegnet? Ja, gut. Was bringt dir das, ein Respektcoach? Was bringt dir gar nichts? Die sagen, alter Waller, der war da und hat mir Scheiße erzählt. Ja. Ich habe gesagt, okay, wegen Richter. Oder die kleinen Paschas gehen zu ihrem Vater und der sagt, hier, du hast mir gar nichts zu erzählen, meinem Sohn gar nichts zu erzählen, Respektcoach. Ja. Lern mal Respekt. Am Ende ist es noch eine Frau, die Respektcoach in. Sie werden gut angenommen und solche Erfolgsstories wollen wir weiterschreiben und wir brauchen mehr davon. Ein ähnliches gilt für das Demokratiefördergesetz, das wir von der Ampel noch im ersten halben Jahr dieses Jahres verabschieden möchten. Und genau dieses Gesetz haben ja Sie von der Union über viele Jahre verhindert. Wir werden es jetzt umsetzen, meine Damen. Das ist geil, ne? Also wie die Lösung für alle Probleme einfach nur das ist, was wir sowieso machen wollen. Cool, ne? Wir haben überhaupt nichts versäumt, es läuft alles super. Das Einzige, was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir das, was wir sowieso wollen, nicht so lange gemacht haben. Ja, perfekt, oder? Und drittens geht es um die stärkere Teilhabe von Jugendlichen. Sie verdienen Perspektiven, sie verdienen Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Ich denke da an eine bessere Zusammenarbeit von Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, von Vereinen und Quartiersmanagement. Und ja, dazu gehören Investitionen in die soziale Infrastruktur für junge Menschen. Und genau das tut die Bundesregierung mit dem Programm Soziale Stadt, Nachbarschaften stärken. Mit ja, also selbstbestimmt waren die da auch. Und weil das ja auch die Nachbarschaften die sind, die unser Problem sind. Eine Nachbarschaften stärken, ja super, schweißt dieses Parallelgesellschaften noch mehr zusammen, macht nur. Miteinander im Quartier, das meine Kollegin Clara Geiwitz verantwortet. Die junge Generation, sie braucht Räume, sie braucht Orte, sie braucht mehr Räume, die sie gemeinsam gestalten können, wo sie leben und sich orientieren können. Oh, fuck, das gute alte Jugendzentrum kommt zurück. Das Jugendzentrum mit einmal die Woche Open Stage und dann dienstags machen wir was mit Holz. Sie und brauchen Räume, die sie gestalten können. Spielt die Band von meinem Verlobten. Also ich bin der Meinung, die haben schon zu viel Räume da gestaltet in Berlin. Guck dir Berlin mal an, Alter. ...zu lösen, statt sie im öffentlichen Raum auszutragen. Sozial- und Gewaltprävention, sie haben sich bewährt und gute Sozialarbeit wirkt. Sie macht Menschen stark, die sich sozial benachteiligt und ausgegrenzt fühlen, erst recht, wenn sie selbst Gewalt erfahren haben. Denn es sind die SozialarbeiterInnen, die sie in ihrem Frust stoppen, in ihrer Ungeduld oder auch mal in ihrer Einfallslosigkeit oder auch in ihrer Verführbarkeit. Faust in der Tasche. Es geht darum, auch den benachteiligten Quartieren und Stadtteilen Perspektiven und Aufstiegschancen zu bieten und zu zeigen, was sie erreichen können, wenn sie es wollen. Das müssen und das werden wir jedenfalls weiter unterstützen. Dann war es erreicht. Ja. Und alle, die sie mit Böller geschmeißen wollten, hatten sie mich mit Böller geschmeißen. Das Familienministerium nimmt sich der jungen Menschen an, die sich abgehängt fühlen, sehr grundsätzlich und auch sehr konkret, auch nach der Corona-Zeit. Denn allzu viele Kinder und Jugendliche leiden bis heute darunter, mit den Lockdowns den Anschluss verpasst zu haben und seither eben nicht gehört zu werden und sich nicht entfalten zu können. Ihnen geben wir mit dem Zukunftspaket für Begegnung. Ja, worüber redet die Frau? Die Leute werden nicht gehört, dabei knallt es doch so laut. Und sie hat wieder von Sozialarbeitern gesprochen. Und wieder Respekt, Hand, Faust in der Tasche. Und vielen Dank an Sanakan für die Idee, wie sie wohl mit einer riesigen Uhr an ihrer Kette aussehen wird. Der Chat ist immer schön. Bewegung, Kultur und Gesundheit. 50 Millionen Euro die Chance, eigene Ideen umzusetzen und Projektmittel zu beantragen. Ich lade Kommunen und Träger ein, mitzumachen und junge Menschen zu unterstützen. Noch dazu haben wir als Gesellschaftsministerium das Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft geben wir Kindern und Jugendlichen eine Stimme. Wir schenken ihnen Gehör. Wir beziehen sie mit ein. Ja, ist ja schön, aber es ist doch ein falscher Lösungsansatz. Das ist doch so ein, Gießen über alle. Das bringt doch gar nichts. Das geht doch irgendwie um alle. Da muss man auf speziellen Gruppen muss man immer gezielt eingehen. Meine Güte, ey. Oberflächlichen Scheiß. Gut, das sind ja im Endeffekt auch alles nichts anderes als politische Vehikel für die Parteien. Ja, weil sich da wirklich halt wieder nur irgendwelche Leute engagieren, die sowieso interessiert sind und die sagen dann, okay, wir als Jugendrat in diesem Betrieb sagen jetzt, wir müssen mehr für, was weiß ich, Klimaschutz tun. Ja, es ist auch immer das Gleiche. Es gibt auch immer nur mehr vom Gleichen. Noch mehr Sozialarbeiter, noch mehr Erzieher, noch mehr hier, noch mehr Gezerre und Projekte. Nee, wir hatten doch letztens diese Artikel darüber, dass halt viele von denen keine Plätze mehr finden und dass deswegen halt bei uns auch immer mehr dafür geschaffen werden. Was für Plätze? Naja, Arbeitsplätze für die ganzen Gendersoziologen, die wir in den letzten 30 Jahren irgendwie produziert haben. Mhm. Auch nötig. Und als ob sie Leute damit erreichen würde. Und der ich glaube, der Saleratus war es, der hat auch gesagt, das klingt nach den Kulturhäusern in der DDR. Und wenn man dazu halt diese Idee von der 15-Minuten-Stadt nimmt, ne? Da gab es ja auch dann in jedem kleinen Bezirk, der hatte auch so seine Jugendeinrichtungen, aber da kann man nur rein, wenn man irgendwie halt den Leuten an der Tür bekannt war. Ja, die Sozialarbeiter sind nicht da, rein. Sind dazu da, den Deckel auf dem Kopf, auf den Topf zu halten, ne? Ja, aber wie viele Leute, also weißt du, ab irgendwann lohnt es sich nicht mehr, was zu kochen, weißt du? Eben. Weil du so viele Leute brauchst, die den Deckel festhalten. Da sind wir jetzt eigentlich so langsam an der Grenze, sonst wäre das ja nicht so ärgerlich halt, dass schon wieder irgendwelche Sozialarbeiter irgendwo rein müssten, angeblich und so. Ja. Sehe ich es auch so. Ich brauch's nicht mehr groß kochen. Liebe KollegInnen, wir müssen Klartext reden über die Ereignisse an Silvesternacht, über Ursachen und über Maßnahmen. Vorschnelle Bewertungen, Klartext, also mit anderen Worten, das Gegenteil von dem, was ihr macht, oder wie? Das müssen wir tun, ja, bin ich auch dabei. Lisa, sag mal Klartext. Transfrauen sind auch Frauen. Ja, und vor allem hat ja auch, ich weiß jetzt nicht, wann das hier stattgefunden hat, aber auch die Korrektur der Zahlen durch die Polizei Berlin hat ja ein noch schlechteres Bild ergeben, im Endeffekt, für die Sichtweise, die Frau Paus vertritt. Ja, das ist aus der vergangenen Woche. Und ob halt, ich meine, hier irgendwie, wer war es gerade auch nochmal, als ob die da, die gehen doch eh zu keinem Sozialarbeiter, sagt Meise. Ja, dieses, was glaubt ihr, was für Leute das sind? In welcher Sozialisation die sich befinden? Das sind nicht irgendwie. Da wieder an, die wieder gesehen Gendersprache erzählen wollen oder was LSBT, die quatschen blaue Haare und so ein Scheiß. Ja, dann haben die wieder keinen Respekt. Und ich glaube das wieder nicht. Und im Gegenteil, diese wird auch erst recht nochmal eine. Diese Leute erreichst du doch mit sowas nicht. Ja, eben. Es ist wirklich zum Stein erweichen. Sie spalten aber unsere Gesellschaft. Der deutsche Rechtsstaat ist deshalb stark, weil er individuelle Schuld aufarbeitet und ausgleicht. Er ist stark, weil er nicht pauschal vorverurteilt nach Aussehen oder wie jemand mit Vornamen heißt. Der Rechtsstaat ist ein Vorbild freispricht einfach, ne? Das ist doch auch nicht. Du hast kein Recht, irgendwas zu machen, nur weil du jetzt einen Background hast oder so. Meine Güte. Und ich darf nochmal darauf hinweisen, was der Herr Kahin da vorhin alles gesagt hat darüber, dass die Deutschen kollektiv an irgendwas schuld sind. Und sie sagt hier, nein, wir machen das nicht mit Kollektivschuld. Sie hat halt das in Klammern gesetzt und aber uns selber vergessen. Ja, und auch diese ganzen anderen Stereotype, die sie da alle bringt. Abgehängt und gruppendynamisch. Das sind ja auch alles nur die vorbereiteten Sachen, auf die sie dann immer zurückfallen, damit es halt andere Dinge nicht sind. Ja, so. Alter, ist die blöd. Ich habe nicht gesagt, ich bin abgehängt. Ich sage, wir hängen noch ab, Alter. Hör mir doch zu, Paus, ey. Los. Wir alle sind Abgeordnete und Vertreter aller Menschen in Deutschland und wir sollten uns dieser gemeinsamen Verantwortung für die Jugend in diesem Land bewusst sein. Herzlichen Dank. Nichts zu danken. Das war wie immer grässlich. Wie kann ich denn für was verantwortlich sein, über das ich genau null Kontrolle habe. Ja, wenn es nach mir ginge, würden diese Leute halt neben dem Koran und dem, was sie von ihren Eltern kriegen, auch so lange westliche oder halt überhaupt weltliche Bildung bekommen, bis sie das können. Und halt nicht, wie wir es gerade wieder gelesen haben, dass fast 30% der Kinder an unseren Grundschulen verlassen die Grundschule mit großen Defiziten im Bereich Schreiben und Sprechen. Das kann nicht sein. Wir können da nicht so tun, als wären das irgendwie Probleme. Da hat mir auch jemand auf Twitter dann geschrieben, ja, aber das sind doch die Schulen schuld und das System und so. Ja, aber warum haben wir diese Probleme halt nur mit gewissen Bevölkerungsgruppen und halt nicht mit Kroaten oder ist ein bisschen problematisch, was weiß ich. Ja. Nach Gehör, ne? Schreiben dieser ganze Gehör. Unsinn, dieses Rumwinden und immer wieder sagen, nee, das liegt aber an was anderem, das macht es alles nur schlimmer. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dann kracht es dann halt richtig, weil ihr die ganze Zeit gelogen habt und versucht habt, noch mehr Leute zu holen, die den Deckel draufhalten. Haben wir noch eine? Jetzt hier die türkische oder so? Okay, zu spät. Nee, reden wir doch mal über ein ambivalentes Thema, wie der Bundestag verkleinert werden soll. Ja, rein theoretisch sollte der Bundestag ja nur knapp unter 600 Sitze haben, 598. Allerdings haben wir 736 Sitze aufgrund der Erstwählerstimmen der direkt gewählten Kandidaten, die in den Bundestag eingezogen sind, obwohl die Zweitstimmenanteile das proportional nicht hingegeben haben und die darauf folgenden Ausgleichsmandate, dass die anderen Fraktionen halt, wenn halt direkt gewählte Abgeordnete in den Bundestag kommen, dass um die Zweitstimmenproportionalität zu gewährleisten, dass dann Überhangmandate auch gegeben werden und mehr Abgeordnete hinzukommen. Da haben wir jetzt 138 mehr als vorgesehen. Und ja, man kann jetzt argumentieren, das ist nicht gut, das ist viel zu viel, das kostet uns 410 Millionen Euro im Jahr mehr, als wenn wir eine geringere Zahl von Abgeordneten hätten. Aber es gibt ja einen Grund, warum diese Überhangmandate zustande kommen und die Ausgleichsmandate dann auch zustande kommen. Jetzt will die Ampelkoalition das dahingehend verändern, dass gesagt wird, es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate zukünftig mehr. Beide entstehen bislang dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate durch Erststimme hält, als ihr nach dem Anteil der Zweitstimmen zustehen. Genau. Laut dem Entwurf sollen die Stimmen umbenannt werden. Die Erststimme würde demnach künftig Wahlkreisstimme heißen und die Zweitstimme den Namen Hauptstimme erhalten. So, und mit der Hauptstimme werden die 598 Mandate vergeben. Und dann wäre es nicht mehr so, dass Kandidaten, die die meisten Erststimmen in einem Wahlkreis bekommen haben, automatisch in den Bundestag einziehen. Erreicht eine Partei künftig mehr Direktmandate, als ihr nach Stimmverteilung durch die Zweitstimme zustehen, sollen diejenigen Direktkandidaten mit dem niedrigsten Erststimmenanteil in einem Bundesland nicht in den Bundestag einziehen. So. Mit diesem Hauptstimmendeckung genannten Prinzip kommen nur so viele Wahlkreis-Erstplatzierte zum Zuge, wie der Partei nach ihrem Hauptstimmenanteil im Land zustehen. Also im Endeffekt, das setzt halt dieses ganze Prinzip aus, dass du eine Person direkt wählen kannst und sagst es, ja, diese Person, die soll direkt in den Bundestag gehen, sondern man kommt nur noch über die Liste in den Bundestag im Endeffekt. So. Anders kann man das Ganze nicht wirklich interpretieren. Es gibt einen Gegenvorschlag von der CDU, die sagt, wir müssen das anders regeln, wir müssen die Wahlkreise reduzieren, wir müssen einen Puffer einbauen, dass 15 Überhangmandate unausgeglichen bleiben, sodass halt eine geringere Personenanzahl im Bundestag reinkommt mit Überhangsmandaten. Und die wollen noch ändern, dass die Grundmandatsklausel soll weiterhin bestehen bleiben. Das ist die Klausel, wenn du 3 Direktmandate gewinnst, dann kannst du auch in den Bundestag einziehen, wenn du weniger als 5% Zweistimmen hast. Und das soll auf 5 Direktmandate erhöht werden. Ja, und gut, das sind die beiden Vorschläge, die gerade kursieren. Beide werden keine absolute Mehrheit bekommen. Gut, dass eine Wahlrechtsreform nur eine einfache Mehrheit benötigt. Das heißt, wenn die Ampelkoalition jetzt ihren Ding durchdrücken will, dann können die das mit ihrem Stimmanteil und gegen den Willen der Oppositionsparteien was im Endeffekt nur dazu führen wird, dass, wenn dann demnächst wieder eine andere Wahlzusammenstellung im Bundestag ist, dass sie dann auch wieder das Wahlrecht ändern können. Also hier wird gerade auch so ein bisschen das Porzellan zerbrochen für zukünftige Generationen, dass man einerseits parteipolitisch diese Wahlreform einrichten will, und weil es einem gerade so nützt, und andererseits halt diesen Konsens im Bundestag kaputt macht, dass man sagt, okay, normalerweise brauchen wir nur eine einfache Mehrheit, aber wir stimmen nur darüber ab, wenn wir auch wirklich einen Konsens erreicht haben. Und ja, wie gesagt, ist so wunderbar. Ne, wenn man gerade regiert, dann ist es schön, aber wenn die andere Person regiert, dann ist es nicht mehr schön, weil die kann das dann ja auch machen. Tja, also ja, es ist einiges komisch mit der ganzen Wahlrechtsreform, aber gerade dieses Prinzip, dass man Personen direkt in den Bundestag wählen kann, das ist so eins der wenigen Prinzipien, die bei der Bevölkerung gut ankommen bei diesem ganzen Wahlsystem. Deswegen ist es schon seltsam, dass sie gerade das wegmachen möchten. Ja. Naja, es ist relativ einfach. Das verschiebt das Machtgefälle weg vom Einzelkandidaten hin zur Parteien, Liste. Ja. Das kann man doch vorbeugen, indem man sagt, dass die Listenplätze ersetzt werden und nicht die Direktkandidatenplätze. Ja, das wäre. Du führst genau. Aber die Listen. Das wäre eine sinnvolle Variante. Ja, ja. Jeder. Die meisten, Direktkandidaten nicht, ne? Haben ja auch. Das ist eine einfache Lösung eigentlich nur. Das muss man fairerweise dazu ja auch sagen, dass die meisten Direktkandidaten ja auch Listenplätze haben. Okay. Aber wie du es gesagt hast, das wäre sinnvoll, wenn gesagt wird, okay, du hast ein Direktmandat, dann ersetzt das einen Listenplatz. Aber das ist ja nicht der Vorschlag. Nee, natürlich nicht. Ja, würde jetzt aktuell dann bedeuten, dass die Grünen wie viele hätten? 3 oder so Abgeordnete? Die FDP gar keinen. Ja. Die Linke auch 3, aber nur wegen Berlin. Und der Rest wäre SPD und CDU. Kann? Wieso die FDP gar keinen? Ja, die FDP gewinnt keine Wahlkreise. Ne, das meine ich nicht. Wenn du prozentual über 5% bist, kannst du von der Liste ja die Plätze auffüllen. Ne? Dann hast du halt keinen Wahlkreis gewonnen, aber hast trotzdem natürlich einen Anteil im Bundestag, weil er schließlich gewählt wurde mit mehr als 5%. Das nur praktisch das Prozentuale, was vorhanden ist, oder die Listen so aufgefüllt werden mit Kandidaten, die eben gewonnen haben, ihre Kreise, dass es dann keinen zusätzlichen Listenkandidaten mehr gibt. Ne? Bis auf die Prozentzahlen, dass sie dann stimmen. Tja, also bei dem Vertrauen, das die Regierung gerade genießt, würde ich nicht allzu viel am Wahlrecht ändern. Aber hey. Ja, man muss die Machtposition ja auch ein bisschen sichern, ne? Tja, habt ihr euch schon mal gefragt, ob weiße Farbe rassistisch ist? Also ja, meine Haut ist nicht weiß, wenn ich das mal sagen darf, ja, auch wenn das immer so heißt. Also so ein Weiß habe ich nicht als Haut. Tja. Die Farbe sein soll, die Hausfarbe. Genau, du hast so ein gesundes Gelb. Ja. According to Norwegian Academics, whiteness and white supremacy are terms to take literally, and the color white, in particular the white paint that is commonly used on houses, equals racism. Ja, in Norwegen gibt es ein vom Staat unterstütztes Research-Projekt, How Norway Made the World Whiter. Norwhite. Macht Norwegen wegen der Albedo oder was? Nee, ne? Tja, es geht im Endeffekt um die weitergeholte These, dass der Grund, dass weltweit Häuser weiß gestrichen werden, auf norwegischen Traditionen beruht, weil einerseits halt diese nordische Kultur propagiert wurde und das propagiert wurde, das weiße Haus, die weißen Häuser, das sind da, wo die guten Menschen leben, weil das halt auch was mit der Hautfarbe zu tun hat und weil 1916 norwegische Chemiker halt die Grundstoffe für diese weißen Gebäudefarben erfunden haben, die dann weltweit genutzt werden kann. Also da ist ganz schön viel Schwachsinn zusammen. Also weil norwegische Wissenschaftler die weiße Farbe erfunden haben, hat das im Zusammenhang mit der nordischen Kultur dafür gesorgt, dass das Patriarchat weltweit sich darauf geeinigt hat, die Häuser weiß zu streichen, um damit den Machtanspruch zu zementieren gegenüber den armen, unterdrückten Nicht-Weißen. Ja, deswegen ist weiße Farbe rassistisch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Was die Römer und die Ägypter mit weißer Farbe gemacht haben, hat einen ganz anderen Grund. Ja. Da ging es um Sonneneinstrahlung, wie heiß wird es im Haus und so. Die Norweger, die waren einfach nur krasse Rassisten. Ja, keine Ahnung, muss ich so einen Artikel zurechtschreiben. Das ist schon krass. Mutig. Tja, ja. Ja, also das ist wie gesagt ein Wissenschaftsprojekt. Der Artikel, der berichtet nur darüber. Mhm. Ja. Nor white. Whiteness is not only a cultural and societal condition tied to skin color, privileges and systematic exclusion, but materialize everywhere around us. One cannot understand this materialization without understanding the societal, technological and aesthetic conditions of the color itself. Also hier geht es im Endeffekt um kritische Weisheit in Kunst und Architektur. Ja, schön, dass es dafür Geld gibt. Weiß und Kunst, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben einen alten weißen Mann, der gute Kunst macht. John Carpenter, Regisseur, seit den 80ern. Ein Eckpfeiler meines Filmgeschmacks. Der Mann hat meiner Meinung nach noch nie einen wirklich schlechten Film gemacht und einen Haufen gute. Und hier spricht er halt drüber, dass die Leute, die momentan die Lizenz für seine Figur Snake Plissken haben, zum ersten Mal in die Klapperschlange bzw. Escape from New York aufgedreht haben, momentan wieder versuchen, da irgendwie einen Reboot zu machen. Und ich habe es eigentlich nur wegen der Unterhaltungs- und Schreckenswert reingenommen, denn da war wohl unter anderem in der Planung, einen weiblichen Snake Plissken einzuführen. Also, ist ein bisschen schade, dass der Herr Carpenter halt nicht mehr die Rechte hat, offensichtlich, an dem Charakter. Ich glaube, er würde das nicht so machen. Und Frauen waren in seinen Filmen nie irgendwie die wehrlosen Dummchen oder so. Man denke an The Fog oder auch an Halloween und all solche Sachen. Also, ja, ich find's halt, ja. Ja, er wird es nicht so machen, aber sämtliche anderen Leute heutzutage ja. müssen das natürlich so machen. Ist es wirklich. Also, er ist ja auch total toxisch, ne? Zum Beispiel, der hat ja auch immer diesen Virus gehabt, dass er da rechtzeitig aus New York abhauen muss. Aber wenn ihr von Carpenter noch nie gehört habt. Das mit dem Virus war, glaube ich, aus Los Angeles. Das ist der zweite Teil, ne? Genau. Im ersten Teil hat er diese Bomben praktisch, diese Cyanid. Ja, in der Halsschlagader gehabt. Genau. Ja. Aber hier von wegen dem Gender-Swapping, da meint der Critical Drinker ja, dass das irgendwie Absicht wäre, um ja vom Inhalt des Films abzulenken und von dem Schlechten aus Films abzulenken und so ein bisschen Aufregung eben stören zu können. Ja, man lässt sich halt nichts Neues einfallen, man ist halt einfallslos und man verlässt sich auf diesen ganzen dämlichen Quatsch, dass ja angeblich die Frauen in der Vergangenheit in der ganzen Kunst schlecht weggekommen wären. Ja, also und ein bisschen als Marketing-Trick da vorgestellt oder so interpretiert. Und das ist ein bisschen es ist ein Marketing-Trick, wenn man das macht, dann kann man jeder Kritik vorbeugen und muss sich halt bei der Qualität, bei der Produktion nicht so viel Mühe geben, aber kann das gleiche Geld trotzdem in die Tasche stecken. Ja, ganz ehrlich, das ist auch ein Teil einer Rolle. Man nennt es auch die Anita Sarkeesian-Methode. Ja. Ihr dürft nicht vergessen, dass halt hinter vielen von diesen Remakes heute Leute stehen, die halt diese ganzen Ideen mit Löffeln gefressen haben in ihrer Ausbildung. Und die finden das dann cool, wie wir jetzt gerade wieder an Velma sehen. Und wie wir an Herr der Ringe sehen, also nicht Herr der Ringe, Ringe der Macht, das ist ja kein Herr der Ringe, ich kriege das immer durcheinander. Und an all diesen anderen grauenhaften Sachen, diese Witcher-Spin-Off-Serie, über die alle jammern, Willow, dieser ganze Mist, das machen die extra, sonst nix. Ich wollte noch anfügen, also wenn ihr noch Carpenter noch nichts gesehen habt, dann die Apokalypse-Trilogie, das Ding aus einer anderen Welt, Fürsten der Dunkelheit und In the Mouth of Madness. Und was auch mir persönlich ein ganz, ganz ans Herz gewachsener Film ist, ist auf Deutsch hieß er, glaube ich, Das Ende, Assault on Precinct 13, The End, heißt er auf Englisch. Sehr schöner Film. Also schön. Der war in Deutschland lange indiziert, weil es halt da ein, zwei Szenen sind, die für Menschen nicht so einfach zu verarbeiten sind. Früher waren Filme halt noch ein bisschen kompromissloser, dabei was zu zeigen. Ich hatte das Ding nochmal gezeigt und da waren auch einige Sachen ausgeschnitten, ist aufgefallen. Ja, nee, das kannst du im Fernsehen auch nicht gucken. Ich habe heute das Ende von Cleopatra gesehen, auf Arte, hatten die den in der restaurierten, hochauflösenden Fassung. Wow. Das ist so geil, wie damals jedes Bild ein Gemälde war und jedes gesprochene Wort Gewicht hatte auf der Leinwand. bevor dieses Geschwätz angefangen hat und die schnellen Schnitte. Ich meine, klar, vielen Leuten wird er zu lang sein. Allein ja, also ich bin eingestiegen, da war gerade die entscheidende Seeschlacht vorbei gegen die Römer und hier Marc Anton war am Ende und das hat dann eine Stunde gedauert noch oder so, bis der Film dann zu Ende war. Ne? Also würden die Leute alle revoltieren wahrscheinlich. Aber jedes Bild, jeder einzelne Frame ein Kunstwerk halt. Und echte Schauspieler. Ja, ist erbärmlich, was momentan so rumkommt, ne? Vorgesetzt wird. Naja, jedes Zeitalter bekommt das, was die Kreativen halt leisten können, irgendwie. Ja, weil die Leute verarbeiten können, ja. Ja, und heute, diese Kreativen, das hat ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, wieder mein Leib und Magen, irgendwie Nerd-Kritiker, das ist hier der Kato, Comicato, hier Former Network Executive, der hat das, glaube ich, gesagt, dass halt einfach die Firmen damals einen Haufen Leute rausgeschmissen haben, weil diese frischen, jungen, hippen, diversen Leute halt einfach auch viel günstiger waren. Und wenn du den Rest rauswirfst, dann gehen die guten Leute, dann sind die guten Leute weg. Und da sitzen Leute, die noch nie irgendwie was gemacht haben und sagen dann, der Nordrotek hat einen schönen Zusammenschnitt gehabt von Leuten, die gesagt haben, ich habe noch nie den Comic gelesen, ich habe noch nie das Buch gelesen, ich habe nie das Spiel gespielt. Die haben mir gesagt, ich soll das Spiel nicht spielen. Die alle dann Filme über irgendeine Figur gemacht haben, eine etablierte Figur, die keiner sehen will, wie She-Hulk oder halt den anderen. Die haben noch nie was gemacht, aber die kommen frisch von der Uni, wo sie denen erzählt haben, dass alles ungerecht ist und dass die ganzen Leute mit dunkler Haut und die Frauen nie stattgefunden haben und es die nie gegeben hat und dass sie alles kritisch jetzt umstülpen müssen, um den dummen Leuten da draußen zu zeigen, wie die Welt wirklich ist. Na, und das ist dann das, was die machen, ja. Aber ich glaube, du siehst das so negativ, Maas. Also stell dir mal vor, Jennifer Lawrence mit der Augenklappe, das wird bestimmt total toll. Ja, die ist der erste Actionheld. Ja, irgendwer hatte Melissa McCarthy vorgeschlagen im Chat. Da habe ich schon hart geschluckt. Also das möchte ich mir nicht mal vorstellen müssen. 12 Monkeys, 13 Katzen hat das gesagt. Ich kann mir ein Remake von dem Film schon allein deswegen nicht vorstellen, weil auch da wieder, ich glaube, die ganzen Sachen, die der so in diesem Film an Text hat, das ist richtig wenig. Das ist fast nur stoisch in die Gegend blicken, ne? Und so schnatterig, wie diese Dialoge heutzutage sind. So alles du bist Snake, dich habe ich mir immer größer vorgestellt. Ja, genau. Dann kriegt deinen Kopf weggeschossen und Snake sagt irgendwie, ja, Arschloch. Und geht weg, halt. Ja, heutzutage wäre das wahrscheinlich so ein Will Wheaton-mäßiges Geschnatter irgendwie. Oder wie hieß der Typ hier? Von Buffy und so. Ja, das ist ganz schlimm. Viele Leute glauben, weil sie halt irgendwie Pulp Fiction gesehen haben, sie könnten sowas auch. Und das ist halt bei fast jedem Regisseur oder Drehbuchschreiber falsch, dass sie das können. Das konnte in früher Kevin Smith konnte sowas. Einen Film machen, der nur mit Dialog so interessant ist, dass du ihn dir anguckst. Aber das ist eine hohe Kunst. Ja, ja, die Dialoge sind ja auch so, dass du den Film nacherzählst im großen Teil. Die Geschichte irgendwie aufwärmen, dass Leute, die später reinkommen, das irgendwie noch verstehen oder so. Naja, das ist natürlich dann nicht sehr natürlich entwickelt, ne, so eine Geschichte. Ja, es ist natürlich auch schon viel Style da dran halt, ne? Einfach Stilistik, die das Ganze halt aufwertet. Es ist nicht nur reines Erzählen und natürlich auch die Charaktere einen besser verstehen lässt, dass die halt auch wirklich halt eine Geschichte haben und so. Aber heutzutage ist halt viel so dieses Geschnatter da einfach, wo die Leute sich gegenseitig erzählen, wie toll sie sind, wenn sie Frauen sind und so. Und man versucht irgendwelche komischen popkulturellen Referenzen, Witze irgendwie zu machen. Und sich natürlich über Männer auskotzen und so. Das gehört natürlich auch mit dazu. Ja, aber es ist insgesamt eigentlich nicht nötig, Carpenter-Filme zu remaken, weil wenn du so einen Film machen willst, dann, ich meine, der ist so basic, Typ muss in Gefängnis, muss da rausholen, sonst Konsequenzen. Gefängnis ist große Stadt. Boah, fuck, ja, du bist nicht in der Lage, dir einen Plot auszudenken, der hier ähnlich ist, dann aber dir gehören würde, und den durchzusetzen, aber du willst halt das hier haben, um es halt dann irgendwie so zu verstümmeln, dass es dir auch gefällt. Und das ist nicht der Weg, wie man ein Remake macht oder eine Hommage oder so. Das geht so nicht. Guckt euch hier Tote tragen keine Karos an, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Hommage macht. Ja, das ist auch gut, ja. Also wenn sie Escape from Berlin machen, dann schaue ich mir den an. Ich habe da ja mal irgendwann vor Jahren ein Plakat für gemacht, für Escape from Berlin. Muss ich mal suchen, das ist ja noch irgendwo auf meinem Rechner. Viva Colonia! Ich sehe es nur Salam, meine Höhner. Die haben einen Song rausgenommen von sich aus, freiwillig. Das ist überhaupt kein Sexismus-Skandal. Da haben sie ein bisschen aufgebauscht. Es ging in Köln wohl ein bisschen rum, diese Story von dem alten Lied. Ich muss mal gucken, irgendwo stand da auch ein bisschen was für einen Text da drin. Das haben sie dann noch rausgenommen. Was? Was steht da? Das Lied heißt Blutwurst, Gulsch und lecker Mädchen. Genau. Und dann steht hier das Lied und damit der Spruch seien sexistisch. Gerade der Genuss von lecker Mädchen suggeriere, man könne es sich dort mit einer minderjährigen Prostituierten gut gehen lassen. Da geht natürlich wirklich nicht. Wie auf der Epstein-Insel. Oh, oh. Lecker Mädchen ist für mich eine hübsche Frau. Ja, genau, den Spruch hatten sie irgendwo hingeschrieben, auch noch, glaube ich, an ihr Vereinsheim oder so. Und den wollen sie jetzt aber hängen lassen, ein anderes Lied aber nicht spielen, weil das irgendwie nicht mehr so aktuell wäre vom Thema. Ich glaube, da ging es aber auch um was anderes. Das hat ja nichts mit Frauen zu tun. Was? Ja, ja. Deswegen ist es auch nicht wirklich ein Skandalchen. Also sie haben ja nichts geändert oder so. Sind ja nicht gecancelt worden oder sowas. Aber ich fand es trotzdem ganz witzig und vor allem Aufregung um diesen Spruch, ne, der da seit 25 oder was 30 Jahren hängt. Mit dem lecker Mädchen. Es ist so, ich meine. Ist eine Garantie. Da muss man seid ihr denn irre? Ist der Song wirklich sexistisch? Nein. 96% in einer Umfrage sagen nein. Und dann sind die so doof und streichen das. 96% der Leute, die diesen Unsinn hören, sagen nein. Die haben einen anderen gestrichen. Die haben ein anderes Lied gestrichen. Das hat damit gar nichts zu tun. Deswegen ist es auch kein Skandal in Wirklichkeit. Ne? Aber das Lied, das mit dem Mädchen, dass das überhaupt irgendwie ein Thema sein kann, das ist doch schon peinlich. Hoch drei. Tja, und welches Lied haben sie gestrichen? Ja, muss ich gerade mal gucken. Muss mal rauskommen. Das war ein anderes. Nein, das hieß Leibstandarte. Nein, das Moment. Immer freundlich lächeln. Ah, Lied, China. In dem vor allem Chinesen und Chinesinnen auf Korn genommen werden. Das ist ja auch nicht mehr statthaft. Unter anderem geht es um Kismet, Konfuzius oder Reime mit dem Namen. Alle kriegen Küsschen außer Antwerpes, der hat Herpes. Reime mit Namen darf man jetzt auch nicht mehr, oder was? Ja. Sehe ich Chris, habe ich Schiss. Seg Preis, esse Kreis. Das ist rassistische Fascho-Proto irgendwas oder was. Da muss der Respekt-Coach kommen. Ja, wahrscheinlich. Wer es unbedingt will, kann vielleicht von den Höhnern dann trotzdem das Lied nochmal wünschen oder so. Wenn sie einen guten Abend haben, dann spielen sie es auch nochmal für euch. Sind ja nicht die Ärzte. Ja, genau. Super echt der komischen Zeitlinie gelandet, wo die. Auf dem Friedhof war kein Platz. Für die Ärzte und die Höhner. Ja. Ja, der Tag, an dem die Höhner mehr based sind als die Ärzte, der muss noch kommen, weil die haben das ja auch gestrichen. Tja, bleiben wir bei Genre. Endlich wird hier mal mehr über Volksmusik und Schlager gesprochen. Das wünsche ich mir schon lange und traue mich nicht zu sagen. Tja, am Samstagabend begrüßte Florian Silbereisen die ARD-Zuschauer zu einer weiteren großen Schlagergala. Ja, und der große Schlagerabschied von Mallorca-Legende Jürgen Drews wurde zelebriert. Da ging die Luzi ab. Aber dann sangen die beiden Schlagerstars Florian Silbereisen und Beatrice Egli den Klaus-Lage-Klassiker Tausend und eine Nacht und kamen sich dabei sehr, sehr nah. Aber der eigentliche Skandal war, ja, dass das Lied etwas ungetextet wurde. Ne? Die in der Silbereisen-Egli-Version lautet der Text: Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt? Kenner des Originallieds von 1984 wissen aber, dass der Text hier lautet: Erinnerst du dich, wir haben Indiana gespielt. Oh nee. Nein, das ging natürlich gar nicht. Nee, ey, ihr seid so krank, alle. Ihr seid so krank. Ja, und diese Art und Weise wurde natürlich von einigen Fans nicht so ganz wurde nicht so gutiert. Da haben sich einige Leute drüber aufgeregt. Unter anderem hat sich ein Person aufgeregt, der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ein Fan ist. Und zwar ist das der Dieter Dehm. Der Dieter Dehm, das ist der von der Linkspartei, der Politiker auch. Und der hat halt die Rechte an diesem Lied. Und der hat, jetzt Florian Silbereisen und die Produktionsfirma verklagt, weil die halt das Copyright verletzt haben, indem sie den Text umgedichtet haben. Ist dann Plagiat, wie heißt das? Oder genau. Wie heißt das? Doch, denn, wenn ist das ein Plagiat. Ist? Wie heißt es, wenn es erlaubt ist? Ein Remix das oder so? Eine Persiflage oder eine Pastiche. Ja. Nee, eben. Das ist ja weder Parodie noch Coverversion. Parodie, hätte ich jetzt gesagt, genau. Das ist eine Bearbeitung und für eine Bearbeitung musst du im Zweifelsfall zahlen. Hm. Ja, oder du musst halt um Erlaubnis bitten beim Urheber. Ne? Und es war ja gut, ich meine, einfach nur interessant, ne? Virtual Signaling geht nach hinten los. Ja. Der Dieter Dehm, keine Ahnung, ob der jetzt einfach nur der Patent-Troll in dem Fall ist oder ob der das ernst meint. Er beschwert sich halt auch darüber, dass es ein vorauseilender Gehorsam ist, der ja so nicht geht und ja. Weißt du was, ich hab eine Idee. Das auch nicht sehr positiv war. Wir machen die deutsche Musikhilfe auf und dann mahnen wir jeden Text ab, der unserer Meinung nach menschenfeindlich ist oder sonst irgendwas und verlangen von den Plattenfirmen Geld. Was haltet ihr davon? Ja, und ich würde sagen, unser Auftakt-Event, da laden wir ein, so gute Künstler wie Frauenarzt und so. Personen also, nehmen man, in den Arm! Wie man politisch korrekt... Personen sind furchtbar stark! Ich sehe schon, da kann man einiges verändern zum Besseren. Ja. Tja. Und die Kuh, ich war 16 und sie war 32 und wir haben uns über Genderpolitik unterhalten. Ja, Jasmina Kuhnke ist unten durch, weil sie jetzt konservative Ansichten hat. Und zwar ganz konkret zum Thema Kinderschutz. Und jetzt schauen wir mal, was die konservativen Ansichten sind. Kinderschutz. Ja, das Problem ist halt, dass dieses Woke-Ding eine Sonnenuhr ist. Es geht halt darum, wo befindest du dich gerade? Und dann kannst du auf einmal konservativ sein. Obwohl es gerade noch 11 war. So, du sagst hier, ich bin mir sehr sicher, dass meine Kinder danach Fragen hätten. Aktiv Schaden ist auch zu groß, was für das, was ich meine. Eine Würde Pride ohne Kink würde ich sofort sagen, let's celebrate with kids. Mit Kink eben nicht. Also es geht um irgendwelche Kostümierten auf Pride-Veranstaltungen als Hunde und diesen ganzen Kram, den es da gibt. BDSM-Zeug und so. Und jemand mit einem sehr woken Profilbild sagt, es ist nur angenehm. Was ist das für eine Sprache? Weil du nicht wüsstest, wie du es erklären solltest und du da ja Angst vor Fragen hast. Nein, mir ist es nicht unangenehm. Wie gesagt, Pride mit Kink mega, aber Pride mit Kink und Kind halt nicht. Sagt sie dazu. Das ist natürlich eine unglaublich verbohrte Einstellung. Das ist ne? Total konservativ. Ich bin rückständig auch ein bisschen. Und die Woke sagt, ab wann wäre es für dich angemessen, ein Kind mit auf eine Pride zu nehmen? Ab wann klärt man ein Kind über Kinks auf? Wie wär's mit nie? Oder wartet man, bis es von alleine rausfindet? Nee, wie wär's mit, wenn es erwachsen ist? Frage aus elterlichem Interesse als kinderlose Person. Ach nee, aus ehrlichem Interesse als kinderlose Person. Ja, dass du kinderlos bist, will ich auch hoffen. Und was haben wir hier? Zweites Bild. Das ist okay, aber Andrew Tate ist gefährlich für die Jugend, schreibt hier jemand. Und eine Dame sagt ja. Und Jasmina Kunke sagt, nee, Kinder haben da nichts zu suchen. Also auf dem Bild sehen wir ja auch so Hundemasken, Menschen und dahinter laufen halt Kinder mit Regenbogenfahne. Was spricht für dich gegen Kinder auf einer Pride? Fragt jemand. Und Jasmina sagt, sehen wir dasselbe Foto, wo es um Kink oder Fetisch geht? Und eine Dame sagt, ja, sehen wir auf dem Bild irgendwas, das der Entwicklung von Kindern aktiv schaden würde? Und Jasmina Kunke sagt, in meinen Augen schon, ja. Und die Vocal-Person, die wir eben schon hatten, sagt, wenn drei Menschen mit Hundemasken der Entwicklung von Kindern aktiv schaden, würde ich Kinder an Karneval nicht vor die Tür lassen. Auf dem Foto ist überhaupt nichts zu sehen. Es ist die Verknüpfung, die Erwachsene damit haben, weil sie den Hintergrund kennen. Kinder hingegen. Also nur nochmal zum Kontext. Auf dem Foto sieht man eine Person, die andere Person, die Hundemasken und Lederklamotten tragen. Und die sind an einer Leine und kriechen auf allen Vieren vor ihm auf dem Boden. Und ich meine, so, die Person, mit der sie... Ganz normal an Karneval, das ist überall. Passion. Das ist, genau, das ist ganz anders als an Karneval. Das ist nur eine Verkleidung. Außerdem hat sie doch gerade vorher auch schon mal irgendwo mit der gleichen Person gesprochen und in dem Ding gesagt, ich mache mir Sorgen, wie ich das meinen Kindern erklären soll. Und sie sagt hier, das ist doch ganz cool, weil die kennen ja den Hintergrund nicht. Die kennt halt keine Kinder. Die weiß nicht, dass die... Ich meine, jedes Kind... Ich stelle vor, ein 6-jähriges Kind oder so schleppst du dahin und das sieht das alles, versteht es aber nicht. Das ist doch fürs Leben, wird es diese Leute im Kopf behalten, so ungefähr, weil es war so komisch. Das hat das Kind nicht verstanden und die Mutter hat auch nur rumgedruckst. Ich verhalte also, das kann einem auch Angst machen, als Kind. Ja, du verstehst es halt nicht. Warum ja, gehen da Menschen auf den Knien und so? Genau. Genau, muss als Elternteil einfach nur sagen, die haben ihr Gemüse nicht aufgegessen. Darum müssen die da auf dem Boden rumrobben in der Maske. Also wenn du dein Gemüse nicht auf isst, dann musst du auch eine Maske anziehen. Irgendwie so. Ja, das hier habe ich gefunden, das ist mir so mit so einer aggressiven Werbung begegnet, dass das etwas ganz toll wäre, was unser Landwirtschaftsminister da macht in Brüssel und so, dass wir jetzt demnächst ganz doll auf Bio setzen und so und die wollen so eine Art Direktvermarktung wohl machen. Und dann auch ein Manifest dabei und sowas. Ich fand das irgendwie sehr auffällig aggressiv und habe mich gefragt, ob das sinnvoll ist, weil auf dieses Bio so stark zu setzen, nur die Leute das ja eigentlich nachfragen. Dann haben sie noch angekündigt, dass sie auch gedutschte Ware dabei haben, weil das kann nicht immer alles so toll sein, wenn man Bio macht oder so. Aber wahrscheinlich ist das dann trotzdem nicht ganz billig. Ja, habe ich jetzt nur mal so mitgebracht, um das mal an das Thema nochmal reinzuhauen und eben ja zu zeigen, dass es auch scheinbar Leute gibt, die glauben, sie könnten damit Geld verdienen oder so. Die Landwirtschaft wird ja von dem Landwirtschaftsminister und also von den Regeln auf der EU eben auch irgendwie ja, einigermaßen abgewürgt, hat man so den Eindruck. Das ist dann die Rede von großem Umbau. Ja, aber ich meine, diese Geschichte... Aber eben auf so vielen Ebenen, dass man es auch nicht... Das macht ja jetzt eigentlich auch nicht so einen außerweltlichen Eindruck hier, diese ganze Geschichte. Also ich weiß nicht, ja, genau. Wie sinnvoll das... Weil ich bin ja auch am Stadtrand von Hannover aufgewachsen, wo dann schon ziemlich Felder kommen. Und bei uns war das auch so, dass es da halt so eine Box gab, wo halt örtliche Bauern ihre Sachen halt direkt verkaufen konnten. Und da konntest du dann einfach Geld reinwerfen und wie aus einem Automaten dir halt dann die Kartoffeln oder so da rausziehen. Das ist natürlich schon eine ganz vernünftige Sache, wenn die, ja, wenn sowas geht halt, ne? Aber ich kann es mir irgendwie in Berlin nicht gut vorstellen. Also ich wohne ja hier in einer eher kleinen Stadt, aber einer Stadt, also schon mit Uni und so. Und ich kriege seit 2 Jahren, in der Zeit, wo es halt Sinn macht, jetzt im Moment halt nicht, also ab April irgendwann und dann bis Ende November kriege ich von einem Bauern für 12 Euro einmal in der Woche eine Kiste voller Gemüse. Ja, genau, wir haben auch so saisonal. Lieferanten, das gibt es hier auch, das ist schon klar. Ne? Das ist 10 Kilometer oder so von hier weg und der fährt es dann halt einmal die Woche aus. Ja, und das ist halt, weißt halt nicht, was drin ist. Du musst dich halt beim Kochen nach dem richten, was du dann am Donnerstagabend ist, das bei uns vorfindest. Und dann kaufst du halt Freitag oder Samstag noch entsprechend am besten auf dem Markt was ein, wenn du es dir leisten kannst. Und kannst halt. Ich kann das Gemüse, was er mir da bringt, für 12 Euro nicht auf dem Markt kaufen. Und ich weiß, es ist halt wirklich ohne alles einfach gewachsen, ne? Und nicht irgendwie behandelt. 12 Euro ist, finde ich, echt ein guter Preis. Wundert mich auch schon, dass das, dass das nicht noch teurer ist. Müssen wir Angebote, Bio-Orangen 30 Euro, 10 Kilo. Naja, kann ich schwer einschätzen. Bio-Clementin 16 Euro, 2,5 Kilo. Also ist natürlich jetzt auch zur Zeit nicht viel, ne? Ist logisch. Momentan ist ja eben nicht so richtig die Erntezeit. Gemüse, Orangen, ich fand Clementinen. Das ist so krass, dass sie so, Dekadenz so werben. Das kannst du, glaube ich, irgendwie nicht so bringen, einfach weil das nicht so in direkten Zusammenhang steht, weißt du? Und deswegen fand ich es ein bisschen übertrieben halt. Ja. Was steht nicht im Zusammenhang? Ich habe es nicht verstanden. Ja, das mit dem, dass die Landwirtschaft umgebaut wird und das Klima dadurch besser wird. Also das ist irgendwie nicht, steht nicht so richtig im Zusammenhang. Und deswegen ist damit zu werben halt auch ein bisschen komisch. Aber vielleicht hätte ich einfach die Werbung mitbringen sollen. Weiß ich nicht genau. Next. Ja gut, die Landwirtschaftsregeln, die ziehen ja darauf ab, dass Biolandwirtschaft gefördert werden soll. Aber gleichzeitig sind die Bio-Regeln international so lax, dass halt das Bio-Gemüse aus dem Ausland den Markt hier überschwemmt und deswegen ja. Das Bio-Zeug hier gar nicht mehr verkauft werden kann. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Das ist ja derzeit so. Ja, darum geht es wahrscheinlich um das Lokale, ne? Dass man die Sachen nicht erst hier rein transportieren muss und so. Ja, ich meine, dass das Lokale nachhaltiger ist im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, und dass es eben teilweise auch eine Augenwischerei ist, das hat man ja in Sri Lanka gesehen, auf Sri Lanka, dass da eben dieser massive Setzen auf Biolandbau einfach auch die Erträge runtersetzt und dann die Sachen teurer werden dadurch hauptsächlich. Ja, du wirst importabhängiger, das ist in Sri Lanka passiert, genau das. Genau, ja. Tja, naja, aber bald haben wir ganz andere Probleme, Proteine aus Gras. So testet ein Landwirt alternative Eiweißquellen. Ja, hier geht es auch nochmal um die Novel Food Verordnung. Das mit den Insekten hatten wir ja gerade schon. Aber was als nächstes passieren wird, ich hatte ja auch schon auf diese Nanoenzyme, die aus anderen organischen Quellen abgespalten werden, hingewiesen. Und ein Verfahren, wo das passieren könnte, wäre das Gras. Hier läuft gerade ein Experiment bei einem Mann mit einem sehr sympathischen Namen. Das ist der Landwirt Christoph Geil. Der hat eine gute Idee, sag ich mal. Und zwar, er nimmt quasi Gras und Leguminosen. Leguminosen sind so diese Feldblumen, die ausgesät werden, damit der Boden, halt das Wurzelwerk, instand gehalten wird. Halt so irgendwelche Kräuter, irgendwelche Blumen, Feldblumen, so Zeugs. Und das soll quasi geerntet werden. Dann soll da der Saft rausgepresst werden mit einem gewissen Verfahren und aus diesem Saft soll dann eine Schaum- bzw. Gel-ähnliche Masse heraus erzeugt werden und da sind dann Proteine drin, Zucker, Peptide und Minerale. Also so und eine Art. Die kann man dann weiterverarbeiten für vegetarische Patties, vegane Käse, Nahrungsergänzungsmittel, Zusatzstoffe, ähnlich wie das Protein aus Insekten. Da hast du dann halt so eine Proteinmasse, die du überall reinmachen kannst. Und derzeitig wird davon ausgegangen, dass man aus einem Hektar Grünland pro Jahr ungefähr 400 Kilogramm Proteinäquivalent gewinnen kann. Und eine Tonne von diesem Legumen-Grasmisch kann 35 Kilogramm Protein liefern. Was ein relativ magerer Ertrag ist, aber dafür ist es ja einfach nur Gras von der Wiese und irgendwelche Feldblumen. Also welches aber Korn auf dem Feld. Kann man dieses Verfahren halt auf alle möglichen chlorophyllhaltigen Gräser und Pflanzen anwenden, dass man aus allen möglichen Pflanzen halt diese Proteine heraus extrahieren kann und dann für andere Sachen verwenden kann. Also, you will eat the bugs and you will eat the grass. Ist es aber eine braune Erde, nur die da liegt und sonst gar nichts, oder wie? Und dann kommt dann dieses Grünzeug drauf. Ja, aber normalerweise werden ja die Flächen bepflanzt und bewachsen, also dass dann irgendwie Körner geerntet werden. Die Körner sind dann eben, wie sagt man, veganes Essen oder so. Und ja. Der Rest ist eigentlich für die Tiere sozusagen. Ja, ja, aber die Tiere können das grasen und das, was übrig bleibt, kann man danach immer noch ernten. Wie viel Kilogramm Protein kommen denn raus, wenn ich so eine Kuh da drauf halte? Sagen die das? Ja, einige mehr. Aber dafür essen die ja auch sehr viel Gras, es dauert länger und so weiter und so fort. Also ja, ist wieder auch dieses Thema Lebensmittelersatzstoffe. Gut, ich meine, ist es jetzt besser, man hat sowas chemisch rausgelöstes aus Gras und anderen Pflanzen oder man hat irgendwie so ein Insekt ausgequetscht? Ja, das eine ist halt eine Industriemethode, wo Chemie verwendet wird. Das andere ist halt rein organische Bioinsekten, ne? Aber der Urtiker regt auch gerade an. Eigentlich gibt es das ja schon in Form von Bohnen und Erbsen, ne? Ja. Mhm. Also eigentlich könnte man da, wo das Gras ist, auch Erbsen pflanzen, dann wäre die Ausbeute höher. Ja. Und man könnte sich den ganzen chemischen Scheißdreck sparen, an dem dann wieder irgendwer verdient. Ja, ja, aber der Punkt ist halt der, man kann quasi fast jegliches Pflanzenmaterial, manche sind ertragreicher als andere, da kann man diesen Prozess drauf anwenden. Da Alter, außerdem, ihr könnt doch das Gras nicht essen. Genau, und ihr dürft das Gras nicht rauchen, aber essen. Stimmt. Ja, wie er so ist mit dem gepflegten Halbwissen über Landwirtschaft und so was, dann hat derjenige, der hat auch so ein schönes Halbwissen hier rechts, der Schauspieler, ist vielleicht bekannt, hat er dann ein Buch gleich geschrieben darüber, mit irgendeinem Kumpel zusammen. Und dann hat er sich mit dem Sky Dumont bei 3 nach 9 hat er sich dann, glaube ich, darüber das Thema ausgelassen. Und der Sky Dumont hatte so eine Geschichte erzählt, da würden die Kälber nach Geburt irgendwie in Container geschmissen und verreckten gelassen, so ungefähr. Also ganz widerliche Sachen und mafiöse Zustände, okay, sind natürlich nicht gesetzmäßig, aber sie sind eben auch nicht verbreitet. Ne? Und die Bauern haben sich tierisch aufgeregt über solchen so eine Zerstörung sozusagen und haben Klärung gefordert. Und das ist jetzt hier das Gespräch, das dann zur Klärung beitragen sollte. Eigentlich hat derjenige darin nichts eingestanden und auch nichts gerade gerückt oder so, sondern sie haben sich so ein bisschen das Thema gewechselt halt. Also das Interview ist leider nicht so ergiebig. Aber ich dachte mir, den Konflikt mal darzustellen, ist vielleicht auch nicht ohne. Also diese Behauptung über diese Behandlung der Bauern an den Tieren, warum sollten die das tun? Ne? Das ist wirklich Hanebüchen. Ja. Hat Sky Dumont was machen lassen? Der hat auch das ist Sky Dumont. Ein Buch ist schreiben der lassen, glaube ich. Der ja, aber das Buch heißt irgendwas mit Schweine. Große Sauerei. Ja, genau. Irgendwie so, ja. Den habe ich bei Dan geklaut im Chat übrigens. Okay. Ja, ja aber der Kollege hat dann noch ein bisschen Buchwerbung untergebracht. Ja, aber soweit ich das, ich habe es nur angelesen, aber soweit ich das verstanden habe, hat derjenige eben da war nicht groß widersprochen, dass das halt nicht stimmt. Dass das falsch wäre, ja. Er hat dann nur gesagt, dass der Dumont ja halt keine Ahnung davon hat und er hat ihm nur beigepflichtet. Ja, der hat davon nicht so rausgekriegt. Weil er irgendwie drei Sachen gesagt hat und eine von den drei Sachen fand er irgendwie richtig. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ja, und das andere natürlich nicht und deswegen. Was von früher hat er referenziert angeblich und so. Also, nee. Warum also, kann ich das eigentlich nicht? Aber er hat auch nicht bestätigt, dass das irgendwie, dass es so wäre, dass die Tiere da so gequält würden und so. Warum reichen diesen zutiefst uninteressanten Dumont eigentlich seit Jahren durch die Gegend, als wäre das jemand, der zu irgendwelchen Themen was zu sagen hätte. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, der war mal in der Raffaello-Werbung, hallo. Der wird für mich immer Ernesto bleiben. Ernesto! Ja, und der hat bei Ice White Shot gespielt. Er hat bei Ice White Shot gespielt. Von Kubrick. Oh. Jo, stimmt. Oh, stimmt. Naja. Und in hier mit den Shoshonen da und so. Da war er ja auch war er in den zwei erfolgreichsten deutschen Filmen. Otto der Film und, stimmt. Und hier Appa Dingsbums. Ja, also nochmal weiter mal das Thema Landwirtschaft, beziehungsweise in dem Fall Fleisch und Schweinehaltung. Fleischwirtschaft und Schweinehaltung. Kreis Osnabrück represent. Da soll die Regel sich so ändern, dass, wie war das denn nochmal? Dass auch den Tieren, glaube ich, mehr Platz einräumen wollten und die Stallungen dann vorschreiben und dementsprechend nur noch größere Betriebe fördern oder sowas. Genau, die kleineren Betriebe würden dann praktisch hinten rüberfallen, weil die sich dann die Schweinezucht nicht mehr leisten können. Also man braucht dann eben mindestens 3000 Tiere oder so, damit man einen Mitarbeiter auch voll beschäftigt bekommt und dann hat man im Jahr eben 4000 Tiere und die kriegt man dann eine Subvention für. Wenn man nur 1.500 Tiere hat oder 1.000 Tiere, wenn man es eben alleine gar nicht anders schafft, dann kriegt man auch keine Subventionen, dann kann man da auch nicht von leben sozusagen, von der Schweinehaltung. Also es wird offensichtlich, die Großbetriebe werden gefördert und da wehrt sich jetzt, sperren sie sich gegen. Was hier sperren heißt, weiß ich nicht genau, den habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch nur angelesen in den Artikel. Aber die werden sich halt wehren dagegen versuchen. Ja, also, was sperren, sich sperren bedeutet, ist, dass es irgendwie so eine Obergrenze gibt, die sie aber überschreiten müssten, wenn sie es wirtschaftlich machen wollen. Genau, ja. Ja, also sie bräuchten 4.000, aber sie dürfen nur 3.000. Irgendwie sowas, ja. Brauchen wir um 15 und die Pizza. Genau. Ja, die Baerbock hat noch eine Idee, ne? Den Putin vor Gericht zerren. Ich weiß nicht, die Russen haben, glaube ich, das internationale Völkergerichtshof oder wie heißt dann auch nicht anerkannt, soweit ich weiß, ne? So wie die Amis. Von daher wird das schwer. Es gab ja auch auf der ARD irgendwie so ein Video, und ich weiß gar nicht, was das ein Tatort oder so ein Scheiß, wo sie den Putin dann im orangenen Anzug hatten oder so. Ja, finde ich auch ganz schön krass von so einer Völkerrechtlerin. Ne? Ja, nach ukrainischem Recht, Wahnsinn. Nach ukrainischem Recht? Sagt doch gleich, dass ihr ihn aufhängen wollt. Also ich meine... Können Sie auch in der Ukraine dann machen, ne? Ich meine, also das ist wirklich... Ja, Siegerjustiz heißt das, wäre das. Voraussetzung wäre, dass man den Kreml-Chef in Handschellen abführt, in orangefarbenen Jumpsuit gesteckt und überstellt. Warum nicht gleich nach Kiew, genau. Ja, wobei ich aber auch nicht weiß, ob diese ganzen... hier, was war es mit Milosevic und so, ob die da auch schon vorher bei diesem Gerichtshof drin waren oder ob die das einfach nur nachher sich dann damit reingeschrieben haben, um die dann da vor Gericht bringen zu können oder so. Gut möglich, ja. Also insofern, wenn dann die neue amerikanisch geführte russische Regierung sich dem Strafgerichtshof da zugehörig führt, dann wird das schon gehen. Aber das ist so wieder so typisch Baerbock, einfach mal was gesagt. Mhm. Also das scheint echt der Modus operandi zu sein. Einfach mal plappern. Ich hoffe einfach mal, es prüft keiner oder so. Ist ja auch nur ein kurzer Artikel und der Autor schließt dann mit der Frage, warum sie Washingtons Interessen vertreten möchte. Und am Ende hat sie wahrscheinlich gelacht und gesagt, ich bin das Völkerrecht. Wieso denn bloß? Wieso will sie US-Interessen vertreten? Wieso? Weltwoche. Was? Ja, und das Auswärtige Amt hat noch was gemacht diese Woche, nämlich hier gesagt, wir haben heute die türkische Botschaft zu einem Gespräch eingeladen. Auftritte wie der eines türkischen Abgeordneten in Neuss dürfen sich nicht wiederholen. Hetze und Hassrede haben in Deutschland nichts verloren. Hass und Hetze im Neuss-Netz. Dabei haben wir unmissverständlich in Erinnerung gerufen, dass ausländische Wahlkampfveranstaltungen vorher von uns genehmigt werden müssen. Wenn sich türkische Vertreter Sternchen innen, möchte ich auch gerne genehmigen, liebes Auswärtige Amt, nicht an die Spielregeln halten, so wie ihr mit der deutschen Grammatik, müssen wir Konsequenzen prüfen. Ja, das wird die sicherlich enorm beeindrucken. Konsequenzen, ja. Einreiseverbot oder was? Er kriegt auf jeden Fall keine Leopard 2 Panzer geliefert, so schnell, denke ich, der Erdogan. Ist ja auch viel weiter weg, ne? Ja, da haben wir vorhin schon gesprochen über den ehemaligen Innenminister von Niedersachsen. Schon durcheinander bekommen. Innenminister war er natürlich. Der Boris Pistorius. Und das hier ist sein Steckbrief beim Bundesrat gewesen. Und da steht hier: stellvertretendes Mitglied des Bundesrats für das Land Niedersachsen, Mitglied des Ausschusses für Innere Angelegenheiten, Mitglied des Ausschusses für Verteidigung. War also auch schon als Innenminister. Unbelievable, jemand mit einer gewissen Eignung. Stellvertretendes Mitglied der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe. Und jetzt kommt's. Mitglied der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe. Oh, Scheiße. Nein, die hat sich auch gelöst, glaube ich, oder? Neulich erst noch. Kann sein. Ja, gut, aber ich meine, das kann man jetzt auch nicht wirklich. Also, du hast mal einen russischen Hund gehabt. Wir müssen jetzt seine Haut küssen. So weit kann es auch nicht gehen. Ja, wie man auch an dem Archive sieht, ist das ein Archive aus 2018. Oh nein, nein, er hat es gestrichen, kommentarlos. Hat das kommentarlos gestrichen? Oder gibt es die Seite einfach nicht mehr? Also gibt es einfach nicht mehr, weil er nicht mehr Minister ist. Ja, habe ich noch nicht geprüft, aber kann sein, ja. Aber ja, Boris wird es richten. Bang, bang. Wie ist das denn richtig? Und SPD Namen, Niedersachsen, ne? Das ist so, ich soll mich hier melden beim Verteidigungsministerium. Ich bin jetzt raus. Ich kann den Job machen, wenn ihr wollt. So. Ich bin dafür, dass wir die Leoparden impfen. Ja, das habe ich jetzt auch wegen dem Titel mitgebracht, die Meldung, dass die Chinesen jetzt dann doch mal weniger werden. Das war ja schon, es gibt ja schon so Predictions, so Vorhersagen, wann das Öl aufgebraucht sein sollte und so weiter. Das hat zwar so nicht gestimmt, aber es gibt da auch neuere Berechnungen und die sind dann unter anderem betreffen ja auch Bevölkerung und so. Da war ja eh schon angesagt, dass 2035 oder so dann der Peak erreicht sein würde. In China ist er vielleicht schon erreicht, weiß man nicht genau, kann natürlich nochmal weitergehen. Aber die haben auch so Schwierigkeiten mit Paarbindungen und so weiter. Von daher. Ja, also laut diesem Artikel hier wird das eher nicht weitergehen. Hm. Und ja, ich fand es auch interessant, dass sie hier dazu geschrieben haben, dass das letzte Mal, als die chinesische Bevölkerung geschrumpft ist, natürlich wann war? Ja, seit 61, natürlich steht hier oben drüber. Ah ja, aber ich meine, was war da 1961? Ach so, ja, okay, Maulis grüßen, ja. Ja, da haben wir einen großen Sprung nach vorne versucht und dabei ist die Bevölkerung. Seit den Hungersnöten in der Ära von Zitung, ja. Genau. Und jetzt, was ich aber vermisst habe in diesem Artikel, ist der Hinweis darauf, dass man ja mit dieser Ein-Kind-Politik auch enorm auf Söhne gesetzt hat. Das wäre nämlich mal ein Ding, wo sie mit ihrem Femizid und die Frauen werden gering geschätzt, mal durchgekommen wären, wo das mal angemessen gewesen wäre. Das hat ja in China dazu geführt, dass haufenweise Männer ohne Frauen da sitzen. Ja, so. Genau. Das war ja ein Problem mit Paarbindung. Und das hat ja auch einen Einfluss jetzt auf diese ganze Demografie. Ja, wenn da so wenig Frauen da sind, sind die auch so anspruchsvoll und so, da geben sie sich auch nicht mehr alle so die Mühe für. Ich denke einfach... nicht anspruchsvoll sein, weil es ja passt ja einfach nicht von der... Ich meine, wie wollen die das jetzt machen? So jetzt... Ja, keine Ahnung. So you will share the wife with your neighbor if it is of use to the community. Wahrscheinlich. Aber können die nicht, weil das bedroht doch jetzt die chinesische Wirtschaft, wenn die weniger werden. Das kennen wir ja aus Deutschland. Die müssten doch dann einfach einen großen Bedarf an Einwanderern haben. Ja, ist so gut. Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ja, komisch, ne? Ja. Irgendwie nicht. Irgendwie ist das Problem und eine Lösung. Ganz merkwürdig. Die Geburtenrate wurde mit nur noch 6,7 an Neugeborenen auf 1000 Menschen angegeben. Das ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, okay. Sollte die Baerbock mal hinfahren, denen mal sagen, dass die jetzt praktisch sollten da mal so Enklaven mit Menschen aus Afghanistan oder Syrien vielleicht bei sich. Ja, Facharbeiter suchen die doch maximal. Ja, in China hat man immer noch die Situation, dass es halt sehr viele Leute in der Landbevölkerung gibt. Da gibt es einfach noch ein paar Millionen, die immer die Wirtschaft am Laufen halten können, weil die in die Städte ziehen und die billigen Jobs erwirtschaften können. Aber perspektivisch gesehen wird dieser Trend halt irgendwann aufhören und dann werden die Arbeitskosten in China so stark steigen, dass halt die Frage ist, inwiefern wird es auch attraktiv sein für Leute aus dem Ausland, Sachen aus China zu importieren. Deswegen versucht China ja jetzt den Sprung von der Massenfertigung hin zur veredelten Industriefertigung zu machen, so wie wir in Deutschland das ja auch gemacht haben. Das ist die Situation in China. Indien hat mittlerweile offiziell nicht, aber realistisch betrachtet wahrscheinlich mehr Einwohner als China. Da boomt die Bevölkerung weiterhin. Was sich auch vermehrt, ist das Bargeld, oder nee? Das verringert sich immer mehr. Soll sich möglicherweise verringern. Die 500er sind ja schon aussortiert worden. Die gibt es ja im Prinzip schon nicht mehr. Die haben jetzt beim Euro, ne? Und das mit dem Elektrogeld, das ist ja auch weltweit, sind die sich ja auch an verschiedenen anderen Stellen, nicht nur in Europa, da drauf und dran, das einzuführen. Jetzt hat der Norbert Haring aber auch mal erzählt, dass sie das wahrscheinlich eher so machen, also auch um den Aufschrei da gering zu halten, dass sie das Kleingeld sozusagen noch lassen und die größeren Zahlungen zu zwingend über Karte machen oder so. Aber schlimm genug, der Marc Friedrich, wie heißt er genau, der geht hier davon aus, in seinem Artikel darüber, das Problem, über diese Bargeldabschaffung, dass das Ganze zur Kontrolle dienen soll und dass man damit auch dann anschließend so ein Social Credit System einführen will, wie das eben in China ja schon gibt, ne? Dass man ja auch bestimmte Waren nicht mehr kriegt oder so, dass du gar nicht erst im Laden darfst. Wenn du nicht genug Kohle hast oder sowas oder womöglich nicht geimpft bist, wie auch immer, ist das hier so eine düstere Befürchtung? Ja, würde ich mal so als Lesetipp hauptsächlich reingeben. Ich sehe es nicht ganz so negativ. Ich glaube, dass sie hauptsächlich das mit den Zinsen in den Griff kriegen wollen. Aber wenn sich eine Möglichkeit bietet, sowas anzubieten, sowas einzuführen wie Social Credit System, dann sollte man mal nicht davon ausgehen, dass das nicht auch versucht wird. Ne? Ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Also man muss nur mal nach Holland gucken. Kann ich eben nur mal empfehlen, sich mal anzugucken, wie unsere Zukunft aussehen wird. Mhm. Ja, in Ukraine also soll das auch schon so sein. In Sandford, in allen Cafés haben die Holländer mit dem Handy bezahlt. Mhm. In den Supermärkten hier von der Kette Albert Heijn gibt es Self-Checkout-Kassen überall. Und jetzt haben sie wohl sogar eine Kasse eröffnet, extra für Leute in der Kette, praktisch als Service, für Leute, die gerne auch ein Schwätzchen halten wollen und dieses Menschliche nicht vermissen wollen, für die gibt es eine extra Kasse. Die extra langsame Kasse. Aber ja, also ich war da auch schon, ich musste auch mit meiner Karte im Endeffekt zahlen. Mhm. Also in dem Club musste ich mir, aber ich war auch ja in Heidelberg, war ich in einem, bei der Musikveranstaltung da in der Halle 2 heißt das, kannst du deine Getränke nur mit Karte zahlen. Kriegst keinen Drink mit Bargeld. Also. Ja. Und da in der Halle, wo ich in Holland jetzt gerade war, da war ich auch im Konzert, da musste man die locker. Brauchst du eine Kreditkarte, musst eine App runterladen, musst da deine Kreditkartennummer eingeben, dann kannst du irgendwie 3 Euro abbuchen lassen. Dann geht dein Fach auf. Und am Ende alles so schon unkompliziert, nicht wahr? Ja, super unkompliziert. Self-Checkout gibt es auch schon lange bei Kaufland, sagt der Gordon okay im Chat. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja gut, ja, diese Kasten, wo man, wenn man selber zahlt, das ist ja der Punkt. Diese ganze bargeldlose Zahlungsangelegenheit wurde ja als Service für den Kunden eingeführt, damit er weniger Bargeld zahlen muss. Irgendwann hat man aber gesehen, dass Bargeldtransport und Bargeldmanagement, Cashmanagement halt auch teuer ist. Und je mehr Leute mit Karte zahlen, desto geringer werden da die Gebühren, die abgeführt werden müssen. Wenn man sich überlegt, bei einer Kartenzahlung geht zwischen 3-7% alleine für die Gebühr, dass du mit der Karte zahlst, drauf. So, das hört sich erstmal viel an. Aber wenn du überlegst, dass du bei den Stückkosten 5-6% hast für das Cashmanagement, ja, dann ist mit Karte zahlen schon wieder attraktiver, auch wenn Gebühren abgedrückt werden müssen. Und natürlich der Effekt, der ist vielen Leuten nicht bewusst, natürlich ist überall, wo man mit Karte zahlen kann, diese Kartengebühr auch im Verkaufspreis eingepreist. Ja, das heißt, die Waren sind automatisch 5-10% teurer, nur weil du mit Karte zahlen kannst. Die Preise werden eiskalt an die Kunden weitergegeben. Ich persönlich finde es sympathisch, wenn ich irgendwo bin und dann wird mir gesagt, okay, du kannst mit Karte zahlen, aber nicht irgendwie ab 10 Euro oder sowas, sondern dann kriege ich 30 Cent Gebühr für die Kartenzahlung dafür. Das entspricht dann ungefähr dem, was Sie da an Gebühren zahlen müssen und das ist offen und ehrlich und transparent. Das war nur ein persönlicher Schwank von mir. Ja, und eine interessante Sache, die auch noch drin steht, ist, dass jetzt wohl schon Edelmetall ab 2000 Euro wert nicht mehr anonym gekauft werden darf. Ja, da gehen die Menschen. Das ist ja die Grenze, die sinkt ja jedes Jahr fast. Ja, so ungefähr. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug. Den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens. 666. Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechne die Zahlenwerte des Tiers, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Aber das mit dem Kaufen oder Verkaufen kann nur, wer das Kennzeichen trug und auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringen? Ja, ja. Nur das Handy in der Hand, ne? Cool. You will carry the mark in your right hand. And you can only sell or buy if I allow it. Now buy the box. You cannot buy, you can only borrow. Borrow. You will own nothing. And I will be happy. Ja, Laser Guided Lightning. Eine interessante Technologie, die da entwickelt wurde. Was im Endeffekt ist es ja so, Blitze schlagen in Gebäude ein und seit über 300 Jahren gibt es da im Endeffekt nur ein System, wie damit umgegangen wird. Du hast eine Stahlstange, die das Ganze ableitet in den Boden, dass es geerdet ist. Die sogenannte Franklin-Stange ist das. Und ja, da wurde jetzt ein alternatives System entwickelt. Wie sich das durchsetzen wird, keine Ahnung, aber theoretisch ist es interessant. Man kann im Endeffekt einen hochgepulsten Laser, kann man auf Gewitterformationen schießen und Blitze bewegen sich dann entlang des Lasers herab. Und so kann man Blitze im Endeffekt auch von Gebäuden ablenken oder das ist halt für Flughäfen beispielsweise interessant oder andere Gebäude, die öfters von Blitzen getroffen werden auf Bergen. Es ist ganz interessant, ungefähr bei 10-12% vom Artikel. Da ist ein Foto, wo man das ganz gut sieht. Sieht man den Laser und neben einem Turm und wie der Blitz sich an dem Laser quasi entlanghangelt, bevor er dann doch letztendlich in den Turm einschlägt. Aber das ist eine ganz interessante Technik, ne? Dass man Blitze quasi lenken kann. Ne? Also wenn jetzt bald mehr Leute durch Blitzschläge sterben, dann würde ich keine Verschwörungstheorien hören. Ja, aber Moment mal. Also ich muss ja dann wissen, wann der Blitz einschlägt, damit ich den Laser anmachen kann, oder wie? Ja, du hast eine Gewitterformation und dann gehst du davon aus, da werden irgendwann Blitze runterkommen und dann kannst du... Dann schon machst du deinen Laser an. Und wenn dann tatsächlich in dem Bereich ein Blitz kommt, dann wickelt der sich halt an diesem Laser lang. Genau, was die Meise gerade sagt, würde ich auch fragen wollen. Energieerzeugung? Ja, wäre eine interessante Sache, wenn man das so gezielt machen könnte, dass man die Blitze in so ein Generationssystem... In einer Batterie. Ja. Ein Energiekollektor. Aber wir sehen ja, wie viele Leute hier dran beteiligt sind. Vielleicht hatte einer von denen auch irgendwann mal diese Idee. Ja, und die Frage ist halt, wie viel Energie kostet der Laser? Ne? Wir hatten es ja letztens erst bei der Fusion, dass der Laser ein bisschen Energie gebraucht hat. Schrei einfach. Ja, also ob das jetzt wirklich ein praktikables System ist, was eine Eisenstange in den Bodenrahmen irgendwie effektiv ersetzen kann, wage ich mal zu bezweifeln, aber die Theorie finde ich halt lustig. Da gibt es eine herrliche Kurzgeschichte von Mark Twain über seine Zeit als Blitzableitervertreter. Kann ich nur empfehlen. Tja, und hier haben wir auch eine lustige Geschichte, die Runde gemacht hat letzte Woche, obwohl es nicht so eine ganz aktuelle Geschichte ist. Hier geht es um ein Sony-Patent. Sony-Patent lässt sich deinen Fernseher anschreien, um Werbung zu überspringen. Und ja, da gab es so ein Bild, was die Runde gemacht hat. Das ist so bei ungefähr 30-40% in dem Artikel. Da sieht man im Endeffekt ein Männchen, wie es vorm Fernseher sitzt, ein Spielfilm läuft. Im nächsten Bild sieht man, das ist noch ein Bild weiter runter, das ist so. Also im ersten Bild sieht man ein Männchen, was Fernseh guckt. Im zweiten Bild sieht man eine Werbeanzeige und say McDonald's to end commercial. Und im dritten Bild steht das Männchen auf, hebt die Arme hoch und schreit McDonald's! Ist das ekelhaft. Jeden Commercial einzeln, ne? Ja, vor allem, du musst den Markennamen sagen. McDonald's. Du musst den fucking Markennamen sagen. Damit gräbt er sich noch tiefer in dein Gehirn ein. Das ist das Perfideste, was ich sagen kann. Musst du den laut rufen. Ja. Also im Endeffekt, es ist das, wonach es sich anhört. Ja, aber es ist halt noch mehr. Es ist im Endeffekt ein Patent für ein System zur Umwandlung von Fernsehwerbung in interaktive, vernetzte Videospiele. Also das mit dem Namen sagen und bewegen ist halt nur eine Sache, die da... Go fuck yourself, Sony. Das Patent gibt es seit 2009, wurde allerdings 2021 erst bewilligt. Und ja, das lässt sich halt auch ein bisschen anders anwenden. Ja, aber wie gesagt, genau dieser Punkt ist, du sagst McDonald's, dann kriegst du hinterher noch einen Gutschein, dass du einen Burger kostenlos bekommst oder so, wenn du das nächste Mal zu McDonald's gehst. weil du brauchst ja auch eine kleine Belohnung als Anreiz, nicht nur, dass du die Sendung weitergucken kannst. Ja, und da geht es halt nicht nur darum, sondern es geht halt auch um Gewinnspiele und andere Formen. Allerdings ist genau das wahrscheinlich das, wie man es umsetzen lässt. Ne? Wir erinnern uns ja noch, es gab ja die Diskussion bei der Xbox vorigen Variante, dass man die Kamera immer anlassen müsste, was dann wieder gekippt wurde, um genau solche Sachen dann halt auch wirklich möglich zu machen. Weil woher soll der Fernseher wissen, dass man McDonald's gesagt hat und dabei aufgestanden ist, wenn man nicht videoüberwacht wird bei der ganzen Sache? Du musst dann deine Adresse eingeben, um bei den Gewinnspielen mitzumachen. Dann musst du bei den Gewinnspielen musst du dann wirklich das Video vorzeigen, wie du auch laut rufst oder so, ne, dass du das noch Beweis hast oder sowas. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, es ist schon lustig. Und immer ja. Mit einer positiven Verstärkung dabei, weil du kriegst ja dein Häppchen. Du kriegst dann, wenn du das gemacht hast und brav durch den brennenden Reifen gesprungen bist, dann geht der Film weiter. Ekelhaft. Ja, und du kriegst noch einen Gutschein für einen kostenlosen Cheeseburger wahrscheinlich. Ja. Ekelhaft. Oder du gehst einfach nur aufs Klo und rufst dann aus dem Klo irgendwie McDonald's. Aber dann sieht ja die Kamera, dass du halt nicht da bist. Genau, sieht die Kamera, du bist gar nicht da und dann wirst du verklagt wegen Urheberrechtsverletzung. Ja, du findest das richtige Bit zum Kippen, dann hast du den Effekt auch ausgelöst oder so. Tut mir leid, sie aber haben gegen Terms and Services verstoßen. Ich weiß nicht, ob das als Patent Bestand haben wird, weil im Endeffekt ist eine Sprachsteuerung nicht viel anders. Und ich sehe hier nicht viel mehr als, okay, es gibt offensichtlich eine Art Integration, aber auch diese ist ja darauf beschränkt, dass du eine Sprachsteuerung ausliest. Und auch eine bestehende Sprachsteuerung kann schon Interaktion auslösen. Ich weiß nicht, ob Sony damit wirklich was Patentsicheres hat. Ich bin kein Ein Funktionsablauf, den sie sich da patentiert haben. Ne? Das kann ja alles sein. Aber ich glaube, wenn jemand anders was Ähnliches macht, haben sie nicht wirklich so viele Chancen, den da dran zu hindern. Gut möglich. Tja, das ist bei Patentrecht immer schwierig. Aber lustig ist es, ne, wenn ihr bald alle vorm Fernseher sitzt und immer wieder aufstehen musst. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Training. Ne, das findet der Bundesgesundheitsminister bestimmt super und lässt es bald einführen. Darf dem keiner zeigen. Ja, dann kannst du nur noch fernsehen, wenn du vor Kniebeugen und Liegestütze und all den Kram gemacht hast, damit der Gesundheitsminister mit dir zufrieden ist. Die Frau Lange. Genau, und wenn eine Werbung für Corona-Prävention kommt, dann musst du deine Maske aufziehen und dann musst du dich an dem Tag nicht testen lassen. Oder wie der Clem O'Media gerade im Chat sagt, Winston Smith, stellen Sie sich vor die Kamera, sodass man sie besser sehen kann. Ja, genau. Und dann musst du dreimal das Klaus Unser aufsagen. Also, das muss man ja wohl machen, wenn man möchte, dass der Böhmermann mal ein bisschen Witz macht. I will eat the insect. Da musst du aufstehen, ganz laut Idiot rufen. Ja, genau. Das habe ich schon probiert. Das Patent ist aber bei mir irgendwie noch nicht da. Ich komme da nur drauf, weil ich in der Mediathek so ein bisschen gestöbert habe und da sind tatsächlich so Filmchen bei, die der Böhmermann offensichtlich mitgeschrieben hat und so. Das ist sein Zeug, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das trieft aus jedem Satz, aus jedem Halbsatz, trieft da die Propaganda, die Ideologie, die Meinung raus. Das ist echt so zum Kotzen, ne? An allen Ecken wollen sie dir erzählen, wie du zu denken hast und so. Furchtbar, echt furchtbar. Kann man nicht so angucken. Sowas. Ja, zu Köppel zwar ein großer Propagandist und ich halte immer mal nach von den großen Propagandisten. Ja. Von den großen lernen heißt siegen lernen, oder wie? Okay. Nee, das hat er ja damals über Gorbatschow gesagt, der Kohl. Das Zitat, also dass Goebbels der große Propagandamensch und dass er glaubt auch, dass der. Ja, weil sie arbeiten das so geschickt ein. Ne? Dann in diese Argumentation jetzt zum Beispiel, dass wir ein Energieproblem haben seit Ukraine, ja. Das wird dann so im Nebensatz immer so gesagt, sowas wie in unsere kriegsbedingte Energiekrise oder so. Und schon denkst, ey, lass mich doch mal in Ruhe damit, jetzt verdammt nochmal, ne? Nee, geht nicht. Muss jedes Mal muss das in die Kiste geschmiert werden. Ätzend, echt. Dann ja, das ist aber 18,36 Zahlen im Monat, wenn ich Quatsch. Unglaublich eigentlich. Eine Frechheit, ja, gut. Bei uns wenn sie ehrlich werden, würden sie das wenigstens auf 19,33 erhöhen. Ja. Bei uns müsst ihr nichts bezahlen. Genau. Also eben. Lasst euch nicht Respekt coachen. Und bevor der Stream aufhört, bitte aufstehen und ganz laut Weltraumaffen rufen. Genau, Weltraumaffen! Juhu! Tja, also holt eure Körperertüchtigung lieber im Wald. Genau. Schön in den Wald gehen, auch wenn es gerade kalt ist. Im Wald ist es trotzdem schön. Ja, der Abel hat ja gesagt, dass mit der Kälte ist gut für Adrenalinausschuss oder sowas. Ne? Don't go into the woods. Destroy what helps the freedom. Yes. Genau, lass ihn nicht gendern. Also. Bill Hickok trat aus dem Dunkel des Saloons auf die staubige Straße hinaus. Jetzt geht der Stream jetzt richtig los. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. And eat the bugs. McDonald's. Eat the bugs. You will eat the bugs. Esst die Insekten auf der safespace.net. Ne, lest hey, I want a bug burger for 50% off now to get a bug burger for 50% off. Ja, von OPEX, was hatte ich mit dem? Ich habe den hier angekündigt, er ist nicht erschienen. Ja, er hat sich die Links durchgeguckt, fand alles scheiße. Ist weggeblieben. Er hat sich gedacht, immer dieses WEF-Bashing, da mache ich nicht mehr. Ja, und immer dieselben Themen und so. Nee. Kultur. Das ist wie eine alte Pommesbude. Ja, wenn keiner das Fett wechselt. Ja, so ist es mit dem Alter. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Bye. Kultur Max ist raus.